Thomas Edward Lawrence, Die sieben Säulen der Weisheit. Deutsch von Dagobert von Mikusch. Gelesen von Frank Arnold. Eine Produktion des Audiobuchverlags Freiburg. Einleitung. Beginn des Aufstandes. Mancherlei Abstoßendes in dem, was ich zu erzählen habe, mag durch die Verhältnisse bedingt gewesen sein. Jahre hindurch lebten wir, aufeinander angewiesen, in der nackten Wüste unter einem mitleidlosen Himmel. Tagsüber brachte die brennende Sonne unser Blut in Gärung und der peitschende Wind verwirrte unsere Sinne. Des Nachts durchnässte uns der Tau und das Schweigen unzähliger Sterne ließ uns erschaudernd unsere Winzigkeit fühlen. Wir waren eine ganz auf uns selbst gestellte Truppe, ohne Geschlossenheit oder Schulung, der Freiheit zugeschworen, dem zweiten der Glaubenssätze des Mannes. Ein so verzehrendes Ziel, dass es alle unsere Kräfte verschlang. Eine so erhabene Hoffnung, dass vor ihrem Glanz all unser früheres Trachten verblasste. Mit der Zeit wurde unser Drang, für das Ideal zu kämpfen, zu einer blinden Besessenheit, die mit verhängtem Zügel über unsere Zweifel hinwegstürmte. Er wurde zu einem Glauben, ob wir wollten oder nicht. Wir hatten uns in seine Sklaverei verkauft, hatten uns zu einem Kettentrupp aneinander geschmiedet, hatten uns mit all unserem Guten und Bösen seinem heiligen Dienst geweiht. Der Geisteszustand gewöhnlicher Sklaven ist schrecklich genug. Sie haben die Welt verloren, wir aber hatten nicht den Leib allein, auch die Seele der alles beherrschenden Gier nach Sieg überantwortet. Durch eigenen Willensakt hatten wir Moral, Selbstbestimmung, Verantwortung von uns getan, dass wir waren wie dürre Blätter im Wind. Das unausgesetzte Kämpfen entäußerte uns der Sorge um unser eigenes Leben und das anderer. Um unseren Hals lag der Strick und auf unsere Köpfe waren Preise gesetzt, die bewiesen, dass uns der Feind scheußliche Marter zugedacht hatte, wenn er uns fing. Wir lebten stets in höchster Spannung oder tiefster Erschlaffung unserer Nerven auf dem Wellenkamm oder im Wellental des Gefühls. Diese Machtlosigkeit war qualvoll für uns und ließ uns nur für das nächstliegende Leben, unbekümmert darum, dass wir Böses taten oder erlitten, da körperliches Empfinden sich als ein armselig Vergängliches erwies. Grausamkeiten, Verirrungen, Lüste glitten über die Oberfläche dahin, ohne uns tiefer zu beunruhigen. Denn die Sittengesetze, die gegen solcherlei unberechenbare Ausbrüche aufgerichtet schienen, mussten doch nur schwächliche Worte sein. Wir hatten erfahren, dass es Erschütterungen gab, die allzu übermächtig, Leid, das allzu tief, Ekstasen, die allzu hoch waren für unser sterbliches Ich, um überhaupt verzeichnet werden zu können. Wenn das Gefühl diesen Gipfel erreicht hatte, setzte das Gedächtnis aus und der Verstand lief leer, bis wieder die Alltäglichkeit Platz gegriffen hatte. Solches Hingerissensein durch die Idee gab dem Geist freien Spielraum und entführte ihn in unbekannte Gefilde, aber er verlor dabei die gewohnte Herrschaft über den Körper. Unser Körper war zu grob, um das Übermaß der Leiden und Freuden zu empfinden. Darum entäußerten wir uns seiner als Plunder, ließen ihn, indes wir vorwärts stürmten, beiseite liegen, ein atmendes Phantom nur noch, hilflos sich selbst überlassen und Einflüssen ausgesetzt, vor denen unser Instinkt in normalen Zeiten zurückgeschreckt wäre. Die Männer waren jung und kraftvoll. Ihr heißes Blut verlangte unbewusst sein Recht und peinigte den Leib mit unbestimmtem Verlangen. Entbehrungen und Gefahren, dazu ein Klima, das denkbar marternd war, entfachten die männliche Glut nur noch mehr. Wir hatten nirgends einen Platz für uns allein, kein dickes Kleid, das unser Menschliches verbarg. In jeder Hinsicht lebten wir ohne Geheimnis voreinander. Der Araber ist von Natur enthaltsam. Und der allgemeine Brauch, früh zu heiraten, hatte in den Stämmen ungeregelte Gewohnheiten fast ganz ausgeschaltet. Die öffentlichen Mädchen in den wenigen Siedlungen, die wir in den langen Monaten unseres Umherschweifens antrafen, bedeuteten unseren Leuten nichts. Selbst wenn ihr übertünchtes Fleisch schmackhaft gewesen wäre für einen Mann mit gesunden Sinnen. In Abscheu vor solcher schmuddeligen Angelegenheit begannen die Jungen unter uns unbekümmert ihr weniges Verlangen, einander an den eigenen sauberen Körpern zu löschen, mehr ein nüchternes Sich-Abfinden, das vergleichsweise unleiblich und selbst rein erschien. Später suchten einige, dieses leere Beginnen zu rechtfertigen und beteuerten, dass Freunde, gebettet im schmiegsamen Sand in erhabener Umschlingung der glühenden Körper gemeinsam erbebend, dort im Dunkel verborgen einen sinnlichen Widerhall fänden für die geistige Leidenschaft, die unsere Seelen zu großem Tun entflammte. Andere wieder, danach dürstend, Begierden zu züchtigen, deren sie nicht ganz Herr zu werden vermochten, fanden einen grausamen Stolz darin, ihren Körper zu erniedrigen und boten sich mit grimmiger Freude zu allem dar, was physischen Schmerz oder Ekel mit sich brachte. Zu diesen Arabern wurde ich als ein Fremdling gesandt, unfähig, ihre Gedanken zu denken oder ihre Anschauungen zu teilen, aber mit der Pflicht betraut, sie vorwärts zu führen und jegliche Bewegung unter ihnen, die England in seinem Kriege nützen konnte, zur höchsten Höhe zu entfalten. Wenn ich auch ihr Wesen nicht anzunehmen vermochte, konnte ich doch mein eigenes unterdrücken und bewegte mich unter ihnen ohne offenkundige Reibungen, vermied Streit oder Kritik und gewann unmerklich Einfluss. Da ich ihr Kamerad war, will ich nicht Lobredner oder Verteidiger sein. Heute, wieder in meinen gewohnten Kleidern, könnte ich den Zuschauer spielen, unterworfen den Empfindsamkeiten unseres Theaters. Aber es ist ehrlicher zu gestehen, dass damals unsere Gedanken und Taten nichts Außergewöhnliches an sich hatten. Was jetzt wie Unmaß und Grausamkeit aussieht, erschien im Felde unvermeidlich oder gerade nur als eine unwichtige Formalität. Blut war immer an unseren Händen. Dazu waren wir ja ermächtigt. Verwunden und töten erschien als ein nebensächliches Geschäft, so hart und schonungslos ging das Leben mit uns um. Da die Sorge um Erhaltung des Lebens so groß war, musste der Wille zur Bestrafung mitleidlos sein. Wir lebten für den Tag und starben für ihn. Hatten wir Anlass oder Wunsch zu strafen, so schrieben wir unverzüglich unseren Spruch mit Kugel oder Peitsche in die Haut des Verurteilten ein, und damit war der Fall in letzter Instanz erledigt. Die Wüste gestattete nicht das ausgeklügelt bedächtige Verfahren von Gericht und Kerker. Wer sich und sein Selbst Fremden zum Eigentum gibt, hat seine Seele an einen Sklavenwärter verschachert. Er gehört nicht zu ihnen. Er kann sich gegen sie stellen, sich seine Sendung einreden, die anderen zurechthämmern und biegen zu etwas, was sie aus sich selbst heraus niemals geworden wären. Dann beutet er seine frühere Umwelt aus, um sie aus der ihrigen herauszudrängen. Oder er kann, wie ich es tat, sie nachahmen, und zwar so gut, dass sie ihn in unechter Weise wiederum nachahmen. Dann gibt er seine eigene Umwelt auf und maßt sich die ihrige an. In meinem Falle brachte mich die Mühe dieser Jahre, die Kleidung der Araber zu tragen und ihre Geistesart nachzuahmen, um mein englisches Ich, und ließ mich den Westen und seine Welt mit neuen Augen betrachten. Sie zerstörten sie mir gänzlich. Andererseits konnte ich ehrlicherweise nicht in die arabische Haut hinein. Ich tat nur so. Leicht kann ein Mensch zum Ungläubigen gemacht werden, aber schwer ist es, ihn zu einem anderen Glauben zu bekehren. Ich hatte eine Form abgestreift, ohne eine andere anzunehmen, und das Ergebnis war ein Gefühl tiefster Vereinsamung im Leben und der Verachtung, nicht der Menschen, aber alles dessen, was sie taten. Solches Losgelöstsein kam in einer Zeit über den Mann, als er von überlanger körperlicher Anstrengung und Absonderung erschöpft war. Sein Körper schleppte sich mechanisch weiter, während sein vernünftiges Denken ihn verließ und von außen kritisch auf ihn herabblickte, sich fragend, was dieser wertlose Ballast eigentlich tat und warum. Manchmal unterhielten sich die beiden Ichs im Leeren, und dann war der Irrsinn nahe, wie er wohl einem Menschen nahe sein kann, der die Dinge gleichzeitig durch die Schleier von zweierlei Sitten, zweierlei Bildung, zweierlei Umwelt zu betrachten vermochte. Die erste Schwierigkeit der arabischen Bewegung lag in der Feststellung, wer eigentlich Araber war. Da sie ein zusammengewürfeltes Volk sind, hat ihr Name im Lauf der Jahre seinen Inhalt geändert. Einst bedeutete er ein Arabischer. Es gibt ein Land, das Arabien heißt, doch damit ist nichts gewonnen. Es gibt eine Sprache, das Arabische, und das führt uns zum Ziel. Sie ist die gemeinsame Umgangssprache in Syrien und Palästina, in Mesopotamien und auf der großen Halbinsel, die auf der Karte mit Arabien bezeichnet ist. Vor dem Sieg des Islam waren diese Gegenden von verschiedenen Völkern bewohnt, die Sprachen der arabischen Sprachgruppe gebrauchten. Wir nennen sie das Semitische, was, wie die meisten wissenschaftlichen Bezeichnungen, ungenau ist. Indessen waren das Arabische, Assyrische, Babylonische, Phönizische, Hebräische, Aramäische und Syrische doch verwandte Sprachen, und die Merkmale gemeinsamer Einflüsse in der Vorzeit oder sogar eines gemeinsamen Ursprungs wurden durch die Erkenntnis bestätigt, dass Sitten und Gebräuche der heute arabisch sprechenden Völker Asiens zwar bunt wie ein Mondfeld sind, doch im Wesentlichen übereinstimmen. Man kann sie mit vollem Recht Verwandte nennen. Wunderliche Verwandte, die voreinander auf der Hut sind. Das arabisch sprechende Gebiet Asiens stellt ein unregelmäßiges Parallelogramm dar. Seine Nordseite läuft von Alexandrette am Mittelmeer quer durch Mesopotamien ostwärts zum Tigris. Die Südseite bildet die Küste des Indischen Ozeans von Aden bis Maskat. Im Westen ist es begrenzt vom Mittelmeer, vom Suezkanal und dem Roten Meer bis Aden. Im Osten vom Tigris und dem Persischen Golf bis Maskat. Dieses Viereck, so groß wie Indien, bildet das Heimatland der Semiten, in dem keine fremde Rasse dauernd Fuß fassen konnte, obwohl Ägypter, Hethiter, Philister, Perser, Griechen, Römer, Türken und Franken es verschiedentlich versucht haben. Alle sind schließlich unterlegen, und ihre verstreuten Reste gingen bald in der semitischen Rasse mit ihren stark ausgeprägten Merkmalen auf. Einige Male sind die Semiten über dieses Gebiet hinausgedrungen und selber in der Außenwelt untergegangen. Ägypten, Algier, Marokko, Malta, Sizilien, Spanien, Kilikien und Frankreich haben semitische Kolonien aufgesogen und vernichtet. Nur in Tripolis, in Afrika und in der erstaunlichen Erscheinung des Weltjudentums haben Teile der Semiten ihre Eigenart und Stärke behauptet. Der Ursprung dieser Völker ist eine wissenschaftliche Streitfrage. Aber für das Verständnis ihres Aufstandes sind ihre gegenwärtigen sozialen und politischen Unterschiede von Bedeutung, die nur bei Berücksichtigung ihrer geografischen Lage verstanden werden können. Ihr Gebiet zerfällt in mehrere große Abschnitte, deren außerordentliche landschaftliche Verschiedenheit die voneinander abweichenden Sitten ihrer Bewohner bedingt. Im Westen, zwischen Alexandrette und Aden, wird das Parallelogramm von einem Gebirgsgürtel umrahmt, der im Norden Syrien heißt, dann weiter nach Süden zu Palästina, ferner Midian, Hedjas und zuletzt Jemen. Seine Durchschnittshöhe beträgt ungefähr 3000 Fuß, mit einzelnen Gipfeln von 10 bis 12.000 Fuß. Dieser Berggürtel ist nach Westen zu offen, ist gut bewässert durch Regen und feuchte Seewinde und im Allgemeinen dicht bevölkert. Eine andere Reihe bewohnter Höhenzüge bildet nach dem Indischen Ozean zu die Südseite des Parallelogramms. Den Ostrand bildet zuerst eine Alluvialebene, Mesopotamien genannt, dann im Süden von Basra an ein Flachufer mit den Landschaften Kuwait, Hasa und Katar. Ein großer Teil dieser Ebene ist bevölkert. Diese bewohnten Berggürtel und Ebenen umschließen ein dürres Wüstengebiet, in dessen Mitte ein Archipel wasser- und volkreicher Oasen liegt, Kasim und Eriat. Diese Oasengruppen sind das eigentliche Herz Arabiens, das Gehege seines völkischen Geistes und einer selbstbewussten Eigenart. Die Wüste umschließt sie rings und hält sie von der Berührung mit der Außenwelt fern. Schon gleich zu Anfang Bei der ersten Begegnung mit den Arabern fiel die Klarheit und Härte ihres Glaubens auf, der fast mathematisch genau in seiner Abgrenzung ist und durch seine Gefühlskälte abstößt. Die Semiten kennen keine Halbtöne in den Registern ihrer transzendentalen Schau. Sie sind ein Volk der Grundfarben oder vielmehr des Schwarz und Weiß und sehen die Welt stets nur in Umrissen. Sie sind dogmengläubig und verabscheuen den Zweifel, die Dornenkrone unserer Zeit. Sie haben kein Verständnis für unsere metaphysischen Bedenken oder unsere grüblerischen Fragestellungen. Sie kennen nur Wahrheit und Unwahrheit, Glauben und Unglauben, ohne unsere zögernden Vorbehalte der feinen Abschattierungen. Sie waren ein Volk der Verkrampfungen, der plötzlichen Ausbrüche, der Ideen, eine Rasse des individuellen Genies. Ihre Entladungen wurden umso auffälliger durch den Gegensatz zur Gelassenheit ihres Alltags. Ihre großen Männer erschienen größer durch den Gegensatz zum allzu menschlichen der Masse. Der Instinkt bestimmte ihre Überzeugungen, die Intuition ihr Handeln. Ihre Haupttätigkeit bestand in der Herstellung von Glaubensbekenntnissen. Sie besaßen geradezu ein Monopol auf Offenbarungsreligionen. Drei davon haben sich unter ihnen erhalten, von denen zwei auch in abgeänderten Formen zu nicht-semitischen Völkern gelangten. Das Christentum hat nach seiner Übertragung in den Geist des Griechischen, Lateinischen und Germanischen Europa und Amerika erobert. Der Islam hat in verschiedenen Abwandlungen Afrika und Teile von Asien unterworfen. Das waren die Erfolge der Semiten. Ihre Misserfolge behielten sie für sich. Der Saum ihrer Wüsten war mit Trümmern von Glaubenslehren übersät. Es ist bezeichnend, dass diese Reste gescheiterter Religionen gerade an den Grenzen zwischen Wüste und bebautem Land zu finden sind. Das weist auf die Entstehung all dieser Glaubenslehren hin. Sie stützten sich auf Behauptungen, nicht auf Beweisgründe, bedurften daher eines Propheten zur Verbreitung. Die Araber behaupten, dass es 40.000 Propheten gegeben hat. Wir wissen von mindestens einigen hundert. Keiner von ihnen kam aus der Wüste. Doch ihr aller Leben verlief nach dem gleichen Muster. Ihrer Geburt nach gehörten sie in volkreiche Ortschaften. Ein unverständlich leidenschaftliches Sehnen trieb sie in die Wüste hinaus. Dort lebten sie längere oder kürzere Zeit in Betrachtung und Einsamkeit. Und von dort kehrten sie mit einer Botschaft zurück, die, wie sie meinten, ihnen zuteil geworden war, um sie früheren, nun zweifelnden Gefährten zu predigen. Die Gründer der drei großen Glaubenslehren haben alle diesen Kreis durchlaufen. Diese vielleicht zufällige Übereinstimmung erhält gesetzmäßigen Charakter durch die gleichlaufenden Lebensgeschichten der tausend anderen, die scheiterten, deren Berufung gewiss nicht weniger echt war, aber denen Zeit und Entnüchterung keine ausgedörrten Seelen aufgehäuft hatten, bereit, in Flammen gesetzt zu werden. Für die Grübler in den Städten ist der Drang in die Öde stets unwiderstehlich gewesen, wohl nicht, weil sie Gott dort fanden, sondern weil sie in der Einsamkeit mit größerer Klarheit die lebendige Stimme hörten, die sie in sich trugen. Der gemeinsame Grundgedanke aller semitischen Religionen, der erfolgreichen und der erfolglosen, war die immer gegenwärtige Idee der Nichtigkeit alles Irdischen. Aus tiefer Abneigung gegen die Materie predigten sie Entbehrung, Entsagung und Armut. Und in der Luft einer solchen Lehre verflüchtigten sich rettungslos die Seelen der Wüste. Eine erste Erfahrung von ihrem Sinn für die Reinheit dieser Verflüchtigung machte ich in früheren Jahren, als wir weithin über die leicht gewählten Ebenen Nordsyriens geritten waren, bis zu einer Ruine aus der Römerzeit, die nach Meinung der Araber einst ein Wüstenschloss gewesen war, das ein Fürst der Grenzvölker für seine Königin errichtet hatte. Um den Bau noch schöner zu machen, war, wie sie erzählten, der Lehm nicht mit Wasser, sondern mit kostbaren Blumenessenzen geknetet worden. Meine Führer witterten gleich Hunden in der Luft, führten mich von einem zerfallenen Raum in den anderen und erklärten, das hier ist Jasmin, das Veilchen, das Rose. Aber zuletzt zog mich Dahum mit, komm und rieche den schönsten Duft von allen. Wir gingen in den Hauptraum, traten an die gähnenden Fensterhöhlen der östlichen Seite und tranken dort mit offenem Munde den leichten, reinen, unbeschwerten Wüstenwind, der uns umfächelte. Dieser sanfte Hauch war irgendwo jenseits des Euphrat entstanden, war viele Tage und Nächte lang über dürres Gras dahingestrichen bis zu diesem ersten Hindernis, den von Menschenhand errichteten Mauern des verfallenen Palastes. Es schien, als verweilte er zwischen ihnen, umschmeichelte sie, raunte ihnen etwas zu nach Kinderart. »Das ist der Beste«, sagten sie zu mir. »Er hat keinerlei Geschmack.« Meine Araber hatten allen Wohlgerüchen und Üppigkeiten den Rücken gekehrt und sich Dingen zugewandt, an denen Menschenhand keinen Anteil hatte. Der Wüstenbewohner erlangte einen sicheren Glauben, einen starken Glauben, aber auf wie eng begrenztem Bezirk. Seine Erlebnisarmut beraubte ihn des Mitleids und ließ seine menschliche Güte entarten zu dem Bilde der Wüstenei, in der er sich verbarg. So kam es, dass er sich kasteite, nicht nur um frei zu sein, sondern um sich zu gefallen. Damit folgte ein Schwelgen in Schmerz, eine Grausamkeit, die ihm mehr bedeutete als alle irdischen Güter. Der Wüstenaraber kannte keine Freuden, nur die des freiwilligen Entsagens. Er fand Wollust in der Selbstverleugnung, dem Verzicht, der Entäußerung. Er machte die Entblößung der Seele zu einer ebenso sinnlichen Angelegenheit wie die Entblößung des Körpers. Dadurch mag er vielleicht, ohne Gefahr zu laufen, seine Seele gerettet haben, aber in einer kalten Selbstsucht. Der erste große Vorstoß in das Gebiet um das Mittelmeer bewies der Welt die Wucht des Arabers, der in der Entflammung für kurzen Zeitraum eine ganz ungewöhnliche Kraft entfalten kann. Sobald aber die Spannung nachließ, offenbarte sich der Mangel an Ausdauer und Gründlichkeit im Charakter der Semiten. Die Provinzen, die sie erobert hatten, ließen sie rein aus Abneigung vor systematischer Arbeit verkommen und waren bei der Verwaltung ihres schlecht gefügten und unzusammenhängenden Reichs auf die Hilfe ihrer neuen Untertanen oder tatkräftigerer Fremden angewiesen. So konnten schon im frühen Mittelalter die Türken in den arabischen Staaten festen Fuß fassen, zuerst als Diener, dann als Gehilfen und schließlich als übermächtig gewordene Parasiten, die das Leben des alten Reichskörpers erstickten. Zuletzt kam eine Phase des Einreißens, als ein Hulagu oder Timur ihren Blutdurst stillten und alles niederbrannten und zerstörten, was durch einen Anspruch auf Überlegenheit ihren Zorn reizte. Mit dem Auftreten der Türken wurde diese Blütezeit zu einem entschwundenen Traum. Nacheinander gerieten alle Semiten Asiens unter ihr Joch und starben darunter langsam dahin. Ihrer Besitztümer wurden sie beraubt, ihr Geist schrumpfte ein unter dem erstarrenden Hauch eines Militärregiments. Türkische Herrschaft hieß Polizeigewalt. Die politischen Theorien der Türken waren so roh wie ihre Praxis. Die Araber verloren den Sinn für ihr Land, für ihre völkischen, politischen und historischen Erinnerungen. Aber umso fester hingen sie an ihrer Sprache und machten sie geradezu zu ihrem eigentlichen Vaterland. Die oberste Pflicht jedes Moslem war, den Koran zu studieren, das heilige Buch des Islam, nebenbei auch das größte arabische Literaturdenkmal. Das Wissen darum, dass diese Religion die seinige und nur er allein imstande war, sie vollkommen zu verstehen und auszuüben, gab jedem Araber einen erhöhten Standort, von dem aus er auf die kläglichen Leistungen der Türken herabblickte. Dann kam die türkische Revolution, der Fall Abdul Hamids und der Sieg der Jungtürken. Sofort lichtete sich der Horizont für die Araber. Die jungtürkische Bewegung war eine Auflehnung gegen den hierarchischen Aufbau des Islam und gegen die panislamischen Theorien des alten Sultans, der den Anspruch erhoben hatte, als geistlicher Leiter aller Moslemin zugleich ihr alleiniger und absoluter weltlicher Herrscher zu sein. Unter dem Antrieb konstitutioneller Theorien vom souveränen Staat erhoben sich die jungen Politiker und warfen den Sultan ins Gefängnis. Zu einer Zeit also, da Westeuropa gerade anfing, die Nationalität um der internationale Willen aufzugeben und an Kriege dachte, die nichts mehr mit Rassenproblemen zu tun hatten, fing Westasien an, die Katholizität gegen eine nationalistische Politik einzutauschen und von Kriegen zu träumen, die nicht mehr für Glauben und Dogma, sondern für die nationale Selbstständigkeit geführt wurden. Diese Bestrebungen hatten zuerst und am stärksten im Nahen Osten eingesetzt, in den kleinen Balkanstaaten, und hatten sie durch fast beispielloses Märtyrertum zu ihrem Ziel geführt, der Loslösung von der Türkei. Später hatte es nationalistische Bewegungen in Ägypten, Indien, Persien und schließlich in Konstantinopel gegeben, wo sie von den neuen amerikanischen Erziehungsideen noch unterstützt und verschärft worden waren. Ideen, die auf den alten Orient losgelassen als gefährlicher Explosivstoff wirkten. Die amerikanischen Schulen, die nach den Grundsätzen freier Forschung unterrichteten, traten für Unabhängigkeit der Wissenschaft und unbeschränkte Meinungsäußerung ein. Ohne es zu wollen, lehrten sie die Revolution, denn es war für den Einzelnen in der Türkei unmöglich, zugleich ein moderner Mensch und ein treuer Untertan zu sein, wenn er einem der unterworfenen Völker angehörte, den Griechen, Arabern, Kurden, Armeniern oder Albanern, über welche die Türken so lange zu herrschen vermocht hatten. Im Vertrauen auf ihren ersten Erfolg ließen sich die Jungtürken von der Logik der von ihnen vertretenen Prinzipien weitertreiben und predigten als Protest gegen die panislamischen Bestrebungen die allgemeine Verbrüderung der Osmanen. Die unterworfenen Völker, weit zahlreicher als die Türken selbst, glaubten nur allzu gern, dass man sie zur Mitarbeit am Bau des neuen Ostens aufgerufen habe. Erfüllt von den Lehren Herbert Spencers und Alexander Hamiltons, stellten sie eiligst ein Programm sehr weitgreifender Reformen auf und begrüßten die Türken als ihre Gesinnungsgenossen. Erschrocken über die Kräfte, die sie entfesselt hatten, erstickten die Türken das Feuer so schnell, wie sie es geschürt hatten. Die Türkei den Türken, jeni Turan, wurde ihre Parole. Späterhin richtete sich diese ihre Politik naturgemäß auf die Befreiung ihrer Irredenta, die von Russland unterworfenen Türkvölker in Zentralasien. Aber zuvor mussten sie ihr eigenes Reich von den störenden fremden Volkselementen säubern, die sich der Türkisierung widersetzten. Die Araber, als der stärkste fremde Volksteil in der Türkei, mussten zuerst an die Reihe kommen. So wurden die arabischen Abgeordneten fortgejagt, die arabischen Bünde verboten, die arabischen Notabeln geächtet. Arabische Kundgebungen und die arabische Sprache wurden von Enver Pascha noch rücksichtsloser unterdrückt als früher von Abdul Hamid. Doch die Araber hatten einen Vorgeschmack der Freiheit bekommen. Sie konnten ihre Anschauungen nicht so rasch wechseln wie Kleider, und die stärksten Geister unter ihnen waren nicht so leicht niedergeworfen. Wenn sie türkische Zeitungen lasen, ersetzten sie in den nationalen Auslassungen das Wort türkisch durch arabisch. Unterdrückung trieb sie zur Gegenwehr. Da ihnen gesetzmäßige Auswege versperrt waren, wurden sie Revolutionäre. Die arabischen Gesellschaften bestanden unterirdisch weiter. Aus liberalen Vereinen wurden Verschwörungsherde. Die Akhua, die arabische Muttergesellschaft, wurde offiziell aufgelöst. Sie wurde in Mesopotamien durch die gefährliche Ahad ersetzt, eine streng geheime Bruderschaft, die fast nur aus arabischen Offizieren der türkischen Armee bestand. Die Mitglieder schwuren, sich die militärischen Kenntnisse ihrer Herren anzueignen und sie gegen diese im Dienste des arabischen Volkes zu gebrauchen, wenn der Augenblick des Aufstandes gekommen war. Es war eine weit verbreitete Gesellschaft. Sie besaß eine sichere Basis in den schwer zugänglichen Gegenden des südlichen Irak, wo Said Taleb die Macht in seinen gewalttätigen Händen hielt. 70 vom 100 aller aus Mesopotamien stammenden Offiziere gehörten ihr an. Ihre Zusammenkünfte wurden so geheim gehalten, dass die Mitglieder bis zuletzt die höchsten Stellen im türkischen Heer bekleideten. Als der letzte Zusammenstoß kam, Allenby zuschlug und die Türkei zusammenbrach, befehligte ein Vizepräsident der Gesellschaft die Trümmer der Palästina-Armeen auf dem Rückzug und ein anderer führte die türkischen Streitkräfte über den Jordan in die Gegend von Amman. Selbst später, nach dem Waffenstillstand, waren hohe Stellungen der türkischen Verwaltung mit Männern besetzt, die bereit waren, sich auf ein Wort ihrer arabischen Führer hin gegen ihre Herren zu wenden. Den meisten von ihnen wurde ein solcher Befehl niemals erteilt, denn diese Gesellschaften waren nur pro-arabisch und gewillt, für nichts anderes als die arabische Unabhängigkeit zu kämpfen. Sie sahen keinen Vorteil darin, die Alliierten anstelle der Türken zu unterstützen und schenkten unseren Versicherungen keinen Glauben, dass wir sie frei machen wollten. Viele von ihnen gaben auch einem durch die Türkei geeinten, wenn auch in elender Unterwerfung gehaltenen Arabien den Vorzug, vor einem unter mehreren europäischen Mächten in Einflusssphären aufgeteilten und unter einer leichteren Herrschaft träge dahinlebenden Arabien. Umfangreicher als die Ahad war die Fetah, der syrische Freiheitsbund. Die großen Grundbesitzer, Gelehrten, Schriftsteller vereinigten sich in dieser Gesellschaft mit gemeinsamem Eid, mit Losungsworten, Abzeichen, einer Presse und einem Bundesschatz zum Sturz des türkischen Reichs. Die geräuschvolle Gewandtheit der Syrier, eines affenähnlichen Volkes, das viel von der japanischen Lebhaftigkeit hat, aber schwach ist, schuf in kurzer Zeit eine gewaltige Organisation. Sie sahen sich nach auswärtiger Hilfe um und wollten die Freiheit nicht durch Opfer, sondern Verhandlungen erringen. Sie knüpften Verbindungen an mit Ägypten, mit der Ahad, deren Mitglieder mit echt mesopotamischer Unbeugsamkeit jene ziemlich verachteten, mit dem Scherif von Mekka und mit Großbritannien, überall Bundesgenossen für ihre Sache suchend. Auch die Fetah wahrte streng das Geheimnis, und wenn auch die Regierung eine Ahnung von ihrem Bestehen hatte, gelangte sie doch nicht in den Besitz sicherer Beweisstücke über die Führer oder Mitglieder des Bundes. Sie musste mit dem Zugriff warten, bis sie ausreichende Beweise gegenüber den englischen und französischen Diplomaten in der Hand hatte, die in der Türkei gewissermaßen die Funktion der öffentlichen Meinung ausübten. Der Kriegsausbruch 1914 rief die fremden Geschäftsträger ab und gab der türkischen Regierung Freiheit, zuzuschlagen. Die Mobilmachung legte alle Macht in die Hände von Enver, Talat und Cemal, drei der rücksichtslosesten, konsequentesten und ehrgeizigsten Jungtürken. Sie zögerten nicht, alle nicht-türkischen Strömungen im Staate auszumerzen, namentlich den arabischen und armenischen Nationalismus. Für den ersten Schritt wurde ihnen eine willkommene und brauchbare Waffe in den Geheimpapieren eines französischen Konsuls in Syrien geliefert, der in seinem Konsulat die Abschriften eines Briefwechsels über die arabische Freiheitsbewegung mit einem arabischen Bund zurückgelassen hatte. Dieser Bund, der nicht mit der Fetah in Verbindung stand, war von den Kreisen der schwatzhaften und wenig ernstzunehmenden Intelligenz der syrischen Küstengebiete gegründet worden. Die Türken waren natürlich sehr froh darüber, denn gerade die Franzosen waren durch ihre koloniale Ausbreitung in Nordafrika bei den arabischsprachigen Teilen der Islamwelt sehr schlecht angeschrieben. Cemal benutzte den Fund, um seinen Religionsgenossen zu beweisen, dass die arabischen Nationalisten ungläubig genug waren, das christliche Frankreich der mohammedanischen Türkei vorzuziehen. Für Syrien brachten diese Enthüllungen natürlich wenig Neues, aber die Mitglieder des Bundes waren bekannte und geachtete, wenn auch etwas weltfremde Männer. Ihre Verhaftung und Verurteilung und die danach folgenden Verschickungen, Verbannungen und Hinrichtungen wühlten das Land im tiefsten auf und zeigten den Arabern des Fetah-Bundes, dass sie daraus eine Lehre ziehen müssten, wenn ihnen nicht das gleiche Schicksal wie den Armeniern bevorstehen sollte. Die Armenier waren gut bewaffnet und organisiert gewesen, aber ihre Führer hatten sie im Stich gelassen. Sie waren einzeln entwaffnet und aufgerieben worden. Die Männer hatte man hingerichtet, die Frauen und Kinder mitten im Winter nackt und hungrig in die Wüste hinausgetrieben, jedem Vorüberkommenden zur Beute, bis der Tod sie erlöste. Die Jungtürken hatten die Armenier vernichtet, nicht weil sie Christen, sondern weil sie Armenier waren. Aus eben dem Grunde sperrten sie arabische Muslimin und arabische Christen gemeinsam in das gleiche Gefängnis und knüpften sie nebeneinander an dem gleichen Galgen auf. So war es Cemal Pascha, der alle Klassen und Bekenntnisse Syriens unter dem Druck gemeinsamen Unglücks und gemeinsamer Gefahr einigte und damit die Vorbereitung des Aufstands ermöglichte. Die Türken misstrauten den arabischen Offizieren und Soldaten in ihrem Heer und hofften, sie nach den gleichen Methoden unschädlich machen zu können, die sie gegen die Armenier angewandt hatten. Anfangs standen dem Transport Schwierigkeiten im Weg und Anfang 1915 kam es in Nordsyrien zu einer bedenklichen Ansammlung arabischer Divisionen. Fast ein Drittel der ursprünglichen türkischen Armee bestand aus Arabisch Sprechenden. Man verteilte sie, sobald es die Umstände gestatteten, schickte sie nach Europa, an die Dardanellen, nach dem Kaukasus, an den Kanal. Überall hin, wo sie rasch in die Feuerlinie kamen und dem Gesichtskreis oder der Unterstützung ihrer Landsleute entzogen waren. Der Heilige Krieg wurde verkündet, der dem Banner Einigkeit und Fortschritt in den Augen der klerikalen Konservativen etwas von dem ehrwürdigen heiligen Schimmer der einstigen Kalifenheere verleihen sollte. Und der Scherif von Mekka wurde aufgefordert, oder es wurde ihm vielmehr befohlen, dem Ruf Widerhall zu geben. Die Stellung des Scherifs von Mekka war lange Zeit eine Anomalie gewesen. Der Titel Scherif bedeutete Abstammung vom Propheten Mohammed Ned über seine Tochter Fatima und ihren älteren Sohn Hassan. Die Namen der echten Scherifs waren in den Familienstammbaum eingetragen, eine unendlich lange Liste, die in Mekka aufbewahrt wurde, unter der Obhut des Emirs von Mekka, des erwählten Scherifs, der als der oberste und vornehmste von allen galt. Die Familie des Propheten hatte die letzten 900 Jahre die weltliche Herrschaft in Mekka innegehabt und zählte über 2000 Mitglieder. Die alte türkische Regierung betrachtete diese Sippe mantitischer Fürsten mit gemischten Gefühlen, halb mit Ehrfurcht, halb mit Misstrauen. Da sie zu mächtig waren, um beseitigt werden zu können, wahrte der Sultan dadurch seine Würde, dass er ihren Emir feierlich in seiner Stellung bestätigte. Dieser formelle Akt gewann mit der Zeit tatsächlichen Inhalt, bis zuletzt der neue Träger des Titels gewahr wurde, dass erst dadurch seiner Wahl das endgültige Siegel aufgedrückt wurde. Schließlich fanden die Türken, dass sie zur wirksameren Kostümierung ihrer neuen panislamischen Idee den Hedschas unter ihren unbestrittenen Einfluss bringen mussten. Die Eröffnung des Suezkanals gab ihnen Anlass, eine Garnison in die heiligen Städte zu legen. Sie begannen den Bau der Hedschas-Bahn und stärkten ihren Einfluss unter den arabischen Stämmen durch Geld, Intrigen und militärische Streifzüge. Nachdem so der Sultan seine Macht in jenen Gegenden gefestigt hatte, ging er daran, sich mehr und mehr neben dem Scherif und auch in Mekka zur Geltung zu bringen. Er unternahm es sogar, gelegentlich einen Scherif abzusetzen, der ihm zu groß geworden schien, und einen Nachfolger aus einem rivalisierenden Zweig der Sippe einzusetzen, in der Hoffnung, durch Förderung der Uneinigkeit die üblichen Vorteile zu gewinnen. Schließlich holte Abdul Hamid einige Mitglieder der Sippe nach Konstantinopel und hielt sie dort in ehrenvoller Gefangenschaft. Unter ihnen war Hussein ibn Ali, der zukünftige Herrscher, der fast 18 Jahre in Konstantinopel festgehalten wurde. Hussein benutzte die Gelegenheit, um seinen Söhnen Ali, Abdullah, Faisal und Zaid eine neuzeitliche Erziehung und Ausbildung zuteilwerden zu lassen, was sie später befähigte, die arabischen Truppen zum Erfolg zu führen. Nach dem Sturz Abdul Hamids wurde dessen Politik von den weniger klugen Jungtürken umgestoßen und der Scherif Hussein als Emir nach Mekka zurückgesandt. Er machte sich sogleich ans Werk, die Macht des Emirats unauffällig wiederherzustellen, unterhielt aber zugleich enge und freundschaftliche Beziehungen zu Konstantinopel durch seine Söhne Abdullah, den Vizepräsidenten des türkischen Parlaments, und Faisal, den Abgeordneten für Cidda. Sie hielten ihn über die politischen Strömungen in der Hauptstadt auf dem Laufenden, bis sie mit Beginn des Krieges eilig nach Mekka zurückkehrten. Der Ausbruch des Krieges stürzte den Hedschas in Schwierigkeiten. Die Pilgerfahrten hörten auf, und damit kamen auch das Geschäftsleben und die Einkünfte der heiligen Städte ins Stocken. Man fürchtete mit Recht, dass die aus Indien mit Lebensmitteln kommenden Schiffe ausbleiben würden, denn der Scherif war formell ein feindlicher Staatsangehöriger. Und da die Provinz ja fast gar nichts für den eigenen Bedarf erzeugen konnte, bestand die Gefahr, dass sie in eine sehr missliche Abhängigkeit von dem Wohlwollen der Türken geraten würde, die sie durch Einstellung des Verkehrs auf der Hedschasbahn aushungern konnten. Hussein war bisher niemals von der Gnade der Türken ganz und gar abhängig gewesen. Und gerade in diesem ungünstigen Augenblick bedurften sie ganz besonders seiner Unterstützung für den Dschihad, für den heiligen Krieg aller Moslemin gegen die Christenheit. Um in der mohammedanischen Welt allgemein wirksam zu werden, musste der Dschihad von Mekka sanktioniert werden. Und in diesem Falle konnte allerdings der ganze Osten in Blut getaucht werden. Hussein war ehrenhaft, verschlagen, eigensinnig und überaus fromm. Er sah ein, dass der Heilige Krieg seinem Sinne nach mit einem Angriffskrieg unvereinbar war und zum Widersinn wurde mit einem christlichen Verbündeten, Deutschland. Daher lehnte er das Ansinnen der Türken ab und wandte sich zugleich mit der Bitte an die Verbündeten, seine Provinz nicht auszuhungern, da sein Volk an den Ereignissen keine Schuld trage. Daraufhin führten die Türken sofort eine Teilblockade der Hedschasbahn durch, eine strenge Überwachung des Verkehrs. Die Engländer gaben die Küsten des Hedschas für eine bestimmte Anzahl von Lebensmitteln frei. Aber das türkische Ansinnen war nicht das einzige, das damals an den Scherif herantrat. Im Januar 1915 sandten ihm Yizin, Führer der mesopotamischen Offiziere, Ali Riza, Führer der Offiziere in Damaskus, und Abd el-Ghani el-Araisi für die syrische Zivilbevölkerung sehr bestimmte Vorschläge für einen militärischen Aufstand in Syrien gegen die Türkei. Das unterdrückte Volk von Mesopotamien und Syrien, die Komitees der Hadd und Fetah riefen ihn, den Vater der Araber, den Moslim der Moslemin, den größten Fürsten und würdigsten Nachkommen des Propheten auf, sie vor den finsteren Plänen Talats und Djemals zu schützen. Hussein war als Politiker, als Herrscher, als Moslem, als Fortschrittler und als Nationalist gezwungen, diesem Ruf Folge zu leisten. Er sandte Faisal, seinen dritten Sohn, nach Damaskus, der als sein Vertreter sich über das Vorhaben der Aufständischen genauer unterrichten und ihm Bericht erstatten sollte. Ali, seinen ältesten Sohn, sandte er nach Medina, mit der Weisung, in aller Stille und unter allen ihm gut erscheinenden Vorwänden unter den Bauern und Stammesangehörigen des Hedschas Truppen auszuheben und sie zum Losschlagen bereitzuhalten, wenn Faisal das Zeichen gab. Abdullah, sein zweiter, politisch befähigter Sohn, sollte auf schriftlichem Wege herauszubekommen suchen, welche Haltung die Engländer im Falle eines arabischen Aufstandes gegen die Türkei einnehmen würden. Faisal berichtete im Januar 1915, dass die örtlichen Vorbedingungen für einen Aufstand vorteilhaft wären, dass aber die Entwicklung des Krieges sich nicht günstig anließe für ihre Hoffnungen. In Damaskus ständen 3 Divisionen arabischer Truppen, die zum Aufstand bereit wären. 2 weitere Divisionen in Aleppo, die mit arabischen Nationalisten durchsetzt wären, würden sich bestimmt anschließen, wenn die anderen losschlügen. Diesseits des Taurus stände nur eine türkische Division, so dass man mit Sicherheit annehmen könnte, Syrien schon im ersten Ansturm in Besitz zu bekommen. Andererseits zeige aber die Bevölkerung wenig Neigung, bis zum Äußersten zu gehen, und in militärischen Kreisen wäre man überzeugt, dass Deutschland den Krieg gewinnen würde, und zwar bald. Wenn aber die Alliierten ihr australisches Expeditionskorps, das in Ägypten zusammengestellt wurde, in Alexandrette landeten und so Syrien in der Flanke deckten, dann würde die Türkei selbst auf die Gefahr eines deutschen Endsieges vorher leicht zu einem Separatfrieden gezwungen werden können. Ein Aufschub trat ein, da die Alliierten nicht in Alexandrette, sondern an den Dardanellen landeten. Faisal ging selbst nach Gallipoli, um sich an Ort und Stelle genau über die Lage zu unterrichten, da ein Zusammenbruch der Türkei das Signal für den arabischen Aufstand geben würde. Dann folgte die Stockung während der Monate der Dardanellenkämpfe. In diesem blutigen Ringen wurde ein guter Teil der besten osmanischen Truppen aufgerieben. Die Schwächung der Türkei durch die ungeheuren Verluste war so groß, dass Faisal nach Syrien zurückging, da er den Augenblick zum Losschlagen für gekommen hielt. Er fand aber, dass die Lage in Syrien inzwischen ungünstig geworden war. Seine syrischen Anhänger waren verhaftet oder hielten sich versteckt, und ihre Freunde waren aufgrund politischer Anklagen gehängt worden. Die zum Aufstand bereiten arabischen Divisionen waren entweder an entfernte Fronten abgeschoben oder aufgelöst und in türkische Einheiten eingereiht worden. Die arabische Landbevölkerung war zum türkischen Militärdienst eingezogen und ganz Syrien war dem erbarmungslosen Cemal Pascha ausgeliefert. Alle Haupttrümpfe Faisals waren also dahin. Faisal schrieb seinem Vater und riet zu weiterem Aufschub, bis England völlig bereit und die Türkei der Erschöpfung nahe sein würde. Aber Hussein ließ sich durch die Abmahnungen seines Sohnes keineswegs entmutigen. In seinen Augen waren die Jungtürken nichts als Verruchte, die sich an ihrem Glauben und ihrem Menschenrecht versündigten, Verräter am Geist der Zeit und den höheren Interessen des Islam. Obwohl schon ein alter Mann von 65 Jahren, entschloss er sich mit jugendlichem Draufgängertum dazu, gegen sie Krieg zu führen, sich dabei auf die Gerechtigkeit seiner Sache verlassend. Hussein vertraute so sehr auf Gott, dass er seinen militärischen Sinn brachliegen ließ und glaubte, der Hedschas könnte die Türkei im offenen Felde besiegen. So sandte er Abd el-Kadir el-Abdo mit einem Schreiben an Faisal und teilte ihm offiziell mit, dass nun die Truppen in Medina, die zur Front abgehen sollten, zur Besichtigung durch ihn bereitstünden. Faisal machte Cemal davon Mitteilung und bat um Urlaub, aber zu seiner großen Enttäuschung erwiderte Cemal, dass Enver Pascha, der Generalissimus, auf dem Wege nach Syrien wäre und dass sie zusammen nach Medina gehen und die Truppen besichtigen würden. Faisal hatte geplant, seines Vaters scharlachrotes Banner sofort nach seiner Ankunft in Medina zu entfalten und so die Türken zu überrumpeln, und nun waren ihm zwei unerbetene Gäste aufgehalst, denen er nach dem Gesetz der arabischen Gastfreundschaft kein Leid antun durfte, wodurch der Aufstand so lange verzögert werden würde, dass das ganze Geheimnis in Gefahr geriet. Schließlich aber lief alles gut ab, wenn auch die Truppenbesichtigung zu einer grausigen Ironie wurde. Enver, Cemal und Faisal beobachteten gemeinsam, wie die Truppen auf der staubigen Ebene vor den Toren Medinas ihre Bewegungen und Schwenkungen vollführten, wie sie auf ihren Kamelen in einem Scheinkampf aufeinander losstürmten und zurückwichen oder nach uraltem arabischen Brauch ihre Pferde zum spielerischen Speerkampf spornten. »Und all das sind Freiwillige für den Heiligen Krieg?« fragte Enver zuletzt, sich an Faisal wendend. »Ja«, sagte Faisal. »Bereit, bis zum Tode gegen alle Feinde der Gläubigen zu kämpfen?« »Ja«, wiederholte Faisal. Und dann kamen die arabischen Führer herbei, um vorgestellt zu werden, und der Scherif Ali ibn el-Hussein von den Modiks zog Faisal beiseite und flüsterte ihm zu, »Sollen wir sie jetzt töten, Herr?« Und Faisal sagte, »Nein, es sind meine Gäste.« Faisal fand Medina stark von türkischen Truppen besetzt. Es war Hauptquartier des gesamten 12. Armeekorps unter Fakri Pascha, dem tapferen alten Schlechter, der Zeytun und Urfa blutig von Armeniern gesäubert hatte. Offenbar waren die Türken gewarnt worden, und Faisals Hoffnung auf einen überraschenden Schlag, der vielleicht ohne einen Schuss den Erfolg gesichert hätte, war zunichte geworden. Doch für Überlegungen war es zu spät. Sein Gefolge entfloh 4 Tage danach aus Damaskus und ritt ostwärts in die Wüste, um bei dem Beduinenhäuptling Nuri Shahlan Zuflucht zu suchen. Am gleichen Tage deckte Faisal seine Karten auf. Als er die arabische Fahne erhob, entschwanden der panislamische übernationale Staat, für den Abdul Hamid gewirkt, gemordet und sein Leben gelassen hatte, ebenso in das Reich der Träume, wie die Hoffnung der Deutschen auf die Mitwirkung des Islam bei den Weltplänen des Kaisers. Rein durch die Tatsache der Erhebung hatte der Scherif 2 fantastische Kapitel der Geschichte abgeschlossen. Ich hatte vor dem Kriege den semitischen Osten jahrelang durchstreift und dabei Sitten und Art der Städter, der Bauern und der Nomaden Syriens und Mesopotamiens kennengelernt. Meine geringen Mittel nötigten mich, mich im Kreis der unteren Schichten zu bewegen, mit denen europäische Reisende nur selten in Berührung kommen. Und meine Erfahrungen gaben mir einen umfassenderen Einblick und ermöglichten mir, das Denken und Fühlen der Ungebildeten ebenso zu verstehen wie das der Gebildeten, deren Ansichten, soweit sie überhaupt vorhanden waren, sich weniger mit der Gegenwart als mit der Zukunft beschäftigten. Zugleich auch lernte ich etwas von den politischen Kräften kennen, die im Mittleren Osten wirksam waren, und bemerkte im Besonderen überall sichere Anzeichen für den Verfall des türkischen Reiches. Einige von uns meinten, dass genügend Kräfte in den arabischen Völkern schlummerten, dem größten fremden Volksteil im alten Osmanischen Reich, einer fruchtbaren semitischen Zusammenballung, außerordentlich stark im Religiösen, klug, geschäftstüchtig, politisch begabt, aber ihrer Anlage nach mehr ein Volk des Sich-Fügens als des Herrschens. Sie hatten 500 Jahre lang unter türkischem Joch gestanden und begannen nun von Freiheit zu träumen. Als dann England sich mit der Türkei überwarf und der Krieg gleichzeitig im Osten wie im Westen ausbrach, begannen wir, die wir glaubten, die Anzeichen der Zukunft zu erkennen, Englands Bemühungen auf die Förderung der neuen arabischen Welt im Nahen Osten hinzulenken. Wir waren unserer nicht viele, und fast alle waren wir um Clayton geschart, den Chef des zivilen und militärischen Nachrichtendienstes in Ägypten. Clayton war der rechte Führer für eine so zügellose Bande wie wir. Er war ruhig, besonnen, klar blickend und von unbegrenztem Mut zur Verantwortung. Seinen Untergebenen ließ er freie Hand. Seine Anschauungen waren ebenso umfassend wie seine Kenntnisse, und er leitete mehr durch persönlichen Einfluss als durch lautes Dirigieren. Seine Wirksamkeit blieb meist unter der Oberfläche. Sie war wie Wasser oder Öl, das still und beharrlich alles durchdringt. Es war schwer zu sagen, wo Clayton seine Hand im Spiel hatte und wo nicht, und was alles wirklich auf ihn zurückzuführen war. Seine Führung trat niemals sichtbar hervor, aber seine Ideen waren denen immer gegenwärtig, die handelten. Die Wirkung, die von ihm ausging, beruhte auf seiner Nüchternheit und auf einer gewissen ruhigen, beharrlichen, immer maßvollen Zuversicht. In praktischen Dingen war er lässig, unkorrekt und regelwidrig, ganz der Mann, mit dem unabhängige Menschen gut auskommen konnten. Der erste unter uns war Ronald Stores, Sekretär für orientalische Angelegenheiten bei der Residentschaft, der glänzendste Engländer im Nahen Osten. Hervorragend tüchtig, wenn auch seine Energien abgelenkt waren durch eine Liebe zu Musik und Literatur, Skulptur, Malerei und allem, was es Schönes gibt auf dieser Welt. Dennoch hat Stores gesät, was wir dann ernteten. Er war immer voran und der Größte unter uns. Sein Schatten würde unser Werk und die britische Politik im Osten wie ein Mantel überdeckt haben, wenn er fähig gewesen wäre, sich der Welt zu versagen und Geist wie Körper mit der unerbittlichen Strenge eines Wettkämpfers für den großen Start vorzubereiten. Auch George Lloyd stieß zeitweise zu uns. Er flößte uns Zuversicht ein, erwies sich dank seiner Finanzkenntnisse als zuverlässiger Führer durch die Geheimgänge von Handel und Politik und als guter Weiser der zukünftigen Schlagadern des Mittleren Ostens. Ohne seine Mitarbeit würden wir nicht so viel in kurzer Zeit erreicht haben, aber er war eine rastlose Seele, eher zu kosten als auszuschöpfen geneigt. Er hatte unzählige Dinge im Kopf, deshalb blieb er nicht lange bei uns. Er ahnte nicht, wie sehr wir ihn mochten. Kein Heißsporn, sondern unser aller Mentor war Hogarth. Unser Beichtvater und Ratgeber, der uns die Parallelen und Lehren der Geschichte nahebrachte und uns zu Ausdauer und Maßhalten anhielt. Nach außen hin machte er den Friedensstifter. Ich war ein Teufel, nichts als Klauen und Zähne. Und sein gewichtiges Urteil bewirkte, dass man auf uns hörte und uns unterstützte. Er besaß einen feinen Sinn für Werte und wies uns klar die Kräfte, die hinter den verlausten Lumpen und schmierigen Bälgen, was die Araber für uns waren, verborgen waren. Hogarth war unser Sachverständiger und unermüdlicher Historiker, der uns sein großes Wissen und seine überlegene Klugheit auch in den kleinsten Dingen übermittelte, denn er glaubte an das, was wir unternahmen. Wir nannten uns Eindringlinge wie eine Verschwörerbande, denn wir gedachten, in die geheiligten Hallen der englischen Außenpolitik einzubrechen und ein neues Volk im Osten zu schaffen, ungeachtet der festen Geleise, die unsere Vorfahren für uns gelegt hatten. So begannen wir denn, von unserem wasserköpfigen Nachrichtenbüro in Kairo aus, eine rechte Schwatzbude, die wegen des ewigen Geklingels, Gelärms und Hin- und Hergerennes von Aubrey Herbert mit einem Bahnhof im Orient verglichen wurde, alle Vorgesetzten nah und fern zu bearbeiten. Sir Henry McMahon, der hohe Kommissar von Ägypten, war natürlich unser erstes Ziel. Mit seinem klaren, geschulten und erfahrenen Verstand begriff er sofort unsere Absicht und hieß sie gut. Andere, wie Wemyss, Neil Malcolm, Wingate, unterstützten uns in ihrer Freude darüber, dass Krieg auch etwas Aufbauendes haben konnte. Ihr Eintreten festigte bei Lord Kitchener den günstigen Eindruck, den er von Sheriff Abdullah bekommen hatte, als dieser sich vor Jahren an ihn gewandt hatte. So legte McMahon schließlich den Grundstein für unser Werk, die Verständigung mit dem Sheriff von Mekka. Als wir endlich im Außenhafen von Jidda vor Anker gingen, angesichts der weißen Stadt, die schwebend hing zwischen dem flammenden Himmel und seiner Spiegelung, die leuchtend über die weite Lagune hinwallte, da kam Arabiens Glut gleich einem gezückten Schwert über uns und machte uns stumm. Es war ein Oktobermittag des Jahres 1916, und die steile Sonne hatte, wie Mondlicht, alle Farben ausgelöscht. Man sah nur Licht und Schatten, weiße Häuser und schwarze Straßenschlünde, davor der fahl schimmernde Dunst über dem Innenhafen. Dahinter breitete sich in blendendem Glanz ein meilenweites Meer von Sand und verlor sich gegen den Saum einer niedrigen Hügelkette, die nur eben wie hingehaucht lag in dem fernen Geflimmer der Hitze. Hart nördlich von Jidda lag eine zweite Gruppe schwarz-weißer Gebäude, die in der Spiegelung wie Kolben auf- und abtanzten, während das Schiff vor Anker rollte und einzelne Windstöße Glutwellen durch die Luft trugen. Oberst Wilson, der britische Geschäftsträger beim jungen arabischen Staat, hatte uns seine Barkasse entgegengeschickt, und erst als wir den Fuß an Land setzten, überzeugten wir uns von der Wirklichkeit dieser schwebenden Fata Morgana. Unser Weg zum Konsulat führte uns an dem weißen Mauerwerk der noch unfertigen Hafenmole vorbei und durch die enge, stickige Gasse der Lebensmittelhändler. Allerorten, vom Dattelverkäufer bis zu den Fleischbänken, schwirrten Scharen von Fliegen gleich Stäubchen in den schmalen Sonnenstreifen, die durch die Ritzen und Löcher der hölzernen und sackleinenen Schutzdächer bis in die dunkelsten Winkel der Buden stachen. Die Luft war wie ein heißes Bad. Wir erreichten das Konsulat. Und daselbst, in einem schattigen Raum, ein offenes Gitterfenster im Rücken, saß Wilson, in hoffnungsvoller Erwartung der frischen Brise von der See, die in den letzten Tagen ausgeblieben war. Er erzählte uns, dass Sheriff Abdullah, der zweite Sohn Husseins, Großscheriff von Mekka, soeben in der Stadt eingezogen sei. Ronald Storrs und ich waren von Kairo aus das Rote Meer heruntergefahren, um uns mit Abdullah zu unterreden. Dieses gleichzeitige Eintreffen war also eine glückverheißende Fügung, denn Mekka, die Hauptstadt des Scherifats, ist für Christen unzugänglich und Geschäfte wie die Stores konnten füglich nicht durchs Telefon erledigt werden. Meine Anwesenheit segelte unter der Flagge einer Vergnügungsreise, Stores aber, Orientalist und Sekretär bei der Residentschaft in Kairo, war der Vertrauensmann Sir Henry McMahons bei all den heiklen Verhandlungen mit dem Scherif von Mekka. Die glückliche Vereinigung seiner Landeskenntnis mit der Erfahrung und dem Scharfsinn Sir Henrys und dem gewinnenden Wesen Claytons hatten einen so starken Eindruck auf den Scherif gemacht, dass diese ungemein schwierige Persönlichkeit in den bedingten Abmachungen eine ausreichende Sicherung sah, um den Aufstand gegen die Türkei zu beginnen und dass er auch späterhin England die Treue hielt, während eines an Wechselfällen und gefährlichen Krisen überreichen Krieges. Abdullah erschien bei uns in feierlichem Aufzug, auf einer Schimmelstute reitend, mit einem Gefolge reich bewaffneter Sklaven zu Fuß und begleitet vom ehrfürchtig schweigsamen Gruß der Bevölkerung. Er war noch ganz erfüllt von seinem jüngsten Erfolg bei Taif und in glücklichster Stimmung. Ich selbst sah ihn zum ersten Mal. Storrs hingegen war ein alter Freund von ihm und stand mit ihm auf bestem Fuß. Mein erster Eindruck von ihm, während sie miteinander sprachen, war der einer beständigen Vergnügtheit. Der Schalk saß ihm in den Augenwinkeln, und trotz seiner 35 Jahre hatte er auch schon Fett angesetzt, vermutlich von allzu vielem Lachen. Er scherzte mit allen Anwesenden auf die liebenswürdigste Art. Als sich dann die Unterhaltung ernsten Gegenständen zuwandte, schien allerdings die Maske des Frohsinns zu verschwinden, wie er denn auch seine Worte mit Sorgfalt wählte und seine Gründe scharfsinnig darzulegen wusste. Freilich hatte er es auch mit einem Mann wie Storrs zu tun, der in der Diskussion hohe Anforderungen an seinen Gegenpart stellte. Ich hielt mich beobachtend im Hintergrund und suchte mir ein Urteil über ihn zu bilden. Der Aufstand des Scherifs hatte in den letzten Monaten nur geringe Fortschritte gemacht, war sogar zum Stillstand gekommen, der Anfang vom Ende bei jedem Kleinkrieg, und meiner Meinung nach lag das an einem Mangel an Führung. Denn nicht Verstand, Urteil, politische Einsicht, sondern nur die Flamme der Begeisterung vermochten die Wüste in Brand zu setzen. Mein Besuch galt hauptsächlich dem Zweck, den überragenden Führergeist für die Sache ausfindig zu machen und seine Eignung daraufhin zu prüfen, ob er den Aufstand bis zu dem mir vorschwebenden Ziel vorwärts zu tragen imstande wäre. Im Laufe des Gesprächs kam ich mehr und mehr zu der Überzeugung, dass der ausgeglichene, kühle und nüchterne Abdullah nicht der Prophet war, den ich suchte. Vor allem nicht der Prophet mit dem Schwert, der allein, wenn die Geschichte wahr spricht, Erhebungen zum Erfolg zu führen vermag. Sein Wert mochte vielleicht später, nach glücklichem Vollbringen, zur Geltung kommen. Storrs zog mich in die Verhandlung, indem er Abdullah nach seiner Ansicht über den gegenwärtigen Stand des Feldzugs fragte. Dieser wurde sofort ernst und sagte, er wünschte die Engländer von der dringenden Notwendigkeit ihrer sofortigen und persönlichen Mitwirkung bei der Sache zu überzeugen, was er folgendermaßen begründete. Durch unser Versäumnis, die Hedjasbahn zu unterbrechen, seien die Türken in der Lage, fortgesetzt Truppen und Material zur Verstärkung nach Medina zu senden. Faisal sei von der Stadt vertrieben worden. Und der Feind sei bereits dabei, eine fliegende Kolonne aller Waffengattungen aufzustellen, um mit ihr gegen Rabeck vorzurücken. Die Araber in den Bergen längs des Weges nach Rabeck seien infolge unserer Säumnis zu schwach an Artillerie, Maschinengewehren und sonstigem Material, um den Vormarsch ernstlich aufhalten zu können. Hussein Mabeirik, der Scheik der Rabeck Harb, habe sich auf Seiten der Türken gestellt. Sobald die Kolonne von Medina vorrücke, würden sich die Harb anschließen. Danach also bliebe seinem Vater nichts anderes übrig, als sich an die Spitze seines Volkes von Mekka zu stellen und angesichts der heiligen Stadt im Kampf zu sterben. In diesem Augenblick läutete das Telefon. Der Großscherif wünschte Abdullah zu sprechen. Er wurde vom Stand unserer Unterredung unterrichtet und bestätigte sogleich, dass er äußerstenfalls so handeln würde. Die Türken würden nur über seine Leiche in Mekka eindringen. Das Telefon klingelte ab. Abdullah wandte sich ein wenig lächelnd zu uns und fragte, ob zur Verhütung solchen Unheils eine englische Brigade, wenn möglich aus mohammedanischen Truppen bestehend, in Suez transportbereit gehalten werden könne, um, wenn die Türken von Medina vorrückten, nach Rabeck geworfen zu werden. Was wir über diesen Vorschlag dächten. Ich antwortete, dass ich seine Meinung der ägyptischen Regierung unterbreiten würde, dass aber England nur sehr ungern Truppen der entscheidenden Verteidigung Ägyptens entziehen würde, obgleich er nicht glauben dürfe, dass der Kanal irgendwie ernstlich durch die Türken bedroht sei, und dass England noch weniger geneigt wäre, etwa Christen zur Verteidigung der heiligen Stadt zu Hilfe zu schicken, da gewisse mohammedanische Kreise in Indien, die an dem unverjährbaren Recht des türkischen Reiches auf die Haramein festhielten, unsere Beweggründe und unser Handeln falsch auslegen würden. Ich glaubte aber, dass ich seine Vorschläge vielleicht wirksamer unterstützen könnte, wenn ich über die Rabeck-Frage aufgrund persönlicher Einsicht in die dortigen Verhältnisse und Stimmungen zu berichten in der Lage wäre. Auch würde ich Faisal gern sehen, um mich mit ihm über alles Notwendige zu besprechen, namentlich über die Möglichkeit einer längeren Verteidigung durch die Stämme seines Berglandes, wenn wir sie mit Material unterstützten. Mein Wunsch sei, von Rabeck die Sultani-Straße gegen Medina hinaufzureiten bis zum Lager Faisals. Storrs legte sich ins Mittel und unterstützte mich nach Kräften, indem er darauf hinwies, wie außerordentlich wichtig es für das britische Oberkommando in Ägypten sei, durch einen geübten Beobachter eingehend und rechtzeitig über die Lage unterrichtet zu werden. Abdullah ging ans Telefon und versuchte, die Einwilligung seines Vaters für meine Bereisung des Landes zu erhalten. Der Scherif nahm den Vorschlag mit entschiedenem Misstrauen auf. Abdullah setzte die Gründe auseinander, wies auf die Vorteile hin und übergab dann Storrs das Hörrohr, der seine ganze diplomatische Kunst bei dem Alten spielen ließ. Storrs in vollem Schwung zuzuhören war ein Genuss. Allein schon der arabischen Sprache wegen, aber auch eine wirksame Lektion für jeden Engländer, wie man mit argwöhnischen und widerspenstigen Orientalen umzugehen hat. Es war schlechthin unmöglich, ihm länger als einige Minuten zu widerstehen. Und auch in diesem Falle erreichte er seinen Zweck. Der Scherif verlangte wieder nach Abdullah und ermächtigte ihn, an Ali zu schreiben und ihm anheimzustellen, mir die Erlaubnis zum Besuch Faisals zu geben, falls er es für angemessen hielte und nichts Besonderes dagegen vorlege. Abdullah veränderte unter Storrs Einfluss diesen bedingten Bescheid in eine klare schriftliche Anweisung an Ali, mich so schnell wie möglich mit guten Reittieren zu versehen und unter voller Sicherheit zum Lager Faisals zu bringen. Da das alles war, was ich und ein Gutteil von dem, was Storrs begehrte, begaben wir uns zu Tisch. Die Stadt Jidda hatte uns schon auf dem Weg zum Konsulat gut gefallen. Nach dem Mittagessen, als es ein wenig kühler war oder wenigstens die Sonne nicht mehr so hoch stand, machten wir uns daher auf den Weg, um geführt von Young, dem Sekretär Wilsons, einem Mann, der sich in den Dingen von einst besser auskannte als in den Dingen von heute, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Jidda war in der Tat eine merkwürdige Stadt. Die Straßen waren schmale Gassen, im Bazarviertel holzüberdeckt, und da, wo sie offen waren, blickte der Himmel nur durch einen schmalen Spalt zwischen den hohen Firsten der weißgetünchten Häuser. Diese aus Korallenkalkstein gebaut, waren 4 bis 5 Stockwerk hoch, durch viereckige Balken versteift und mit weiten Bogenfenstern versehen, die durch graue, vom Boden bis zum Dach laufende Holztäfelungen verbunden waren. Die Fenster in Jidda hatten keine Scheiben, dafür aber eine Fülle schönen Gitterwerks, und einige der Umrahmungen zeigten sehr feine Flachornamentik. Die schweren, zweiflügeligen Türen aus Teakholz waren reich geschnitzt, oft mit viereckigen Gucklöchern versehen und mit Angeln und Ringklopfern von kunstvoller Schmiedearbeit. Man sah auch viel Stuckplastik und an älteren Häusern reich geschnittene Steinknäufe und Pfosten an den zum Innenhof gehenden Fenstern. Die ganze Bauweise erinnerte an den zierlichen Fachwerkstil aus dem elisabethanischen Zeitalter, namentlich in der überladenen Manier von Cheshire, jedoch auf eine kapriziös-spielerische Art bis zur äußersten Spitze getrieben. Die Fronten der Häuser waren filigranartig durchbrochen und getüncht, so dass sie aussahen wie aus Pappe geschnitten für irgendeine romantische Bühnendekoration. Jedes Stockwerk überragte das andere. Kein Fenster saß gerade, und oftmals standen selbst die Wände schief. Jidda war fast wie eine tote Stadt, so lautlos und still. Die winkligen Gassen waren mit feuchtem, mit der Zeit festgetretenem Sand bedeckt, so dass man geräuschlos wie über einen Teppich schritt. Alle die Gitter und Nischen fingen jedes laute Wort ab. Es gab weder Wagen, dazu waren die Straßen zu schmal, noch Hufgeklapper, noch lärmendes Treiben. Alles war gedämpft, gedrückt und fast wie verstohlen. Die Haustüren schlossen sich lautlos, wenn wir vorübergingen. Man hörte kein Kindergeschrei, kein Hundegebell, und nur in dem noch halb schlafenden Bazar sahen wir einige Fußgänger. Die wenigen, die wir trafen, Magere Gestalten mit haarlosen, narbigen, wie von Krankheit verwüsteten Gesichtern und zusammengekniffenen Augen glitten rasch und scheu an uns vorbei, ohne uns anzublicken. In ihren dürftigen weißen Kleidern, mit den Käppchen auf den geschorenen Schädeln, roten, baumwollenen Überwürfen und bloßen Füßen, sahen sie einer wie der andere aus, fast wie uniformiert. Am Abend kam Abdullah zum Dinner zu Oberst Wilson. Wir empfingen ihn im Vorhof an der Treppe des Hauses. Hinter ihm kam sein glänzendes Gefolge von Bedienten und Sklaven und hinter diesen eine bleiche Schar abgemagerter Gestalten mit bärtigen, kummervollen Gesichtern, in zerlumpte Uniformen gekleidet und verrostete Blechinstrumente tragend. Abdullah wies mit der Hand nach ihnen hin und krähte entzückt: »Meine Kapelle!« Wir brachten sie im Vorhof auf Bänken unter, und Wilson schickte ihnen Zigaretten, während wir zum Speisesaal hinaufstiegen, dessen Balkonläden in Hoffnung auf eine frische Seebrise weit und begierig geöffnet waren. Als wir uns gesetzt hatten, begann die Kapelle, unter den Flinten und Säbeln von Abdullahs Gefolge, eine Reihe herzbrechender türkischer Weisen zu spielen, wobei jedes Instrument seiner eigenen Wege ging. Uns taten von dem Lärm die Ohren weh. Aber Abdullah strahlte. Wir hatten genug von türkischer Musik und verlangten nach etwas Deutschem. Ein Adjutant trat auf den Balkon und rief der Kapelle auf Türkisch zu, etwas Ausländisches zu spielen. Darauf stimmten sie etwas wackelig zwar Deutschland über alles an. Just in dem Augenblick, als der Großscherif in Mekka an sein Telefon kam, um unserer Festmusik zu lauschen. Wir wollten noch mehr deutsche Musik hören und sie spielten Eine feste Burg. Mittendrin aber versackten sie in ersterbenden Dissonanzen der Trommeln. Die Felle waren durch die feuchte Luft Jiddas aufgeweicht. Sie riefen nach Feuer, worauf Wilsons Diener und Abdullahs Leibwache ganze Haufen von Stroh und Kisten heranschleppten. Über der entfachten Glut wurden die Trommeln unter Hin- und Herdrehen erwärmt, und dann legten sie los mit etwas, wovon sie behaupteten, es sei der Hassgesang, aber wir konnten darin nichts irgendwie Europäisches entdecken. Einer der Gäste wandte sich an Abdullah und sagte: »Es ist ein Trauermarsch.« Abdullah bekam große Augen. Doch Storrs legte sich rasch rettend ins Mittel und brachte durch ein geschicktes Wort alle zum Lachen. Zum Beschluss des Festes sandten wir den kummervollen Musikern eine Belohnung, aber sie schwangen sich zu keiner rechten Freude an unserer Anerkennung auf und baten nur, nach Hause geschickt zu werden. Am nächsten Morgen verließ ich Jidda und gelangte zu Schiff nach Rabek, dem Hauptquartier des Scherifs Ali, Abdullahs älterem Bruder. Ali stellte mir sein eigenes prächtiges Reitkamel zur Verfügung, gesattelt mit seinem eigenen Sattel und behangen mit üppigen Schabracken und Polstern, in jener aus vielfarbigen Lederstücken zusammengesetzten Netz-Arbeit mit geflochtenen Fransen und silberdurchwirktem Netzwerk. Als zuverlässigen Führer zum Lager Faisals erwählte er Tafas vom Stamm der Hawazim Harb nebst seinem Sohn. Ali ließ mich nicht vor Sonnenuntergang abreiten, denn keiner von seinen Leuten sollte mein Verlassen des Lagers bemerken. Selbst vor seinen Sklaven hielt er die Reise geheim und versah mich mit arabischem Mantel und Kopftuch, die meine Uniform verhüllen und mir im Dunkeln auf meinem Kamel eine unauffällige Silhouette geben sollten. Da ich keine Vorräte bei mir hatte, gab er Tafas Weisung, in dem 60 Meilen entfernten Bir el-Sheikh, der ersten Tagesrast, Lebensmittel anzukaufen und befahl ihm aufs Strengste, unterwegs jederlei neugierige Fragen oder Erkundigungen von mir fernzuhalten und alle Lager oder sonstige Begegnungen zu vermeiden. Wir ritten durch die Palmenhaine, die die zerstreuten Häuser des Dorfes Rabek wie ein Gürtel umschlossen, und dann unter die Sterne hinaus, längs der Tihama hin, jenem sandigen und flachen Wüstenstreifen, der sich an der Westküste Arabiens zwischen Meeresstrand und Randgebirge auf hunderte von Meilen einförmig dahinzieht. Tagsüber herrscht in dieser Ebene eine unerträgliche Hitze, und ihre Wasserarmut macht ihre Durchquerung höchst beschwerlich. Doch war dieser Weg nicht zu vermeiden, da die wasserreichen Randgebirge von Norden wie von Süden her zu schroff waren für einen Übergang mit beladenen Tieren. Die Kühle der Nacht war wohltuend nach dem mit Widrigkeiten und Verhandlungen hingeschleppten Tag in Rabeck. Tafas führte schweigend und die Kamele schritten lautlos über den weichen, ebenen Sand. Während wir so dahinzogen, dachte ich daran, dass wir hier auf der alten Pilgerstraße ritten, auf der seit unzähligen Generationen das Volk aus dem Norden herabgezogen kam, um die heiligen Städte zu besuchen und Gaben des Glaubens am heiligen Grab niederzulegen. Und mir kam der Gedanke, dass die Erhebung Arabiens gewissermaßen eine Pilgerfahrt in umgekehrter Richtung werden könnte. Eine Pilgerfahrt, die dem Norden, Syrien, ein anderes Ideal bringen würde. Den Glauben an die Freiheit anstelle ihres früheren Glaubens an eine Offenbarung. Nahe am Nordrand der Mastura trafen wir auf einen Brunnen. Neben ihm standen verfallene Steinmauern, wahrscheinlich einst eine Hütte, und gegenüber einige Schutzdächer aus Zweigen und Palmblättern, unter denen ein paar Beduinen hockten. Wir grüßten sie nicht, sondern Tafas bog hinter die Mauerruinen und wir stiegen ab. Dort blieb ich im Schatten sitzen, während Tafas und sein Sohn Abdullah die Kamele tränkten und für sich wie für mich einen Trunk Wasser schöpften. Der Brunnen war alt und geräumig, mit einer gut erhaltenen steinernen Einfassung und einer starken Mauerkappe über der Öffnung. Er war ungefähr 20 Fuß tief, und zur Bequemlichkeit für Reisende, die, wie wir, keine Seile bei sich hatten, war in dem Mauerwerk ein Schacht ausgespart, mit Stützen für Hand und Fuß, so dass jedermann hinabsteigen und seinen Ziegenschlauch füllen konnte. Unnütze Hände hatten Steine in den Brunnen geworfen, so dass der Grund zum Teil verstopft war und wenig Wasser gab. Abdullah band seine flatternden Ärmel über der Schulter zusammen, schürzte das lange Gewand unter dem Patronengürtel und, hurtig, ab- und aufkletternd, brachte er jedes Mal 4 bis 5 Gallonen herauf, die er für die Kamele in einen Steintrog neben dem Brunnen goss. Jedes von ihnen soff etwa 5 Gallonen, denn sie waren zuletzt am Tage vorher in Rabeck getränkt worden. Dann ließen wir sie etwas umherschweifen, während wir friedlich beieinander saßen und die leichte Brise von See atmeten. Abdullah rauchte eine Zigarette zur Belohnung für seine Mühen. Einige Harb kamen heran mit einer großen Herde Kamelfohlen und begannen sie zu tränken. Ein Mann stieg in den Brunnen hinab, um den schweren Ledereimer zu füllen, den dann die anderen Hand vor Hand mit lautem Staccato-Gesang heraufzogen. Während wir ihnen zusahen, näherten sich von Norden her 2 Reiter auf rasch und leicht trabenden Vollblutkamelen. Beide waren junge Männer. Der eine trug kostbare Kaschmirgewänder und ein reich mit Seide gesticktes Kopftuch. Der andere war in einfachen weißen Baumwollstoff gekleidet, mit einem Kopftuch aus rotem Kattun. Sie machten neben dem Brunnen Halt. Der reich gekleidete glitt anmutig zur Erde, ohne sein Kamel niedergehen zu lassen. Warf seinem Begleiter den Halfter zu und sagte nachlässig, »Tränke Sie, ich gehe derweil mich ausruhen.« Dann schlenderte er zu uns herüber und ließ sich im Schatten der Mauer nieder, nachdem er einen Blick gemachter Gleichgültigkeit auf uns geworfen hatte. Er bot mir eine frisch gedrehte und geklebte Zigarette an und sagte, »Ihr kommt aus Syrien herunter?« Ich wich höflich aus, indem ich der Vermutung Ausdruck gab, er komme von Mekka, worauf er ebenso wenig direkte Antwort gab. Wir sprachen dann noch einiges über den Krieg und die Magerkeit der Kamelfohlen der Harb. Der andere Reiter stand mittlerweile bei dem Brunnen, müßig die Halfter haltend und schien zu warten, bis die Harb ihre Herde getränkt hätten und an ihn die Reihe käme. Sein junger Herr rief ihm zu, »Was soll das, Mustafa? Gib sofort den Tieren zu trinken!« Der Diener kam zu uns und sagte betrübt, »Sie wollen mich nicht heranlassen.« »Zum Teufel!« rief sein Herr wütend, sprang auf und schlug dem unglücklichen Mustafa mit dem Reitstock 3 oder 4 Mal über Kopf und Schultern. »Geh und frage sie!« Mustafa machte eine beleidigte, verdutzte und zornige Miene, fast als wollte er zurückschlagen, besann sich aber eines Besseren und eilte zum Brunnen. Die betroffenen Harb machten ihm mitleidig Platz und ließen seine 2 Kamele aus ihrem Wassertrog saufen. Sie flüsterten, »Wer ist er?« Und Mustafa sagte, »Der Vetter unseres Herrn von Mekka.« Sofort liefen sie hin, knüpften ein Bündel von einem ihrer Sättel los und streuten daraus den beiden Reitkamelen Futter von grünen Blättern und Dornstrauchknospen. Diese sammeln sie, indem sie mit schweren Stöcken auf die niedrigen Büsche schlagen, bis die abgebrochenen Zweigspitzen auf das darunter ausgebreitete Tuch herniederregnen. Der junge Scherif sah ihnen befriedigt zu. Als sein Kamel gefressen hatte, kletterte er leicht und ohne jede Anstrengung über den Hals in den Sattel, setzte sich lässig zurecht und nahm salbungsvoll Abschied von uns, indem er des Himmels reiche Gnade auf die Araber herabrief. Sie wünschten ihm gute Reise und er ritt nach Süden zu davon, während wir, nachdem Abdullah unsere Kamele herbeigebracht hatte, uns nach Norden wandten. 10 Minuten später hörte ich den alten Tafas kichern und sah vergnügte Fältchen zwischen seinem grauen Schnurr und Vollbart. »Was hast du, Tafas?« fragte ich. »Herr, du sahst jene beiden Reiter am Brunnen?« »Den Scherif und seinen Diener?« »Ja, aber es war der Scherif Ali ibn el-Hussein von Modik und sein Vetter, Scherif Mosin, die Oberherren der Harit, die Todfeinde der Masru. Sie fürchteten, angehalten oder vom Wasser vertrieben zu werden, wenn die Araber sie erkannten. So gaben sie sich als Herr und Diener aus, von Mekka kommend. Habt ihr den Zorn Mosins gesehen, als Ali ihn schlug? Ali ist ein Teufel. Mit 11 Jahren floh er aus seines Vaters Haus zu seinem Onkel, dessen Gewerbe das Berauben von Pilgern war, und lebte bei ihm viele Monate, bis sein Vater ihn wieder einfing. Vom ersten Tage der Schlacht bei Medina war er bei unserem Herrn Faisal und führte die Ateiba an in den Ebenen rund um Ar und Bir Derwisch. Hier waren die Kamelgefechte, und Ali wollte keinen Mann bei sich haben, der es ihm nicht gleich tun konnte. Neben dem Kamel herlaufen und sich mit einer Hand in den Sattel schwingen, während die andere die schussbereite Büchse hielt. Die Kinder der Harit sind Kinder der Schlacht. Zum ersten Mal floss der Mund des alten Mannes über von Worten. Während er sprach, durcheilten wir die blendende, fast baumlose Ebene, deren Boden nach und nach weicher wurde. Anfangs war es graues Geröll gewesen, dicht gelagert wie Kies. Allmählich nahm der Sand mehr und mehr zu und die Steine wurden seltener, so dass man sie schließlich einzeln nach Farbe und Art unterscheiden konnte. Porphyr, Basalt, grüner Schiefer. Zuletzt war es nahezu reiner, weißer Sand mit einer härteren Gesteinsschicht darunter, über den man wie über einen weichen Teppich ritt. Die einzelnen Sandkörnchen waren blank geschliffen und fingen wie kleine Diamanten die Sonnenstrahlen in so blendenden Reflexen auf, dass ich's nach einer Weile nicht mehr aushalten konnte. Ich kniff die Augen zusammen und zog mir das Kopftuch wie ein Visier bis tief über die Nase, um mich so vor der Hitze zu schützen, die mir in glasigen Wellen vom Boden herauf ins Gesicht schlug. Etwa 80 Meilen vor uns tauchte hinter Yanbu der massige Gipfel des Rudwa auf und schwand wieder in dem flimmernden Dunst, der seinen Fuß verhüllte. Ganz nahe in der Ebene schienen kleine formlose Hügel den Weg zu sperren. Zu unserer Rechten zog sich der steile Rücken des Beni Ayyub dahin, scharf und kantig wie eine Säge, nordwärts sich abdachend zu einer blauen, sanften Hügelkette. Hinter dieser aber stiegen mächtige Gebirgszüge, jetzt von der Abendsonne rot beleuchtet, gleich einer hochgestuften Treppe mählich hinan zum ragenden Hauptmassiv des Djebel Sub mit seinen fantastischen Granitkegeln. Ein wenig später bogen wir von der Pilgerstraße rechts ab und ritten von nun ab quer über einen sanft ansteigenden Basaltrücken, so von Sand überdeckt, dass nur die obersten Grate daraus hervorragten. Hamra tauchte zu unserer Linken auf, ein Dorf mit etwa 100 Häusern, wie es schien, verborgen zwischen Gärten und breiten Erdwällen von etlichen 20 Fuß Höhe. Wir durchwateten einen kleinen Fluss, stiegen zwischen Gärten einen gemauerten Pfad bis zu einem der Erdwälle hinan und nahe dem Hoftor eines breiten, niedrigen Hauses ließen wir unsere Kamele niedergehen. Tafas sprach ein paar Worte mit einem Posten, der vor dem Tor stand, einen Säbel mit silberbeschlagenem Griff in der Hand. Er führte mich in einen Innenhof. An seiner gegenüberliegenden Seite, Umrahmt von den Pfeilern eines schwarzen Torwegs stand eine weiße Gestalt, die mich gespannt erwartete. Ich fühlte auf den ersten Blick, dies war der Mann, den zu suchen ich nach Arabien gekommen war, der Mann, der die Erhebung Arabiens zu glorreichem Ende führen würde. Faisal machte einen sehr großen, säulenhaft schlanken Eindruck in seinen langen, weißseidenen Gewändern und dem braunen Kopftuch, das von einer scharlachroten, golddurchwirkten Schnur gehalten war. Seine Lider waren gesenkt, und das bleiche Gesicht mit dem schwarzen Bart wirkte wie eine Maske gegenüber der seltsamen, regungslosen Wachheit seines Körpers. Die Hände hielt er vor sich über seinem Dolch gekreuzt. Ich grüßte ihn. Er ging vor mir her in das Zimmer und setzte sich auf seinen Teppich nahe der Tür. Als sich meine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sahen sie in dem kleinen Raum eine ganze Anzahl schweigender Gestalten sitzen, die unverwandt auf mich oder Faisal starrten. Dieser hielt den Blick immer noch auf seine Hände gesenkt, die sich langsam um den Dolch wandten. Schließlich fragte er leise, wie ich die Reise gefunden hätte. Ich sprach von der Hitze. Und er fragte, wie lange ich von Rabeck gebraucht hätte, worauf er erklärte, dass ich für die Jahreszeit schnell geritten wäre. »Und wie gefällt dir unsere Stellung hier im Wadi Safra?« »Gut, aber sie ist weit von Damaskus.« Das Wort war wie ein Schwert unter sie gefahren. Ein Beben durchlief alle. Dann erstarrten sie zur Regungslosigkeit, und eine Minute lang hörte man nicht den leisesten Atemzug. Einige träumten vielleicht von fernem Erfolg, andere mochten darin eine Anspielung auf ihre jüngste Niederlage sehen. Endlich hob Faisal die Augen, lächelte mir zu und sagte, »Türken gibt es, gelobt sei Gott, näher bei uns.« Wir lächelten alle mit ihm, und ich erhob mich, um mich für den Augenblick zu verabschieden. Auf einem Wiesenhang, unter dem fächerigen Blätterdach hoher Palmen, fand ich das wohlgeordnete Lager des ägyptischen Detachments, das Sir Reginald Wingate kürzlich vom Sudan zur Unterstützung des arabischen Aufstandes heraufgesandt hatte. Die Abteilung bestand aus einer Gebirgsgeschützbatterie nebst einigen Maschinengewehren. Ihr Kommandant, der ägyptische Major Nafi Bey, war ein liebenswürdiger Mann und zeigte sich mir gegenüber sehr freundlich und gastfrei. Bald wurde Faisal gemeldet. Er erschien in Begleitung des Maulud el-Muklus, eines fanatischen Arabers aus Tikrit, der als türkischer Offizier wegen überschäumendem Nationalismus degradiert worden war und 2 Jahre im Exil im Nejd verbracht hatte, als Sekretär Ibn Rashids. Vor Scheiba hatte er die türkische Kavallerie befehligt und war von uns aufgehoben worden. Sobald er von der Erhebung des Scherifs hörte, meldete er sich freiwillig und wurde als der erste aktive Offizier zu Faisal geschickt, dessen Adjutant er jetzt war. Er beklagte sich bitterlich über die Ausrüstung der Truppen, die in jeder Beziehung zu wünschen übrig lasse. Das wäre auch der Hauptgrund ihres Versagens. Sie bekämen vom Scherif monatlich 30.000 Pfund, aber nur geringe Mengen Mehl, Reis und Gerste, wenig Gewehre, ungenügende Munition, keine Gebirgsgeschütze, keine Maschinengewehre, kein technisches Material, keine Nachrichten. Hier unterbrach ich Maulud und erklärte, dass ich eigens zu dem Zweck gekommen wäre, um ihren Bedarf festzustellen und darüber zu berichten, aber dass eine wirksame Zusammenarbeit nur dann möglich wäre, wenn ich über die allgemeine Lage eingehend unterrichtet würde. Faisal stimmte dem zu und begann, mir in kurzer Übersicht den bisherigen Verlauf des Aufstandes von seinen Anfängen an zu schildern. Der erste Ansturm gegen Medina war eine verzweifelte Sache gewesen. Die Araber waren schlecht bewaffnet und knapp an Munition, die Türken dagegen in bedeutender Stärke. Im kritischen Augenblick fielen die Beni Ali ab und die Araber wurden aus den Verschanzungen herausgeworfen. Dann eröffneten die Türken Artilleriefeuer auf die Weichenden und die Araber, ungewohnt dieser ihnen neuen Waffe, wurden von Panik erfasst. Die Agail und die Ateiba brachten sich in Sicherheit und weigerten sich, wieder vorzugehen. Abteilungen des Stammes der Beni Ali machten sich an den türkischen Befehlshaber heran, mit dem Anerbieten, sich zu ergeben, falls ihre Dörfer verschont blieben. Fakri hielt sie geschickt hin, und in der darauffolgenden Pause der Feindseligkeiten umstellte er mit seinen Truppen die Vorstadt Awali. Dann gab er plötzlich den Befehl, die Vorstadt im Sturm zu nehmen und alles Lebendige darin niederzumachen. Hunderte von Einwohnern wurden hingemetzelt, die Frauen vergewaltigt, die Häuser in Brand gesteckt und alles Lebendige oder Tote in die Flammen geworfen. Fakri und seine Leute waren gut aufeinander eingespielt. Sie hatten sich in der Kunst des Mordens auf jederlei Methode an den Armeniern im Norden geübt. Diese bittere Vorprobe türkischer Kampfmethoden ließ ganz Arabien wie unter einem Schlag erbeben. In der Kriegführung der Araber nämlich galt als erste Regel die Unantastbarkeit der Frauen. Als zweite das Leben und Ehre der noch nicht kampffähigen Jugend zu schonen war. Als dritte das alles nicht fortzuschaffende Eigentum unbeschädigt blieb. Faisal und die Araber begriffen, dass sie vor einer gänzlich ungewohnten Art der Kriegführung standen. Sie lösten sich vom Feinde ab, um zur Neuordnung Zeit zu gewinnen. Von nun an konnte von Unterwerfung keine Rede mehr sein. Das Blutbad von Awali hatte Blutrache heraufbeschworen und ihnen die Pflicht auferlegt, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Doch war es nun klar, dass dieser Krieg von langer Dauer sein würde und dass sie wenig Aussicht hätten, ihn mit Vorderladern anstelle moderner Waffen zu gewinnen. So zogen sie sich aus der Ebene um Medina in die Berge zurück, wo sie vorläufig blieben. Während Ali und Faisal Boten auf Boten nach Rabek, ihrem Hafenstützpunkt, sandten, um festzustellen, wann mit dem Nachschub von Vorräten, Geld und Waffen zu rechnen wäre. Der Aufstand war sozusagen ins Blaue hinein begonnen worden, auf ausdrücklichen Befehl ihres Vaters. Und der alte Mann, zu selbstherrlich, um seine Söhne ganz ins Vertrauen zu ziehen, hatte mit ihnen keinerlei Pläne zur weiteren Durchführung des Unternehmens vereinbart. Als Antwort auf ihre dringenden Anforderungen erhielten sie eine geringe Menge Lebensmittel. Später wurden ihnen japanische Gewehre geschickt, die meisten davon unbrauchbar. Und selbst die wenigen, die noch intakte Läufe hatten, waren so mürbe, dass sie bei der ersten Gelegenheit den lebhaften Arabern unter den Händen zerbrachen. Geld erhielten sie überhaupt nicht. Als Ersatz dafür füllte Faisal eine Kiste mit mäßig großen Steinen, verschloss und verschnürte sie sorgfältig, ließ sie auf den täglichen Märschen von seinen eigenen Dienern bewachen und jeden Abend unter allerlei Vorsichtsmaßregeln in sein Zelt stellen. Mit solchen kleinen Täuschungsmitteln suchte er seine abbröckelnden Streitkräfte zusammenzuhalten. Schließlich machte sich Ali selbst nach Rabek auf, um nachzuforschen, wo es bei der Organisation nicht klappte. Er stellte fest, dass Hussein Maberik, der dortige Stammeshäuptling, zu der Überzeugung gelangt war, der Sieg würde den Türken zufallen. Er hatte sich zweimal mit ihnen eingelassen, war aber sehr übel weggekommen und demgemäß entschieden hatte, sich ihrer Sache als der Besseren anzuschließen. Als nun von den Engländern Waffen und Vorräte gelandet wurden, nahm er diese an sich und speicherte sie heimlich in seinen Häusern auf. Ali ergriff sofort energische Maßregeln und sandte dringende Botschaft an seinen Halbbruder Zaid in Jidda, unverzüglich mit Hilfskräften zu ihm zu stoßen. Hussein bekam es mit der Angst und entfloh als ein Geächteter in die Berge. Die beiden Scherifs nahmen von seinen Dörfern Besitz und fanden darin große Vorräte an Waffen sowie Lebensmittel genug, um die Truppen einen Monat lang zu ernähren. Doch war für sie beide die Versuchung, in Bequemlichkeit und Ruhe zu leben, zu groß. Sie blieben von da ab in Rabek. Faisal, alleingelassen in den Bergen, geriet sehr bald in bedrängte Lage. Die rückwärtigen Verbindungen brachen ab und er sah sich auf die kärglichen Vorräte im Lande angewiesen. Eine Weile hielt er durch, benutzte dann aber einen Besuch des Obersten Wilson in dem soeben eroberten Yanbo, um zu ihm zu eilen und ihm eine genaue Darstellung seiner Lage zu geben. Auf Wilson machte die Persönlichkeit Faisals starken Eindruck. Und er versprach ihm, sofort eine Batterie Gebirgsgeschütze und einige Maschinengewehre und zu ihrer Bedienung Offiziere und Mannschaften aus den ägyptischen Besatzungstruppen im Sudan. So erklärte sich die Anwesenheit Nafi Beys und seiner Abteilung. Die Araber begrüßten die Verstärkung mit großer Freude und glaubten sich nunmehr den Türken gewachsen. Aber die vier Geschütze waren 20 Jahre alte Krupp-Kanonen mit einer Schussweite von nur 3000 Yard. Und die Mannschaft war für einen irregulären Krieg nicht geistig, beweglich und geschult genug. Dennoch gingen Faisals Haufen vor, und es gelang ihnen, die türkischen Außenposten zu überrennen und in deren vorderste Stützpunkte einzudringen, bis dann der rasch herbeigeeilte Fakri die Front besichtigte und die bedrohte Stellung bei Bir Abbas um etwa 3000 Mann verstärkte. Die Türken führten Feldgeschütze und Haubitzen und genossen den Vorteil überhöhter Beobachtungsstellung. So begannen sie, die Araber mit indirektem Feuer zu belegen, und eine Granate schlug dicht neben Faisals Zelt ein, wo die Stammeshäupter eben zur Beratung versammelt waren. Die ägyptischen Kanoniere wurden aufgefordert, das Feuer zu erwidern und die feindliche Artillerie in Schach zu halten. Sie mussten eingestehen, dass ihre Geschütze nutzlos seien, denn sie reichten nicht auf die erforderlichen 9000 Yard. Man lachte sie aus, und die Araber eilten wieder in die Berge zurück. Faisal war tief entmutigt. Er hatte starke Verluste gehabt, und der Rest seiner Leute war erschöpft. Seine einzig wirksame Taktik gegen den Feind hatte in überraschenden Reiterüberfällen gegen dessen rückwärtige Verbindung bestanden, aber bei diesen gewagten Vorstößen waren viele Kamele getötet, verwundet oder unbrauchbar geworden. Es wurmte ihn, die ganze Last des Krieges allein auf seinen Schultern tragen zu sollen, während Abdullah in Mekka, Ali und Zaid in Rabeck saßen. Schließlich zog er die Hauptmasse seiner Streitkräfte zurück und überließ es den Unterstämmen der Harp, die türkischen Verbindungen und Nachschubkolonnen durch fortgesetzte Überfälle unter ständigem Druck zu halten, in der gleichen Art, die für ihn selbst auf die Dauer nicht durchführbar gewesen war. Dennoch hegte er keinerlei Besorgnis vor einem etwaigen erneuten Vorstoß der Türken. Seine Fehlschläge und ihre offenbare Überlegenheit hatten ihm keinerlei Respekt vor ihnen eingeflößt. Sein jüngster Rückzug auf Hamra war freiwillig gewesen, mehr eine Geste des Überdrusses und des Missmuts über seine unverkennbare Ohnmacht. Und er war gewillt, für einige Zeit den Zwang der Muße mit Würde zu tragen. Ich fragte Faisal nach seinen ferneren Absichten. Er erklärte, solange Medina nicht fiele, wären sie unweigerlich im Hedschas gebunden und genötigt, nach Fakris Pfeife zu tanzen. Seiner Meinung nach hatten es die Türken auf die Wiedereroberung von Mekka abgesehen. Sie hätten ihre Hauptkräfte jetzt in einer beweglichen Kolonne vereinigt, mit der sie auf den verschiedensten Wegen überraschend nach Rabeck marschieren könnten, wodurch die Araber ständig in Atem gehalten würden. Die Verteidigung der Subberge hätte bewiesen, dass die Araber zum rein passiven Widerstand wenig geeignet wären. Träte der Feind den Vormarsch an, so müsse ihm offensiv begegnet werden. Maulud, der während unseres langatmigen Gesprächs sichtliche Unruhe verraten hatte, konnte nicht länger an sich halten und rief: »Wozu erzählst du immer nur Geschichten? Was allein Not tut, ist kämpfen und wieder kämpfen und alle Türken vernichten. Gib mir ein paar Maschinengewehre und eine Batterie Schneider-Gebirgsgeschütze und ich werd's für dich erledigen. Wir reden und reden und kommen zu nichts.« Ich widersprach ihm ebenso lebhaft, und Maulud, ein Kämpfer, für den eine gewonnene Schlacht wertlos war, wenn er nicht eine Wunde als Beweis seiner Tapferkeit aufweisen konnte, legte sich energisch ins Zeug. Während wir miteinander stritten, saß Faisal dabei und lächelte vergnügt. Diese Unterredung mit mir war für ihn ein Festtag. Mein Kommen allein schon hatte seine Zuversicht belebt, denn er war ein Stimmungsmensch, pendelnd zwischen Hoffnungsseligkeit und Verzweiflung und gerade jetzt tief entmutigt. Er sah um Jahre älter aus als 31. Seine dunklen, sprechenden Augen, die leicht schräg saßen, waren blutunterlaufen und seine Wangen hohl und zerfurcht von Sorgen und Grübeln. Das Denken widerstrebte seiner Natur, denn es lähmte ihm die beflügelte Tat. Sein Gesicht bekam etwas mühsam Schmerzvolles, wenn er zu überlegen gezwungen war. Seiner äußeren Erscheinung nach war er groß, geschmeidig und kraftvoll, in Gang und Haltung von einer wahrhaft königlichen Würde. Das war ihm natürlich bewusst, und bei öffentlichem Auftreten äußerte er sich am liebsten nur durch Zeichen und Gebärde. Seine ganze Art wie seine Bewegungen hatten etwas Ungestümes. Er war heißblütig, empfindlich bis zur Unvernunft und unberechenbar im Zorn. Heftiger Wille und Kühnheit paarten sich in ihm mit physischer Schwäche. Sein persönlicher Zauber, seine Verwegenheit und das Rührende, das gerade darin lag, dass ein so zarter Körper der einzige Träger dieses stolzen Charakters war, machten ihn zum Idol seiner Anhänger. Ob er zuverlässig war, blieb dahingestellt, aber es zeigte sich später, dass er Vertrauen mit Vertrauen, Misstrauen mit Misstrauen vergelten konnte. Seine Klugheit überwog bei weitem sein Gemüt. Seine Erziehung in der Umgebung Abdul Hamids hatte ihn zum unübertrefflichen Meister der Diplomatie gemacht. Durch seine Dienstzeit bei den Türken hatte er praktische militärische Kenntnisse erworben, und sein Aufenthalt in Konstantinopel wie im türkischen Parlament hatte ihn mit europäischen Gewohnheiten und Fragen vertraut gemacht. Auch war er ein vorzüglicher Menschenkenner. Hatte er Ausdauer genug, seine Träume zu verwirklichen, so musste er Großes erreichen, denn er war ganz erfüllt von seinem Werk und lebte für nichts anderes. Die Gefahr war nur, dass er sich zeitig abnutzen würde in dem Bestreben, das Unmögliche möglich zu machen, und dass er an einer Überspannung der Kräfte zugrunde gehen würde. Nach einem schweren Gefecht, so erzählte man mir, in dem er stundenlang auf dem Posten sein und die Angriffe persönlich leiten und vorwärts tragen musste, war er körperlich zusammengebrochen, und man hatte ihn nach gewonnenem Sieg bewusstlos und mit Schaum vor den Lippen vortragen müssen. Uns indessen schien hier, wenn wir nur entschlossen zugriffen, der Prophet gegeben, der, obgleich unwissentlich, der Idee, die hinter dem äußeren Geschehen der arabischen Erhebung stand, die zwingende Form geben würde. Das war viel, mehr als wir hoffen konnten, mehr als unsere zögernde Haltung verdiente. Damit hatte sich der Zweck meiner Reise erfüllt. Am nächsten Morgen war ich früh auf und ritt allein nach Kayf zu Faisals Truppen hinaus, um ihrer Stimmung gleich selber den Puls zu fühlen. Eile tat Not, denn ich musste in 10 Tagen Eindrücke sammeln, für die ich eigentlich viele Wochen der Beobachtung gebraucht hätte. Und hier bedurfte es eines sehr wachen Berichterstatters. In diesem Gelegenheitskrieg wurde das geringste Versagen höheren Orts mit Genugtuung aufgenommen, gewissermaßen als Bestätigung der vorgefassten Meinung des Generalstabes, der sich McMahon starrsinnig anpasste. Ich aber glaubte an die arabische Bewegung und war, schon bevor ich hierher kam, der Überzeugung, dass sie den wirksamen Hebel bilden würde zur Aufteilung des türkischen Reiches. Doch bei den Herren in Ägypten fehlte meist das rechte Vertrauen, und man hatte ihnen eine falsche oder mangelhafte Kenntnis des arabischen Krieges beigebracht. Gab ich nun eine lebendige Schilderung vom Geiste dieser Romantiker in den Bergen rings um die heiligen Städte, so gelang es mir vielleicht, Kairo für die weiteren notwendigen Hilfsmaßnahmen zu gewinnen. Die Leute begrüßten mich sehr fröhlich. Unter jedem größeren Fels oder Busch räkelten sich die braunen Gestalten gleich trägen Skorpionen und genossen, vor der Hitze verkrochen, die morgendliche Kühle des beschatteten Gesteins. Meiner Khaki-Uniform wegen hielten sie mich für einen übergegangenen türkischen Offizier und sparten nicht mit scherzhaften, aber grauslichen Drohungen, wie sie mit mir verfahren wollten. Sie waren voll grimmiger Begeisterung und schrien, der Krieg könne von ihnen aus noch 10 Jahre dauern. Eine so fette Zeit hatten aber auch die Bergvölker bisher noch nicht erlebt. Der Scherif ernährte, außer den Kriegern selbst, auch deren Familien und bezahlte monatlich für einen Mann 2, für ein Kamel 4 Pfund. Nur so konnte das Wunder vollbracht werden, eine aus Stämmen bestehende Truppe 5 Monate hindurch im Felde zu halten. Entsprechend ihrer Sippenordnung war in den einzelnen Kontingenten ein beständiger Wechsel. Eine Familie besaß meist nur eine Flinte und jeder der Söhne diente der Reihe nach einige Tage. Ein Verheirateter blieb eine Weile im Lager, eine Weile bei seinem Weib, und manchmal hatte es ein ganzer Clan satt und nahm sich Urlaub. Faisals 8000 Mann waren eine geschlossene Truppe, in 10 Kamelreiterkorps eingeteilt, das übrige Bergvölker. Diese dienten nur unter ihren eigenen Scheiks und nahe ihrer Heimat und besorgten Verpflegung und Transporte selbst. Die Blutfäden waren dem Namen nach aufgehoben und in dem Bereich der Sheriffs tatsächlich beigelegt. Billy und Juhana, Ateba und Agail lebten und kämpften Seite an Seite in Faisals Armee. Dennoch waren die einzelnen Stämme argwöhnisch gegeneinander, und auch innerhalb des Stammes traute keiner dem Nachbarn. Wohl war jeder Einzelne wahrscheinlich oder sicherlich beseelt vom Hass gegen die Türken, aber vielleicht doch nicht bis zu dem Grade, um einer bestehenden Familienfehde auch im Felde vollständig zu entsagen. Ihre skrupellose Habgier machte sie erpicht auf Beute und spornte sie an, Bahngeleise aufzureißen, Karawanen zu plündern und Kamele zu stehlen. Doch waren sie zu unabhängigen Sinnes, um sich einem Kommando zu beugen oder in Masse zu fechten. Ein Mann, der auf eigene Faust gut zu kämpfen versteht, gibt meist einen schlechten Soldaten ab. Und diese Champions schienen mir ein wenig geeignetes Material für unsere Art Drill. Doch wenn wir ihnen zur Rückenstärkung Maschinengewehre von dem leichten Lewis-Typ gaben, die sie selbst bedienen konnten, so stand zu hoffen, dass sie ihre Berge halten würden. Dieser Hedgerskrieg war sozusagen der Kampf eines felsigen, öden Berglandes selber, dem die wilden Horden seiner Bewohner nur zu Hilfe kamen, gegen einen Feind, der von den Deutschen so überreich ausgerüstet war, dass ihm fast die Fähigkeit verloren ging zu einem derartigen regellosen Kleinkrieg. Die Bergketten waren ein Paradies für Hinterhalte. Meinen gewiss nicht sachkundigen Augen erschien es unmöglich, dass die Türken ohne Verrat von Seiten der Bergstämme hier den Durchbruch wagen konnten. Das einzig Beunruhigende war nur, dass es den Türken tatsächlich gelang, die Araber durch Artillerie in Schrecken zu setzen. Der Knall eines Kanonenschusses jagte alle bis außer Hörweite in Deckung. Sie glaubten, die Wirkungskraft dieser Waffe entspräche ihrem Lärm. Nicht, dass sie sich vor Kugeln oder auch übermäßig vor dem Sterben fürchteten, aber gerade der Tod durch Granatfeuer war ihnen unerträglich. Ich gewann den Eindruck, dass ihr moralischer Halt nur dadurch wiederhergestellt werden konnte, dass sie selber Kanonen bei sich hatten, ganz gleich, ob verwendbar oder nicht, wenn sie nur Lärm machten. Vom glanzvollen Faisal bis herab zum nacktesten Burschen in der Armee gab es nur ein Schlagwort: Artillerie, Artillerie und wieder Artillerie. So aus der Höhe betrachtet, kam mir die Gewalt des Aufstandes recht eigentlich zum Bewusstsein. Eine dicht bevölkerte Landschaft hatte mit einem Schlage ihr Aussehen verändert. Aus losen Zusammenrottungen nomadisierender Gelegenheitsdiebe war eine geschlossene Front gegen die Türkei geworden und kämpfte gegen sie, zwar nicht auf unsere Weise, aber doch mit aller Wildheit. Und das trotz der religiösen Idee, die drauf und dran war, den ganzen Osten zum heiligen Krieg gegen uns zu entflammen. Bei den Stämmen in der Kampfzone zeigte sich eine fast überreizte Begeisterung, wie sie sicherlich allen nationalen Erhebungen zu eigen ist, die aber etwas seltsam Beunruhigendes hatte für den Angehörigen eines schon so lange Zeit freien Landes, dem der Begriff nationaler Freiheit wie das Wasser geworden war, das man trinkt, man schmeckt es nicht. Später sah ich Faisal nochmals und versprach ihm, mein Bestes für ihn zu tun. Meine Oberen in Kairo würden eine Operationsbasis in Yanbu errichten und dort Vorräte und allen nötigen Nachschub für seinen ausschließlichen Gebrauch aufstapeln lassen. Wir würden versuchen, aus den in Mesopotamien oder am Kanal gefangenen türkischen Offizieren Freiwillige für ihn zu gewinnen. Ferner würden wir Unteroffiziere und Mannschaften der internierten Lager als Geschützbedienung ausbilden und sie mit Gebirgsgeschützen und Maschinengewehren ausrüsten, so viel davon in Ägypten aufzutreiben wären. Schließlich würde ich vorschlagen, aktive britische Offiziere herunterzusenden, die ihm als Ratgeber und Verbindungsoffiziere beigegeben werden sollten. Unsere Unterhaltung, die freundschaftlichen Charakter angenommen hatte, endete in wärmstem Dank seinerseits und der Einladung, so bald als möglich wiederzukommen. Ich erklärte ihm, dass meine Pflichten in Kairo den Dienst im Felde für mich ausschlössen, dass mir aber meine Vorgesetzten einen erneuten Besuch bei ihm vielleicht später gestatten würden, wenn seine augenblicklichen Wünsche erfüllt wären und die Bewegung glücklich vorwärts ginge. Inzwischen möchte ich ihn für meine Reise nach der Küste um seine gütige Unterstützung bitten. Faisals Fürsorge verschaffte mir eine Eskorte einheimischer Scherifs, von denen geleitet ich durch weite Meilen rauen Berglandes, dessen Öde von schmalen Wasserrinnen wie von haarfeinen Fäden durchzogen war, nach Yanbo gelangte, eine Art von dörflichem Jidda, das sich sehr gastfrei erwies. Sein Gouverneur, ein Javaner aus Mekka, beherbergte mich eine Reihe von Tagen, bis dann die Suva, Kapitän Boyle, den Hafen anlief und mir Mitfahrt die Küste hinunter gewährte. In der Tat gewährte, denn nach den tagelangen Dauerritten sah ich einigermaßen abgerissen aus und trug zudem das Kopftuch der Eingeborenen. Bei der königlichen Marine aber gilt alles Eingeborene als Lumpenpack. In Jidda lag der Orealus mit Admiral Wemyss an Bord. Er wollte nach Port Sudan, um von da Sir Reginald Wingate in Khartoum aufzusuchen. Sir Reginald, als Oberbefehlshaber oder Sirdar der ägyptischen Armee, führte den Befehl über die militärische Mitwirkung Englands am arabischen Aufstand. Und für mich war es daher von Wichtigkeit, ihm meine Eindrücke mitzuteilen. Ich bat also den Admiral um Überfahrt und um einen Platz in seinem Zug nach Khartoum, was er mir auch bereitwillig gewährte, nachdem er mich einem längeren Kreuzverhör unterzogen hatte. Ich fand, dass der Admiral dank seinem regen Geist und seiner klaren Einsicht dem arabischen Aufstand von Anfang an sein Interesse zugewendet hatte. Er war wieder und wieder mit seinem Flaggschiff herabgekommen, um Hilfe zu leisten, wenn die Dinge kritisch standen, und war wohl 20-mal von seinem Kurs abgewichen, um beim Nachschub mitzuwirken, was eigentlich Sache der Armee gewesen wäre. Er hatte in zahllosen Transporten den Arabern Gewehre, Maschinengewehre, Landungskurs und technisches Material gebracht und war allen ihren Anforderungen stets bereitwillig und in weitestem Umfang nachgekommen. Nach dem Aufenthalt in Arabien war Khartoum kühl und gab mir die nötige Frische, um Sir Reginald Wingate meinen langen Bericht vorzutragen, wobei ich mit allem Nachdruck hervorhob, dass mir die Lage sehr aussichtsreich erschiene. Die Hauptsache wäre fachkundige Beihilfe, und der Feldzug würde sich gedeihlich entwickeln, wenn einige aktive englische Offiziere, besonders befähigt und des Arabischen mächtig, den arabischen Führern als technische Ratgeber und zur Aufrechterhaltung engster Verbindung mit uns beigegeben würden. Wingate war froh, von hoffnungsvollen Aussichten zu hören. Der arabische Aufstand war sein Traum seit Jahren. So fuhr ich nach 2- bis 3-tägigem Aufenthalt in Khartoum nach Kairo, in der Gewissheit, dass die verantwortliche Persönlichkeit alle meine Vorschläge angenommen hatte. Die Fahrt den Nil hinunter war für mich eine wahre Ferienzeit. Nach einem Aufenthalt in Kairo von nur wenigen Tagen gab mir mein Chef, General Clayton, den Auftrag, zu Faisal nach Arabien zurückzukehren. Das passte mir wenig, und ich machte geltend, dass ich mich für diese Aufgabe durchaus ungeeignet fühlte. Ich erklärte, dass mir jede Art von Verantwortung zuwider wäre. Zweifellos bedingte das Amt eines gewissenhaften Ratgebers ein hohes Maß an Verantwortung und dass mich von jeher Dinge mehr interessiert hätten als Menschen und Ideen mehr noch als Dinge. Daher würde mir die Verpflichtung, mich bei Menschen durchzusetzen und sie auf bestimmte Zwecke hin zu beeinflussen, doppelt schwer fallen. Ich wäre nichts weniger als Soldat, verabscheute alles Soldatische. Und außerdem hätte ja der Sirdar bereits telegrafisch in London aktive Offiziere angefordert, die die nötigen Fachkenntnisse zur Leitung des arabischen Feldzuges besäßen. Clayton wendete ein, dass bis zu deren Ankunft Monate vergehen würden, inzwischen aber müsste Faisal fest an uns gebunden und sein Bedarf schnellstens nach Ägypten gemeldet werden. So blieb mir nichts übrig, als zu gehen. Ich reiste also nach Yanbo, jetzt die spezielle Operationsbasis von Faisals Armee. Als ich mich eben landeinwärts zu Faisal aufmachen wollte, kam die Nachricht von einer Schlappe der Türken. Eine ihrer Erkundungsabteilungen, aus Kavallerie und Kamelreitern bestehend, hatte sich zu weit in die Berge vorgewagt und war von den Arabern abgefangen und auseinandergesprengt worden. So brach ich also unter einem guten Vorzeichen auf, zusammen mit meinem Reisegefährten, Scherif Abd el-Kerim. Er war begleitet von 2 bis 4 seiner Leute, alle gut beritten. Und unsere Reise ging rasch vonstatten, denn Abd el-Kerim, ein berühmter Reiter, setzte seinen Ehrgeiz darin, die Etappen in einem Drittel der üblichen Zeit zurückzulegen. Da ich nicht mein eigenes Kamel ritt und das Wetter kühl, bewölkt und regenverheißend war, hatte ich nichts dagegen. Wir gelangten zu den Außenplantagen von Nakel Mubarak, den Hauptdattelkulturen der südlichen Juhaina. Als wir näher kamen, sahen wir Flammenschein zwischen den Palmen hindurch und dann das Licht zahlloser Feuer, während das weite Tal widerhallte vom Brüllen tausender aufgeregter Kamele, von krachenden Schüssen und dem Rufen von Leuten, die in der Dunkelheit nach ihren verlorenen Kameraden suchten. Da wir in Yanbu erfahren hatten, dass Nakel geräumt war, so schien uns dieser Lärm verdächtig. Wir schlichen uns also am Rand einer der Anpflanzungen entlang und durch eine enge, von mannshohen Lehmmauern umsäumte Straße bis zu einer abseitigen Häusergruppe. Beim ersten dieser Häuser zur Linken drückte Abd el-Kerim das Hoftor ein, führte die Kamele in den Hof und fesselte die niedergegangenen Tiere nahe der Wand, damit sie nicht gesehen wurden. Dann lud er eine Patrone in seine Flinte und vorsichtig auf Zehenspitzen stahl er sich die Straße hinunter, um festzustellen, was los war. Wir blieben wartend sitzen in der kühlen Nacht, während unsere vom Schweiß des scharfen Rittes durchfeuchteten Kleider allmählich trockneten. Nach einer halben Stunde kam er zurück und berichtete, dass Faisal mit seinem Kamelreiterkorps soeben eingetroffen sei und wir zu ihm hinabkommen sollten. So führten wir die Kamele heraus, saßen auf und ritten hintereinander eine schmale, dammartige Gasse hinab, von einzelnen Häusern besetzt und rechts begrenzt von einem tiefgelegenen Palmenhain. Dem Ende zu war sie vollgepfropft von einem Gewimmel von Arabern und Kamelen, das Ganze ein wüstes, brüllendes und schreiendes Durcheinander. Wir drängten uns hindurch, stiegen einen Hang hinab und sahen uns plötzlich im Flussbett des Wadi Yanbu, eines weiten, offenen Tales, dessen Ausdehnung man nur aus den zahllosen Wachtfeuern erraten konnte, die in wirren Linien weithin aufleuchteten. Auch war der Boden feucht und das Geröll mit Schlamm überzogen, Rückständen einer kurzen Überschwemmung zwei Tage zuvor. Unsere Kamele bewegten sich vorsichtig und unsicher auf dem schlüpfrigen Grund. Doch waren wir jetzt nicht in der Lage, dies oder sonst etwas zu bemerken, außer den Massen von Faisals Armee, die das Tal von Uferrand zu Uferrand erfüllten. An Hunderten von kleinen Feuern aus Dornreisig und mitten zwischen dem Durcheinander der Kamele lagerten Araber, machten sich Kaffee, aßen oder schliefen gleich Toten in ihre Mäntel gehüllt. Eine derartig große Anhäufung von Kamelen verursachte eine unbeschreibliche Wirrnis. Über das ganze weite Biwakfeld lagen sie, auf die Knie gegangen, wo sie gerade standen oder durch Fesseln niedergehalten. Immer neue strömten hinzu, und die Gefesselten, auf drei Beinen sich aufrichtend, strebten brüllend vor Hunger und Aufregung zu ihnen hin. Patrouillen zogen ab, Karawanen wurden entladen und im Mittelpunkt der Szene jagten Dutzende von ägyptischen Mauleseln wild bockend umher. Wir ackerten uns mühsam unseren Weg durch das Getöse hindurch und gerade in der Mitte des Talbettes, auf einem Eiland der Ruhe, fanden wir Scherif Faisal. Wir stiegen ab und banden unsere Kamele in der Nähe fest. Faisal saß auf seinem über die nackten Steine gebreiteten Teppich. Zu beiden Seiten Scherif Scharaf, Kaimakam von Imaret und Taif und sein Adjutant Maulud, der feurige alte Patriot aus Mesopotamien. Vor ihm kniete ein Sekretär, einen Befehl niederschreibend, während hinter ihm ein zweiter laut eine Meldung vorlas, beim Schein einer silbernen, von einem Sklaven gehaltenen Lampe. Die Nacht war windstill und die offene Flamme stand kerzengerade in der schweren Luft. Faisal, ruhig wie immer, bewillkommnete mich mit einem Lächeln, während er das Diktat beendete. Dann entschuldigte er sich wegen des formlosen Empfangs und winkte seinen Sklaven, uns allein zu lassen. Als sie sich eben samt allen Umstehenden zurückgezogen hatten, stürmte ein scheu gewordenes Kamel bockend und trompetend auf den Platz vor uns. Maulud sprang auf und ergriff das Kopfhalfter des Tieres, um es wegzuziehen. Stattdessen zerrte ihn das Kamel mit fort. Dabei lösten sich die Seile der Futterlast auf seinem Rücken und eine Lawine von Heu überschüttete den schweigsamen Scherif, seine Lampe und mich. Gott sei gelobt, sagte Faisal würdevoll, dass es keine Butter war oder etwa Geldsäcke. Die nächsten zwei Tage verbrachte ich in Faisals Gesellschaft und bekam dadurch tieferen Einblick in die Art seiner Führung, und zwar gerade während dieses interessanten Zeitabschnittes, wo infolge der ständigen Alarmmeldungen und des Abfalls der nördlichen Harp der Geist seiner Armee schwer litt. Faisal wusste den Mut seiner Leute hauptsächlich dadurch wiederzuheben, dass er jedem in seine Nähe kommenden etwas von seiner eigenen Zuversicht einflößte. Für alle war er zugänglich, die vor seinem Zelt standen und auf Beachtung warteten. Nie, dass er Bitten oder Gesuche kurz abwies. Selbst dann nicht, wenn ein ganzer Schwarm von Leuten kam, um rund um uns her in der Dunkelheit ihre Klagen in vielstrophigem Gesang im Chor vorzutragen. Stets hörte er aufmerksam zu, und wenn er nicht selbst entschied, rief er Scharaf oder Feis herbei, um die Sache für ihn zu erledigen. Diese unendliche Geduld war eine weitere Lehre für mich, was Führerschaft über Eingeborene in Arabien bedeutet. Gleich groß war aber auch seine Selbstbeherrschung. Als Mirzuk el-Tikhaimi, sein Haushofmeister sozusagen, von Zeyd gesandt ankam, um von ihrer schmachvollen Schlappe Bericht zu geben, lachte ihn Faisal vor allen Leuten einfach aus und hieß ihn beiseite treten und warten, während er die Scheiks der Harp und der Agail empfing, deren Nachlässigkeit hauptsächlich das Unheil verschuldet hatte. Diese behandelte er mit feinem Spott und zog sie auf mit diesem und jenem, was sie getan, und den Verlusten, die sie erlitten oder verursacht hatten. Dann rief er Mirzuk zurück und ließ die Zeltflagge niederholen, ein Zeichen, dass jetzt Privatangelegenheiten zur Verhandlung standen. Ich dachte an die Bedeutung des Namens Faisal, das im Niedersausen blitzende Schwert, und fürchtete eine Szene. Doch er machte auf seinem Teppich Platz für Mirzuk und sagte, »Komm, erzähle uns noch mehr von euren Nächten und wunderbaren Heldentaten. Erheitere uns!« Faisal hatte eine klangreiche, melodische Stimme und wusste damit geschickt auf seine Leute zu wirken. Er sprach mit ihnen im Dialekt der Stämme, aber auf eine sonderbar zögernde Art, wie wenn er, innerlich nach dem rechten Wort suchend, nach jedem Satz mühsam tasten müsse. Der Tageslauf unseres Lagerlebens war einfach. Unmittelbar vor Anbruch des Morgens pflegte der Armee-Imam einen aufschreckenden Gebetsruf loszulassen. Seine Stimme war rau und so gebieterisch, dass wir uns aufgescheucht erhoben, sei es zum Beten oder Fluchen. Sobald er geendet hatte, begann der Imam Faisals vor dem Zelteingang sanft und melodisch zu rufen. Eine Minute danach kam einer von Faisals 5 Sklaven und reichte uns gesüßten Kaffee. Zucker für die erste Tasse hielt man in Rücksicht auf die Kühle des Morgens für angemessen. Eine Stunde später wurde die Klappe zu Faisals Schlafzelt zurückgeschlagen, seine Einladung zum Eintritt für die nächste Umgebung. Meist waren 4 oder 5 anwesend, und nach dem Austausch der Morgenneuigkeiten wurde eine Platte mit Frühstück hereingetragen. Der Hauptsache nach bestand es aus Datteln. Aber bisweilen schickte uns Hedris, der Leibsklave, irgendwelche seltsamen Kuchen oder Backwerk eigenster Erfindung. Nach dem Frühstück pflegten wir uns abwechselnd mit bitterem Kaffee oder süßem Tee zu erfrischen, während Faisal seine Korrespondenz erledigte und den Sekretären diktierte. Gegen 8 Uhr morgens pflegte Faisal seinen Galadolch umzugürten und nach dem Empfangszelt hinüberzugehen. Hier setzte er sich in den Hintergrund des Zeltes, dem Eingang gegenüber, während wir uns längs der Wände im Halbkreis um ihn gruppierten. Die Sklaven beschlossen den Zug und stellten sich rings um die offene Seite des Zeltes auf, um die Masse der Bittsteller zu überwachen, die im Schatten des Zelteingangs oder weiter entfernt im Sande lagen und warteten, bis die Reihe an sie kam. Wenn irgend möglich, wurde die Arbeit bis Mittag erledigt, da der Emir sich um diese Zeit zu erheben liebte. Wir von der Umgebung sowie einige Gäste versammelten uns dann im Wohnzelt und Hedris und Salim trugen die Platte mit dem Mittagessen herein, das aus so vielen Gerichten bestand, als die Gelegenheit jeweils erlaubte. Faisal war ein außergewöhnlich starker Raucher, aber schwacher Esser und er pflegte zum Schein mit den Fingern oder einem Löffel in Bohnen, Linsen, Spinat, Reis und süßen Kuchen herumzustochern, bis er glaubte, dass wir satt waren, worauf nach einem Wink seiner Hand die Platte fortgetragen wurde und andere Sklaven erschienen, um am Zelteingang Wasser über unsere Finger zu gießen. Fette Leute wie Mohammed ibn Sefia gerieten in drollige Nöte bei den raschen und kärglichen Mahlzeiten des Emirs, und später, wenn sie allein waren, pflegten sie das Versäumte aus ihren eigenen Vorräten nachzuholen. Nach dem Essen schwatzten wir ein wenig, schlürften zwei Tassen Kaffee und genossen zwei Gläser eines sirupartigen Tees. Danach blieb bis 2 Uhr nachmittags der Vorhang des Zeltes herabgelassen, was bedeutete, dass Faisal schlief, las oder Privatgeschäfte erledigte. Nachher saß er wieder in dem Empfangszelt, bis er alle, die etwas von ihm wollten, abgefertigt hatte. Niemals sah ich einen Araber sein Zelt unbefriedigt oder gekränkt verlassen. Ein Zeugnis für seinen Takt und sein Gedächtnis, denn nie schien er zu zögern, weil ihm eine Tatsache entfallen war oder über eine verwandtschaftliche Beziehung zu stolpern. Wenn nach der zweiten Audienz noch Zeit war, pflegte er mit seinen Freunden spazieren zu gehen. Zwischen 6 und 7 Uhr wurde das Abendessen gebracht, zu dem alle im Hauptquartier Anwesenden von den Sklaven gebeten wurden. Es entsprach ungefähr dem Mittagsmahl. Mit dieser Mahlzeit endete der Tag, außer dass ein barfüßiger Sklave unauffällig und in verlängerten Zwischenräumen ein Brett mit Tee herumreichte. Faisal pflegte erst sehr spät zu schlafen und verriet niemals den Wunsch, unseren Besuch abzukürzen. Den Abend widmete er der Erholung und vermied vermeidbare Arbeit. Nur selten spielte er auch einmal Schach, dann aber glänzend und mit dem unbekümmerten Draufgängertum eines Fechters. Bisweilen gab er, vielleicht mir zu Ehren, etwas von seinen Erlebnissen in Syrien zum Besten, hier und da auch ein Kapitel aus der türkischen Geheimgeschichte oder Familienaffären. Ich lernte viel aus seinem Munde über Personen und Parteien im Hedschas. Eines Tages überraschte mich Faisal mit der Frage, ob ich nicht während meines Aufenthaltes im Lager arabische Kleidung tragen wollte, so wie er. Ich würde es selbst angenehm finden, denn da ich wohl oder übel hier als Araber leben müsste, wäre diese Kleidung am geeignetsten. Außerdem würden dann die Stämme wissen, wie sie sich mir gegenüber zu verhalten hätten. Die einzigen in Khaki gekleideten, mit denen sie zu tun gehabt hätten, wären türkische Offiziere gewesen, gegen die sie eine instinktive Abwehrstellung eingenommen hätten. Trüge ich aber Mekka-Kleidung, so würden sie sich zu mir stellen, als wäre ich wirklich einer der Führer. Und ich könnte in Faisals Zelt ein- und ausgehen, ohne Aufsehen zu erregen und ohne, dass er Neuankommende jedes Mal wieder darüber zu beruhigen brauchte. Ich stimmte sofort hocherfreut zu. Auch Hedjris war entzückt und schwelgte förmlich darin, mich mit prächtigen, weißseidenen und golddurchwirkten Hochzeitsgewändern auszustatten, die Faisal vor kurzem, war es ein Wink, von seiner Großtante in Mekka erhalten hatte. In dieser mir neuen, lockeren Kleidung machte ich einen Gang rings um die Palmgärten, um mich an das Gefühl zu gewöhnen. Wie die Dinge standen, konnte die Stellung Faisals bei Nakel Mubarak nur eine vorübergehende sein. Und ich hielt es für besser, wenn ich nach Yanbu ginge, um die Land- und Seeverteidigung dieses Hafens zu organisieren, da sich unsere Flotte zur jederzeitigen Mitwirkung bereit erklärt hatte. Es wurde abgemacht, dass ich mich mit Zaid in Verbindung setzen sollte, um alles Nötige mit ihm gemeinsam zu veranlassen. Faisal stellte mir für die Rückreise ein prachtvolles, dunkelbraunes Kamel zur Verfügung. Wir nahmen einen anderen Weg, den Wadi Messari, durch die Agida-Berge, da die direkte Straße durch türkische Patrouillen bedroht war. Bedr ibn Shefia begleitete mich. Wir legten die Strecke bequem in einem Ritt von 6 Stunden zurück und erreichten Yanbu vor Morgengrauen. Ermüdet von 3 anstrengenden Tagen mit wenig Schlaf und fortwährenden Alarmierungen, ging ich sofort zu dem leerstehenden Haus Garlands. Er selbst wohnte an Bord eines Schiffes im Hafen und schlief auf einer Bank ein. Bald darauf aber wurde ich wieder geweckt durch die Nachricht, dass Scherif Zaid ankomme, und ich ging hinunter, um mir den Einzug der geschlagenen Truppen anzusehen. Es mochten an die 800 Mann sein. Sie waren still, aber sonst in keiner Weise von ihrer Schmach bedrückt. Zaid trug eine noble Gleichgültigkeit zur Schau. Als er die Stadt betrat, wandte er sich an den neben ihm reitenden Stadtgouverneur Abd el-Kadir und rief: »Was sehe ich? Eure Stadt ist ja ganz verfallen. Ich werde bei meinem Vater telegrafisch 40 Maurer bestellen, um die öffentlichen Gebäude auszubessern. Das tat er denn auch wirklich. Ich hatte an Captain Boyle, als den ältesten der englischen Marineoffiziere im Roten Meer, telegrafiert, dass Yanbu ernstlich bedroht wäre. Und Boyle hatte umgehend geantwortet, seine Flotte werde binnen kurzem in Yanbu sein. Diese Bereitwilligkeit war ein Trost zur rechten Zeit, denn am nächsten Tage kamen schlimme Nachrichten. Die Türken waren mit einer starken Abteilung von Bir Said gegen Nakhl Mubarak vorgestoßen und hier mit Faisals Streitkräften in dem Augenblick zusammengestoßen, als diese noch in Bewegung waren. Nach kurzem Kampf brach Faisal ab, räumte das Feld und zog sich auf Yanbu zurück. Der letzte Akt unseres Krieges schien begonnen zu haben. Ich nahm meine Kamera und machte von der Brustwehr des Medina-Tors aus eine schöne Aufnahme der beiden einziehenden Brüder. Faisal hatte annähernd 2000 Mann bei sich. Yanbu lag auf einem abgeflachten Korallenriff, etwa 20 Fuß über dem Meeresspiegel, und war auf zwei Seiten von Wasser umgeben. Vor den beiden anderen Seiten erstreckten sich weite Sandflächen, stellenweise feucht, doch auf Meilen hin ohne jede Bodenbedeckung, und nirgendwo gab es Trinkwasser. Bei Tage war der Platz mit Artillerie und Maschinengewehren verteidigt, allem Ermessen nach uneinnehmbar. Auch bekamen wir die nötige artilleristische Verstärkung von See, denn Captain Boyle, wie immer mehr haltend als er versprochen, hatte in weniger als 24 Stunden 5 Schiffe in Yanbu konzentriert. Die Araber, begeistert über die Menge der Schiffe im Hafen, waren bereit, auch ihr Teil zur nächtlichen Verteidigung der Stadt beizutragen. Garland, ein Offizier der Festungsartillerie, den uns der Sirdar zur Verfügung gestellt hatte, wurde technischer Leiter der Verteidigung und erster Berater. Nach Sonnenuntergang durchzitterte die Stadt verhaltene Erregung. Tagsüber hatten sich die an der Verschanzung Arbeitenden durch Geschrei, Freudenschüsse und wilde Begeisterungsausbrüche ermuntert. Nun, beim Dunkelwerden, gingen sie in die Häuser, um zu essen, und Schweigen senkte sich über die Stadt. Kaum einer schlief in dieser Nacht. Gegen 11 Uhr gab es Alarm. Unsere Außenpatrouillen waren nur 3 Meilen von Yanbu auf den Feind gestoßen. Garland ging, begleitet von einem Rufer, durch die wenigen Straßen und alarmierte die Garnison. Alles eilte aus den Häusern heraus und begab sich in tiefstem Schweigen an die zugewiesenen Plätze, ohne dass man einen Ruf oder Schuss hörte. Die Matrosen oben auf den Minaretts gaben Warnungssignale an die Schiffe. Diese begannen mit ihren vereinigten Scheinwerfern Stück für Stück des Vorfeldes abzuleuchten und tasteten mit strahlenden Lichtkegeln in alle Niederungen und Mulden, die ein feindlicher Angriff durchqueren musste. Jedoch nichts rührte sich, und vergeblich warteten wir auf das Erscheinen des Gegners, um das Feuer zu eröffnen. Später erfuhren wir, dass den Türken der Mut gesunken war angesichts der schweigsamen Stadt und der Fülle der erleuchteten Schiffe im Hafen, während die unheimlichen Strahlen der Scheinwerfer ihnen die völlige Deckungslosigkeit des weiten Vorfeldes enthüllten, das sie beim Angriff hätten durchschreiten müssen. Also machten sie kehrt, und in dieser Nacht, glaube ich, haben sie ihren Krieg verloren. Ich selbst war auf der Suva, um unbehindert zu sein, und habe nachher endlich einmal wieder prächtig geschlafen, so dass ich allen Grund hatte, dem Feind für seine Mutlosigkeit dankbar zu sein, denn für diese 8 Stunden ungestörter Nachtruhe hätte ich gern noch viel mehr dran gegeben, als selbst einen glorreichen Sieg, den wir vielleicht erfochten hätten. Oberst Wilson kam zu uns nach Yanbu, um uns von der Notwendigkeit eines sofortigen Unternehmens gegen Wedge zu überzeugen. Es war dies der nächste, nordwärts von Yanbu gelegene Hafen, und von dort bedrohten die Türken Faisals Verbindungen nach dem Innern. Wenn wir uns durch überraschenden Vorstoß des Ortes bemächtigten, musste die Initiative der Kriegführung uns zufallen. Mit Faisal war ein prächtiges Arbeiten. Hatte er einmal einer Sache zugestimmt, so setzte er sich auch mit ganzem Herzen dafür ein. Er gab sein Wort, dass er baldigst marschieren werde, und am Neujahrstage kamen wir beide daher zusammen, um uns über die Einzelheiten des Unternehmens und seine Bedeutung für uns wie für die Türken zu besprechen. Faisal schlug vor, die Juhena annähernd vollzählig mitzunehmen und ihnen Teile der Harp, der Billy, Ateiba und Ageil anzugliedern, um möglichst viele Stämme an dem Unternehmen zu beteiligen. Denn dieser Vorstoß, der dem Krieg im nördlichen Hedjas einen gewissen Abschluss geben würde, sollte uns dazu verhelfen, das ganze westliche Arabien in Bewegung zu bringen. Unser Marsch nahm nachgerade etwas barbarisch Prächtiges an. Voran ritt Faisal in Weiß, zu seiner rechten Scharaf in rotem Kopftuch und hennafarbenem Kleid und Mantel, zu seiner linken ich selbst in Weiß und Scharlachrot, hinter uns die drei Banner aus verblasster karminroter Seide mit goldenen Nägeln beschlagen, dann die Trommler, einen Marsch schlagend, und hinter diesen wiederum die Masse der 1200 kräftigen Kamele der Leibgarde, so dicht gedrängt wie irgend möglich, die Reiter in Kopftüchern aller erdenklichen Farben und die Kamele fast ebenso prächtig in ihrer Aufzäumung. Das ganze Tal war bis an seine Flanken von diesem bunt schillernden Heerstrom angefüllt. Die Nachrichten aus Rabek lauteten günstig. Die Türken hatten keinen Versuch gemacht, die Entblößung von Yanbo auszunutzen. Als die Funksprüche Beuls uns über diese unsere größte Sorge endgültig beruhigten, hob sich unser Mut gewaltig. Abdullah stand schon dicht vor Eis, wir selber halbwegs nach Vetsch. Die Initiative der Kriegführung war auf die Araber übergegangen. Ich war so froh darüber, dass ich für einen Augenblick meine Selbstbeherrschung vergaß und begeistert ausrief, in einem Jahr würden wir an die Tore von Damaskus pochen. Ein Frosthauch der Ernüchterung ging durch das Zelt und meine Hoffnungsfreudigkeit erstarb. Dennoch war es kein fantastischer Traum, denn 5 Monate später war ich in Damaskus und ein Jahr darauf de facto Gouverneur der Stadt. Faisals Armee bei Bir el-Waheida belief sich auf 5000 Kamelreiter und 5000 Mann zu Fuß, mit 4 Krupp-Gebirgskanonen und 10 Maschinengewehren. Zum Transport hatten wir 300 Lastkamele. Unser Aufbruch war für den 18. Januar gleich nach Mittag festgesetzt und pünktlich zur Essenszeit hatte Faisal alle Vorbereitungen beendet. Nach Tisch wurde das Zelt abgebrochen. Wir gingen zu unseren Kamelen, die gesattelt und beladen rings im Kreise lagen. Je ein Sklave hielt sie, den Fuß auf ihr untergeschlagenes Vorderbein gestellt, nieder. Der Paukenschläger, neben Ibn Dakil, dem Kommandanten der Leibgarde stehend, ließ 7 oder 8 Paukenschläge ertönen, worauf alles still wurde. Wir blickten auf Faisal. Er erhob sich von seinem Teppich, wo er eben noch ein paar Worte zu Abd el-Kerim gesprochen hatte, ergriff beide Sattelknöpfe, stemmte das Knie gegen die Flanke des Tieres und rief laut: »Lasst Gott für euch walten!« Der Sklave ließ das Kamel los und es sprang auf. Sobald es auf den Füßen stand, schwang Faisal das andere Bein über den Rücken, zog mit einer Armbewegung Kleid und Mantel unter sich und setzte sich im Sattel zurecht. Der Weg war nicht beschwerlich, denn er ging über feste Sandhänge. Lange, sanft ansteigende Dünenwellen, kahl auf den Rücken, aber in den Mulden mit Gesträuch bewachsen und mit vereinzelten dürftigen Palmen in den feuchten Niederungen. Später, als wir gerade eine Senkung passierten, kamen von links 2 Reiter angaloppiert, um Faisal zu begrüßen. Den einen kannte ich. Es war der alte, schmutzige, triefäugige Mohammed Ali el-Beidawi, der Emir der Juhena. Aber der andere schien mir fremd. Beim Näherkommen sah ich, dass er Khaki-Uniform trug, mit arabischem Mantel darüber, nebst seidener Schnur und Kopftuch, das reichlich schief saß. Er sah auf, und ich erkannte Oberst Newcombs sonnenverbranntes Gesicht mit den zwingenden Augen und dem heftigen Mund, ein breites, gutmütiges Lachen zwischen den kräftigen Kinnbacken. Er war uns nachgeritten. Ich bot ihm mein 2. Kamel an und stellte ihn Faisal vor, der ihn gleich einem Jugendfreund begrüßte. Und sofort stürzten sie sich mitten in die Ereignisse, berieten, debattierten, entwarfen Pläne im Handumdrehen. Newcombs rasch zupackendes Ungestüm war hinreißend, und die Frische des Tages, die freudige Bewegtheit des Heeres gaben dem Marsch begeisterten Schwung und weckten eine Fülle froher Zukunftshoffnungen in uns. Die Einteilung der Marschroute war einigermaßen schwierig bei der recht dürftigen Hilfe der Musa Juhena, unserer landeskundigen Führer. Sie schienen keine kleinere Zeiteinheit zu kennen als den Halbtag, und keine andere Entfernungseinheit als Handspanne oder Tagemarsch. Und bei ihnen konnte ein Tagemarsch 6 oder auch 16 Stunden bedeuten, je nach dem guten Willen von Mann oder Kamel. Die Verständigung zwischen den weit auseinandergezogenen Abteilungen war schwierig, da es oft keinen bei ihnen gab, der lesen oder schreiben konnte. Die Folge war, dass Aufenthalte, Verwirrung, Hunger und Durst den Vormarsch beeinträchtigten. Das wäre zu vermeiden gewesen, wenn wir Zeit gehabt hätten, vorher den Weg genauer zu erkunden. Die Tiere blieben fast 3 Tage lang ohne Futter, und die letzten 50 Meilen hatte die Truppe nichts mehr zu essen und verfügte nur noch über 1/2 Gallone Wasser pro Mann. Das tat ihrer guten Laune keinen Abbruch. Sie trotteten leidlich frohgemut auf Wedge zu und ergötzten sich an heiserem Gesang oder tummelten sich in kleinen Scheingefechten. Aber Faisal meinte, noch ein solcher heißer, dürrer Tag, und es wäre um ihr Tempo und ihre Spannkraft geschehen. Nach beendetem Tagewerk zogen Nürkamp und ich uns in das Schlafzelt zurück, das uns Faisal als besonderen Luxus zur Verfügung gestellt hatte. Die Transportmöglichkeiten waren so beschränkt und zugleich von so ausschlaggebender Bedeutung für uns, dass wir Offiziere unseren Stolz darein setzten, nicht mehr Gepäck mit uns zu führen als der Mann, der sich auf das Allernotwendigste beschränken musste. Daher hatte ich bislang niemals ein eigenes Zelt besessen. Heute wurde es hart am Rande eines Abgrunds in den Vorbergen aufgeschlagen. Die Schlucht war kaum breiter als das Zelt selbst und scharf gerandet, so dass der Steilhang unmittelbar vor den Stangen der Zeltklappe jäh abfiel. Hier fanden wir Abd el-Kerim, den jungen Beidawi-Scherif, sitzen und auf uns warten, bis an die Augen in Mantel und Kopftuch gehüllt, denn der Abend war kühl und Regen drohte. Er war gekommen, um mich um ein Maultier samt Sattel und Zaumzeug zu bitten. Die schmucke Erscheinung unserer MI-Kompanie in Breeches und Gamaschen nebst ihren prächtigen jungen Tieren hatte ihm den Mund wässrig gemacht. Ich hielt ihn ein wenig zum Narren mit seiner Begehrlichkeit und vertröstete ihn damit, er möge nach unserem siegreichen Einzug in Wedge mit seinem Anliegen wieder zu mir kommen, und damit gab er sich zufrieden. Wir waren todmüde, und endlich stand er auf, um zu gehen. Dabei fiel sein Blick in das Tal, wo ringsum in den Niederungen die Wachtfeuer der einzelnen Heeresabteilungen weithin leuchteten. Er rief mich vor das Zelt, und mit dem Arm darüber hinweisend, sagte er mit leichter Trauer, »Jetzt sind wir keine Araber mehr. Wir sind eine Masse geworden.« Am nächsten Morgen regnete es unaufhörlich. Wir waren froh, unsere Wasservorräte zu ergänzen und fühlten uns so behaglich in den Zelten bei Semna, dass wir erst aufbrachen, als am frühen Nachmittag die Sonne wieder schien. In der erfrischten Luft marschierten wir dann westwärts das breite Tal hinab. Unmittelbar hinter uns folgten die Ageili. Dahinter führte Abd el-Kerim seine Gufa-Leute, ungefähr 700 Berittene und mehr noch zu Fuß. Sie waren in weiß gekleidet, mit breitem Kopftuch aus rot-weiß gestreifter Baumwolle. Anstelle von Fahnen schwenkten sie grüne Palmzweige. Dann kam Scherif Mohammed Ali Abu Sharain, ein alter Patriarch mit langem, gelocktem, grauem Vollbart, in aufrecht stolzer Haltung. Seine 300 Reiter waren Ashraf, vom Geschlecht der Ayashi, Juhena. Und tatsächlich jeder ein Scherif, aber nur in ihrer Gesamtheit als solche anerkannt, da sie keinen geschriebenen Stammbaum besaßen. Sie trugen unter schwarzen Mänteln rostrote, hennagefärbte Kleider und fochten nur mit dem Säbel. Hinten auf der Kruppe des Kamels eines jeden hockte ein Sklave, der ihm im Kampf mit Flinte und Dolch zur Seite stand, das Kamel betreute und das Essen bereitete. Die Sklaven waren, wie es sich für Diener armer Herren geziemt, nur höchst spärlich bekleidet. Ihre kräftigen schwarzen Beine hielten die wolligen Flanken des Kamels wie Schraubstöcke umklammert, um nicht zu harte Stöße auf ihr knochiges Hinterteil zu bekommen. Und sie hatten ihre zerlumpten Hemden unter dem geflochtenen Lendenstrick hochgeschürzt, damit das Kamel sie nicht beschmutzte beim Stallen oder Misten unterwegs. Das Wasser von Semna hatte heilkräftige Wirkung, und an diesem Tage floss der Dung unserer Tiere wie grüne Suppe an den Schenkeln herab. Hinter den Ashraf folgte das rote Banner des letzten zu einer Truppe geordneten Stammes, der Rifa unter Ovli ibn Suwaid. Hinter ihm marschierte Rasim, der Artilleriekommandeur mit 4 alten Krupp-Geschützen, noch genauso auf den Maultieren verpackt, wie er sie von der ägyptischen Armee übernommen hatte. Rasim war ein bärbeißiger Damaszener, der jeder wirklichen Gefahr lachend entgegenging, aber kopfhängerisch herumschlich, wenn alles gut stand. Heute gab es wieder allerhand unheilschwangeres Gemurmel, denn neben ihm ritt Abdullah el-Dileimi, Führer der Maschinengewehrabteilung, ein flinker, gescheiter, leichtsinniger, aber liebenswürdiger Offizier. So recht der Typ seines Standes, der sich immer einen Hauptspaß daraus machte, irgendein Sorgengewitter in Rasims Gemüt zusammenzubrauen, bis es sich dann mit aller Gewalt über Faisal oder mich entlud. Diesmal half ich ihm noch dabei, indem ich Rasim lächelnd darauf aufmerksam machte, dass bei unserem Marsch heute die Unterstämme sich auf ganze Vierteltagsabstände seitwärts geschlagen hätten. Rasim blickte über das regenfeuchte Gesträuch, auf dessen Blätter noch die Tropfen in der eben unter einem Wolkendach hinter ferner Düne glührot versinkenden Sonne glitzerten. Und er blickte auf die wilden Horden der Beduinen, die allenthalben zu Fuß hierhin und dorthin hinter Vögeln und Kaninchen, Rieseneidechsen und Springmäusen herjagten oder sich untereinander herumbalgten. Und er nickte sauertöpfisch und meinte, er würde demnächst einen Unterstamm auf eigene Faust begründen und sich auf halbe Tagemarschlängen in die Büsche schlagen und sich wenigstens nicht länger mit den Fliegen herumärgern. Beim Abmarsch hatte ein Mann in der Kolonne einen Hasen vom Sattel ausgeschossen, aber wegen der Gefahr solcher wilden Schießerei hatte Faisal es verboten. Und nun wurden die unter den Tritten der Kamele hochgehenden Hasen mit Stöcken gejagt. In der Kolonne gab es dann jedes Mal vergnügliche Aufregung. Geschrei ertönte. Kamele wurden seitlich herausgetrieben, die Reiter sprangen ab und bemühten sich, mit wild geschwungenen Stöcken das Tier totzuschlagen oder aufzugreifen. Faisal war froh, dass seine Leute auf diese Weise reichlich Fleisch zu essen bekamen, aber ihm grauste vor dem Appetit der wenig wählerischen Juhena auf Eidechsen und Springmäuse. Wir marschierten über ebene Sandflächen, die dicht mit kräftigen Dornbüschen bewachsen waren, bis wir in Sicht der Küste kamen. Dann wandten wir uns nordwärts und schlugen einen festgetretenen Weg ein, die Pilgerstraße von Ägypten. Sie lief etwa 50 Yard von der Küste entfernt und war so breit, dass die Truppe unter fröhlichem Gesang zu 30 bis 40 nebeneinander marschieren konnte. Ein alter, halb im Sand begrabener Lavastrom hatte sich von dem 4 bis 5 Meilen landeinwärts gelegenen Gebirge vorgeschoben und bildete einen breiten Buckel. Die Straße kreuzte ihn, und links von uns tauchten sumpfige Niederungen auf, von schmalen, im letzten Abendlicht funkelnden Wasserläufen durchzogen. Das war unser vorgesehener Rastpunkt, und Faisal gab das Signal zum Halten. Die Kamele wurden versorgt, die Leute reckten die Glieder, setzten sich oder gingen zum Meer hinab, um vor dem Essen zu baden. Und da gab es denn ein Geplansche und Getobe von Hunderten von nackten Männerleibern in allen erdenklichen Hauttönungen der Erde. Das Abendessen war diesmal sehr verlockend, da ein Juhena am Nachmittag eine Gazelle für Faisal erlegt hatte. Gazellenfleisch wird in der Wüste allem anderen vorgezogen, denn wie öde und wasserarm auch die Gegend sein mochte, dies Wild lieferte stets einen fetten und saftigen Braten. Die Nacht war schwarz und mondlos, doch über der Nebelschicht funkelnd von Sternen. Wir standen auf einem Hügel in der Nähe unserer Zelte beisammen und blickten über das Gewoge des weißen Nebelmeeres. Zeltspitzen ragten daraus hervor und zerfließende Rauchsäulen entstiegen ihm, die von unten her beleuchtet wurden, wenn die Wachtfeuer höher aufflammten, gleichsam emporgetrieben vom wechselnden Lärm der unsichtbaren Armee. Als ich mich in diesem Sinne äußerte, verbesserte mich der alte Obedi Ibn Suwaid, indem er sagte, »Nicht eine Armee, sondern ein ganzes Volk rückt hier gegen Wedge vor.« Ich freute mich über dieses Wort, denn um der Erweckung eben dieses Gefühls willen hatten wir uns ja die ganze Zeit auf einem so schwierigen Marsch mit einer ungelenkten Männerhorde abgemüht. Später trat, ohne Ankündigung oder Gepränge, der Scherif Nasir von Medina ins Zelt. Faisal sprang auf, umarmte ihn und führte ihn zu uns. Nasir machte einen hervorragenden Eindruck, ganz so, wie es nach allem, was wir von ihm gehört hatten, unserer Erwartung entsprach. Er war der Wegbereiter, der Vorläufer von Faisals Erhebung. Der Mann, der in Medina den ersten Schuss abgefeuert hatte und der unseren letzten Schuss in Muslimiyeh jenseits Aleppo abfeuern sollte, an dem Tage, als die Türkei um Waffenstillstand bat. Und von Beginn bis Schluss des Feldzuges war nur Rühmendes von ihm zu sagen. Er war eigentlich ein Liebhaber friedlichen Gartenbaues, aber wider seinen Willen war seit der Knabenzeit sein Schicksal Krieg gewesen. Er mochte jetzt 27 Jahre alt sein. Seine breite, niedere Stirn fügte sich gut zu den sinnenden Augen, und der weiche, gefällige Mund und das schmale Kinn traten deutlich hervor unter seinem gestutzten, schwarzen Bart. Am nächsten Morgen marschierten wir bis an die Küste und erreichten um 4 Uhr Habban. Die Harding lag draußen, zu unserer großen Erleichterung, und landete Wasser. Aber die schmale Bucht gab nur geringen Schutz. Ich ging an Bord und erfuhr, dass die Flotte den Angriff, ohne die Landarmee abzuwarten, begonnen hätte, denn Boyle hatte gefürchtet, dass bei längerem Zögern die Türken davonlaufen würden. Tatsächlich hatte der türkische Kommandant, Ahmed Tevfik Bey, am gleichen Tage, als wir Abu Zeyrebat erreichten, eine Ansprache an die Garnison gehalten und dabei erklärt, Wedge müsste bis zum letzten Blutstropfen gehalten werden. Dann, bei Dunkelheit, hatte er sich mit wenigen gut berittenen Begleitern nach der Eisenbahn davongemacht. Die 200 Mann Infanterie beschlossen ihrerseits, die Pflicht, die er versäumt hatte, gegenüber dem Landungskorps zu erfüllen, doch standen sie einer gegen drei, und das schwere Feuer der Schiffsgeschütze hinderte sie daran, ihre Stellungen richtig auszunutzen. Soweit auf der Harding bekannt war, hatte der Kampf noch nicht geendet, aber die Stadt Wedge war bereits von Marinesoldaten und Arabern besetzt. Die günstigen Nachrichten belebten die Armee, und bald nach Mitternacht begann sie sich nordwärts in Bewegung zu setzen. Beim Morgengrauen sammelten wir die einzelnen Gruppen, marschierten geschlossen weiter und trafen dann auf versprengte türkische Abteilungen, von denen einzelne kurzen Widerstand leisteten. Die Agail saßen ab, um sich ihrer Mäntel, Kopftücher und Kleider zu entledigen. Dann gingen sie in ihrer braunen Halbnacktheit vor, wodurch, wie sie erklärten, etwaige Wunden sauber und außerdem ihre kostbaren Gewänder unbeschädigt bleiben würden. Es war hübsch anzusehen, wie diese kräftigen braunen Männer im Sonnenlicht durch das sandige Tal schritten, in dessen Mitte der türkisblaue Spiegel eines Salzsees erglänzte, von dem sich die beiden vorangetragenen Banner rot leuchtend abhoben. Sie gingen in einem langen, gleichmäßigen Schritt vor, in einem Tempo von fast 6 Meilen in der Stunde, in tiefstem Schweigen, und erreichten und erklommen die steile Höhe bei Wedge, ohne einen Schuss abzufeuern. Auf diese Weise erfuhren wir, dass die Arbeit schon von der Flotte und dem Landungskorps für uns getan war. Die Behörden in Kairo versprachen bereitwillig Geld, Gewehre, Maultiere und noch weitere Maschinengewehre und Gebirgsgeschütze, doch die bekamen wir natürlich nie. Die Geschützfrage bedeutete überhaupt ein ewiges Ärgernis. Man konnte toll werden bei dem Gedanken, dass wir bei vielen Unternehmungen unterlegen waren und andere ganz unterlassen mussten, lediglich aus dem technischen Grund, weil die Reichweite der türkischen Geschütze die unsere um 3 bis 4.000 Yard übertraf und wir daher gegen ihre Artillerie nicht aufkommen konnten. Einen sehr wertvollen Zuwachs für unsere Sache bekamen wir in der Person von Jafar Pascha, einem türkischen Offizier und gebürtigen Bagdader. Nachdem er sich in der deutschen und türkischen Armee hervorgetan hatte, wurde er von Enver dazu ausersehen, die Aufgebote des Scheiks el-Senussi zu organisieren. Er gelangte mittels U-Boot dorthin, schuf eine leidlich gute Truppe aus diesen wilden Leuten und erwies sich von großem taktischen Geschick in 2 Gefechten gegen die Engländer. Dann wurde er gefangen genommen und mit den übrigen kriegsgefangenen Offizieren in der Zitadelle von Kairo untergebracht. Eines Nachts machte er einen Fluchtversuch, indem er sich an einem aus Betttüchern gedrehten Seil in den Festungsgraben hinunterließ. Doch die Betttücher rissen unter der Last und im Fall verletzte er sich den Knöchel, worauf der Hilflose wieder festgenommen wurde. Im Lazarett gab er sein Ehrenwort, nicht mehr zu fliehen, und wurde nach Bezahlung der zerrissenen Betttücher auf freien Fuß gesetzt. Eines Tages las er dann in einer arabischen Zeitung vom Aufstand des Scherifs und von der Hinrichtung bekannter arabischer Nationalisten, seiner Freunde, durch die Türken, was ihm die Augen darüber öffnete, dass er auf der falschen Seite war. Faisal wusste natürlich von ihm und wünschte ihn als Oberbefehlshaber seiner regulären Truppen, deren Vervollkommnung jetzt unsere Hauptsorge war. Ich kehrte nach Wedge zurück, wo es manches Interessante gab. Das Lager war nun in die gehörige Ordnung gebracht. Faisal hatte seine Zelte, jetzt eine stattliche Gruppe, Wohnzelte, Empfangszelte, Zelte für den Stab, für die Gäste und für die Dienerschaft, etwa eine Meile von See auf der Höhe eines Korallenriffs aufgestellt, das sanft von der Küste ansteigend nach Osten und Süden zu in jähem Hang abfiel, von dem aus man über die breiten, strahlenförmig vom Hafen auslaufenden Täler blickte. In diesen sandigen Tälern hatten die Soldaten und die Stämme ihre Zelte errichtet, uns die kühle Höhe überlassend. Für uns Nordländer war es köstlich, wenn abends die Brise von See das Wellenrauschen der Wogen zu uns herübertrug, fern und gedämpft wie das Echo des Verkehrs in einer stillen Seitenstraße Londons. Die Araber waren vom Kleinmut zum blühendsten Optimismus umgeschlagen und versprachen musterhafte Diensterfüllung. Faisal stellte den größten Teil des Stammes der Billi ein, die ihn als Oberherrn von Arabien zwischen Eisenbahn und Meeresküste anerkannten. Die Juhaina sandte er darauf zu Abdullah nach Wadi Ais. Er hatte nun freie Hand, alle Vorbereitungen zu dem größeren Unternehmen gegen die Hedjasbahn zu treffen. Doch ich bat ihn, vorläufig noch in Wedge zu bleiben und die Bewegung auch unter den entfernter wohnenden Stämmen mit allem Nachdruck zu betreiben, damit der Aufstand immer mehr Raum gewinne und die Eisenbahn von Tebuk aus, unserer augenblicklichen Einflussgrenze, weiter nordwärts bis Man hin bedroht würde. Seine nördlichen Nachbarn, die Hoetat an der Küste, hatte er schon gewonnen. Nun sandte er Boten zu den Beni Atiye, einem volkreichen Stamm im Nordosten. Ihr Oberherr, Asi ibn Atiye, erschien vor Faisal und schwor ihm Treue. Er gestattete uns freien Durchzug durch das Gebiet seines Stammes. Weiter nördlich von den Beni saßen verschiedene Stämme, die alle dem Nuri Shahlan Gehorsam schuldeten, dem großen Emir der Roala, und neben dem Scherif Ibn Saud und Ibn Rashid, dem vierten unter den etwas zweifelhaften Wüstenherrschern. Nuri war ein alter Mann, der schon 30 Jahre über die Stämme von Anasee herrschte. Er gehörte zu der vornehmsten Familie der Ruala, hatte aber selbst auf keinerlei Vorrang in ihr Anspruch, weder durch Geburt noch durch Kriegsruhm oder besondere Beliebtheit. Die Oberherrschaft gewann er lediglich durch seine Charakterstärke, nachdem er vorher zwei seiner Brüder umgebracht hatte. Später fügte er seiner Gefolgschaft noch die Scherarat und andere Stämme an, und im ganzen Gebiet seiner Herrschaft galt sein Wort schlechthin als Gesetz. Er besaß nichts von der üblichen diplomatischen Geschmeidigkeit des arabischen Scheiks. Ein Wort und der Widerspruch war erledigt, oder auch der Widersprecher. Alle hielt er in Furcht und Gehorsam, und für den Durchmarsch durch sein Gebiet brauchten wir seine Einwilligung. Glücklicherweise war sie nicht schwer zu bekommen. Faisal hatte sich schon seit Jahren seiner Gunst versichert und sie durch Austausch von Geschenken aus Medina und Yanbo sich zu erhalten gewusst. Jetzt wurde von Wedge aus Fais el-Guzain zu ihm geschickt, und unterwegs begegnete er Ibn Dugmi, einem der Führer der Ruala, der uns die sehr willkommene Gabe von einigen hundert vortrefflichen Lastkamelen brachte. Nuri hielt zurzeit natürlich noch Freundschaft mit den Türken. Seine Märkte waren Damaskus und Bagdad, und die Türken konnten, falls sie Verdacht schöpften, binnen 3 Monaten seine Stämme aushungern. Aber wir wussten, dass wir im entscheidenden Augenblick auf seine Waffenhilfe rechnen konnten. Bis dahin galt es, mit allen Mitteln seinen Bruch mit der Türkei zu beschleunigen. Gewährte er uns seine Gunst, so stand uns der Sirhan offen, eine berühmte Durchgangsstraße mit guten Lagerplätzen und zahlreichen Wasserstellen, die sich in einer Kette von Senkungen von El-Djof im Südosten, der Hauptstadt Nuris, nordwestlich bis nach Azraq nahe Djebel Druse in Syrien erstreckte. Wir brauchten den freien Durchmarsch durch den Sirhan, um die Zelte der östlichen Hoeta zu erreichen, jener berühmten Abu Taji, deren Oberherr Auda war, der größte Kampfheld Nordarabiens. Nur mit Hilfe des Auda Abu Taji konnten wir die Stämme zwischen Ma'an und Akaba so nachdrücklich zu unseren Gunsten in Bewegung bringen, dass sie bei der Eroberung des von den Türken besetzten Akaba und seiner Berge mitwirkten. Und nur mit seiner tätigen Unterstützung durften wir es wagen, von Wedge aus die lange Strecke bis nach Ma'an vorzustoßen. Seit den Tagen in Yanbo hatten wir ihn umworben und uns bemüht, ihn für unsere Sache zu gewinnen. In Wedge taten wir in dieser Beziehung einen großen Schritt vorwärts. Ibn Sa'al, der Vetter Audas und Anführer der Abu Taji im Kriege, kam am 17. Februar an. Dieser Tag war überhaupt in jeder Hinsicht ein Glückstag. Schon in der Morgenfrühe erschienen 5 Häuptlinge der Scherarat aus der Wüste östlich von Tebuk und brachten als Geschenk arabische Straußeneier, deren es viele gab, in ihrem abgelegenen Wüstenstrich. Danach meldeten die Sklaven Daif Allah Abu Tiyur, einen Vetter von Hamd ibn Jazi, dem Oberhaupt der mittleren Hoeitat, auf der Hochfläche von Ma'an. Sie waren zahlreich und mächtig, vortreffliche Krieger, aber in Blutfehde mit ihren Vettern, den Nomaden Abu Taji, wegen eines uralten Streites zwischen Auda und Hamd. Dass sie von so weit her uns begrüßen kamen, schmeichelte uns natürlich, wenn uns auch nicht viel damit geholfen war, denn sie eigneten sich weit weniger als die Abu Taji für den geplanten Angriff gegen Akaba. Gleich nach ihm kam ein Vetter von Nawaf, Nuri Shalans ältestem Sohn, und brachte von Nawaf eine schöne Stute als Geschenk für Faisal. Die Shalan und die Jazi, die in Feindschaft miteinander lebten, funkelten sich mit bösen Augen an. Daher trennten wir die Parteien und richteten schnell ein neues Gastlager ein. Nach den Rala wurde Abu Tageiga gemeldet, das Oberhaupt der sesshaften Hoeitat an der Küste. Er brachte die ehrerbietigen Grüße seines Stammes und die Siegerbeute von Daba und Mowele, den beiden letzten Ausgängen der Türken zum Roten Meer. Faisal machte ihm auf dem Teppich neben sich Platz und sprach ihm seinen wärmsten Dank aus für die Rührigkeit seines Stammes. Dank ihnen waren uns alle ferneren Zugangsstraßen in das Gebiet von Akaba geöffnet, die, obwohl für Truppenbewegungen zu unwirtlich, doch geeignet waren, um von da den Aufstand weiterzutragen und mehr noch, um auf diesem Wege rasche Nachrichten zu erhalten. Am Nachmittag erschien dann Ibn Sa'al in Begleitung von 10 weiteren Gefolgsmännern Audas. Er küsste Faisal die Hand, einmal für Auda und dann einmal für sich selbst, setzte sich und erklärte, dass er von Auda komme, um dessen Grüße zu bestellen und nach Befehlen zu fragen. Faisal, bei aller Höflichkeit, ließ nichts von seiner Freude merken und stellte ihn feierlich seinen Blutsfeinden, den Jazi Hoeitat, vor. Ibn Sa'al grüßte sie sehr gemessen. Später hatten wir mit ihm eine längere Privatunterhaltung und Faisal entließ ihn mit reichen Geschenken, noch reicheren Versprechungen und der persönlichen Botschaft an Auda, dass sein Verlangen nicht eher gestillt wäre, als bis er ihn Auge in Auge in Wedge begrüßt hätte. Die Ritterlichkeit Audas war hochberühmt, doch für uns war er eine unbekannte Größe und in der letzthin entscheidenden Unternehmung gegen Akaba durften wir uns nicht den geringsten Fehlgriff leisten. Er musste persönlich kommen, damit wir uns über ihn klar werden und in seiner Gegenwart unter seiner Mitwirkung den zukünftigen Plan entwerfen konnten. Auch unternahm es Faisal, die einander feindlichen Stämme vor sich kommen zu lassen und ihre Fehden zu schlichten. Zwischen den Parteien wurde eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. Faisal sorgte für einen maßvollen Ausgleich und oft bezahlte er den verbleibenden Rest oder steuerte doch aus seinem Vermögen dazu bei, um den Streit möglichst bald aus der Welt zu schaffen. Die arabische Bewegung wurde im besten Sinne national, seitdem alle Araber in ihr geeinigt waren und jederlei Sonderinteresse um ihretwillen schweigen musste. und zum Haupt dieser Bewegung hatte sich Kraft seiner Eignung und Fähigkeit rechtmäßig der Mann aufgeschwungen, der sich diesem Platz gewachsen zeigte in den wenigen Wochen des Triumphs, wie in den langen Monaten der Enttäuschung nach der Befreiung von Damaskus. Die Beduinen waren ein eigenartiges Volk. Für den Engländer war es schwer, mit ihnen umzugehen. Besaß er nicht eine Geduld weit und tief wie das Meer? Sie waren völlig Sklaven ihrer körperlichen Begierden, ohne jede Hemmung. Sie gossen ungeheure Mengen von Kaffee, Milch oder Wasser in sich hinein, verschlangen ganze Haufen von gesottenem Fleisch und waren die zudringlichsten Bettler um Tabak. Wochen vorher und nachher träumten sie von ihren seltenen sexuellen Erlebnissen. Und in der Zwischenzeit kitzelten sie sich und ihre Zuhörer mit der Erzählung schlüpfriger Geschichten. Hätten es die Umstände erlaubt, so würden sie hemmungslose Sinnenmenschen gewesen sein. Sobald sie merkten, dass wir irgendwelchen Zwang auf sie ausüben wollten, wurden sie störrisch oder liefen davon. Erst als wir ihre Art begriffen hatten und uns Zeit und Mühe nahmen, ihnen das Geforderte als ein höchst verlockendes darzustellen, waren sie bereit, uns zuliebe sich gewaltig ins Zeug zu legen. Militärisch waren wir in Wedge nunmehr gut gesichert. Allenby hatte uns zwei Rolls-Royce-Panzerautos geschickt, Veteranen aus General Smuts Feldzug in Deutsch-Ostafrika. Geführt wurden sie von verwegenen englischen Offizieren und Mannschaften, die sich eifrigen Übungen hingaben, in der Kunst durch tiefen Sand zu fahren. Aus Yanbo wurden alle Vorräte und die Besatzung bis auf den letzten Soldaten geräumt. Ebenso aus Rabeck. Die dortigen Flieger waren nach Wedge herübergeflogen und wurden hier installiert. Die ägyptischen Truppen samt Joyce, Goslett und dem Rabeker Generalstab kamen zu Schiff nach und fanden in Wedge Verwendung. Newcomb und Hornby waren im Innern und arbeiteten Tag und Nacht, meist eigenhändig an der Unterbrechung der Bahn. So stand schon alles zum Besten. Und nun? Eines Nachmittags kam Suleiman, der Quartiermeister, ins Zelt geeilt und flüsterte Faisal etwas zu, worauf dieser mit leuchtenden Augen und mühsam beherrschter Erregung sich zu mir wandte und sagte, »Auda ist da!« Ich rief, »Auda Abu Tayyi!« Im gleichen Augenblick wurde die Zeltklappe zurückgeschlagen und eine tiefe Stimme begrüßte, schwungvoll, unseren erhabenen Herrn, den Beherrscher der Gläubigen. Herein trat eine hohe, kraftvolle Gestalt, mit hagerem Gesicht, leidenschaftlich und düster. Es war Auda, und ihm folgte Mohammed, sein Sohn, der wie ein kleines Kind aussah, obwohl er schon 11 Jahre alt war. Faisal sprang auf. Auda ergriff seine Hand und küsste sie. Beide traten einige Schritte zur Seite und blickten sich an. Ein prächtig, ungleiches Paar. Die Verkörperung des Besten in Arabien. Faisal der Prophet und Auda der Krieger. Jeder in seiner Art vollendet und auf den ersten Blick sich verstehend und liebend. Sie setzten sich nieder. Faisal stellte uns nacheinander vor und Auda, mit einem gemessenen Wort, schien sich jeden Einzelnen fest einzuprägen. Wir hatten schon viel von Auda gehört. Mit seiner Hilfe wollten wir das Wagnis unternehmen, Akaba zu erobern, und schon nach wenigen Augenblicken ersah ich aus der Kraft und Geradheit dieses Mannes, dass unser Plan glücken werde. Wie ein fahrender Ritter war er zu uns gestoßen, ungeduldig über unser langes Zögern in Wedge und nur von dem einen Gedanken beseelt, sich in seinen Gebieten um die Freiheit Arabiens verdient zu machen. Wenn seine Taten auch nur zur Hälfte seinem Eifer entsprachen, musste das Glück uns hold sein. Keine Ungewissheit lastete mehr auf unseren Gemütern, als wir zum Abendessen gingen. Wir waren eine heitere Gesellschaft. Nasib, Feis, Mohammed el-Deilan, Audas staatskluger Vetter, Saal, sein Neffe und Sherif Nasir, der sich einige Tage in Wedge von seinen Expeditionen ausruhte. Ich erzählte Faisal amüsante Geschichten aus Abdullahs Lager und was für eine spaßhafte Sache es sei, Eisenbahnen zu zerstören. Plötzlich hastete Auda hoch und mit einem lauten »Gott bewahre mich« rannte er aus dem Zelt. Wir starrten uns an und dann hörte man von draußen ein hämmerndes Geräusch. Ich ging nach, um die Ursache zu erforschen und fand Auda über einen Felsblock gebeugt und sein falsches Gebiss mit einem Stein in Stücke schlagend. »Ich vergaß«, erklärte er, »Cemal Pascha hat es mir gegeben. Ich habe meines Herrn Brot mit türkischen Zähnen gegessen.« Unglücklicherweise hatte er nur noch ein paar Stumpen im Munde, so dass ihm nun das Essen von Fleisch, das er sehr liebte, Schwierigkeiten machte und Magenbeschwerden verursachte. Er ging von da ab nur immer halb gesättigt herum, bis wir Akaba eingenommen hatten und Sir Reginald Wingate ihm einen Zahnarzt aus Ägypten schickte, der ihm ein alliiertes Gebiss machte. Oda trug sich sehr einfach, nach der Art des nördlichen Arabiens, in weißen Baumwollkleidern und rotem Mossul-Kopftuch. Er mochte über 50 sein und sein schwarzes Haar war weiß durchsetzt, doch war er noch kräftig, aufrecht, gelenkig, schlank und beweglich wie ein Junger. Sein prächtiges Gesicht war hager und durchfurcht, und deutlich stand darauf der Kummer seines Lebens geschrieben über den Tod seines Lieblingssohnes in der Schlacht bei Annat, der seinem Traum, die Größe seines Namens auf kommende Geschlechter zu übertragen, ein Ende gesetzt hatte. Er hatte große, lebhafte Augen mit einem Glanz wie leuchtend schwarzer Samt. Seine Stirn war niedrig und breit, seine Nase stark vortretend, schmalrückig und kräftig geschwungen, sein Mund mehr voll und beweglich. Backen und Schnurrbart waren nach Art der Howetat in einer zusammenlaufenden Spitze geschnitten und das Kinn darunter ausrasiert. Vor Hunderten von Jahren waren die Howetat aus dem Hedjaz nach Westen gewandert und ihre nomadisierenden Clans rühmten sich, echte Beduinen zu sein. Auda war ihr vollendetster Typ. Seine Gastfreundschaft war überschwänglich und fiel einem, wenn man nicht eine sehr hungrige Seele war, einigermaßen zur Last. Dank seiner Freigebigkeit war er stets arm geblieben, trotz seiner Erträge aus 100 Beutezügen. Er war 28 Mal verheiratet und 13 Mal verwundet gewesen. Auch von seinen Leuten war keiner unverwundet geblieben bei all den Angriffsschlachten, die er geschlagen, und die meisten seiner Verwandten waren gefallen. Er selbst hatte im Kampf mit eigener Hand 75 Mann erschlagen, das heißt Araber, aber nie einen außerhalb der Schlacht. Die Anzahl der getöteten Türken konnte er nicht angeben, die zählten nicht mit. Unter ihm waren die Toweha die berühmtesten Kampfhelden der Wüste geworden, beseelt von einer sozusagen Comanche-mäßigen Tollkühnheit und einem sicheren Gefühl von Überlegenheit, das sie nie verließ, solange es zu leben und Taten zu vollbringen galt. Aber seit den 30 Jahren ständigen Kriegs unter den Nomaden war ihre Zahl von 1200 auf weniger als 500 zusammengeschrumpft. Die lange Operationspause nach dem Fall von Wedge bedeutete einen großen Vorteil für mich. Ich hatte Zeit und Muße, um nachzudenken und war den Dingen weit genug entrückt, um sie unbefangen zu betrachten. Zunächst galt unsere ganze Tätigkeit noch der Eisenbahn. Nukam und Garland standen mit Scherif Scharaf und Maulud in der Nähe von Muadham. Sie verfügten über einen Teil der Bili, eine auf Maultieren berittene Infanterieabteilung, Geschütze und Maschinengewehre und hofften, das Fort Muadham und die dortige Station zu nehmen. Danach gedachte Nukam, die gesamten arabischen Streitkräfte möglichst dicht an Midain Sali heranzuziehen und durch Einnahme und Besetzung eines Teiles der Eisenbahnlinie Medina abzuschneiden und es zur raschen Übergabe zu zwingen. Wilson war bereit, bei dieser Operation mitzuwirken, und Davenport wollte von den ägyptischen Truppen heranschaffen, was sich heranschaffen ließ, um den arabischen Angriff zu verstärken. Dies war das Programm, das ich nach der Einnahme von Wedge zur weiteren Durchführung des arabischen Aufstandes für notwendig erachtet hatte. Und ich hatte bei seinem Entwurf und der Ausarbeitung teilweise selbst mitgewirkt. Doch jetzt, während meiner Mußezeit, kam ich zu der Einsicht, dass der Plan nicht nur in Einzelheiten, sondern in seiner Grundanlage falsch war. Es lag mir nunmehr ob, meine geänderten Ideen auseinanderzusetzen und, wenn möglich, die leitenden Stellen zu überzeugen, sich meinen neuen Vorschlägen anzuschließen. Zu diesem Zweck begann ich mit 3 Feststellungen. Erstens, dass irreguläre Truppen keine festen Plätze angreifen könnten und daher nicht imstande wären, Entscheidungen zu erzwingen. Zweitens, dass sie ebenso wie zum Angriff auch zur Verteidigung von Stellungen oder festen Plätzen ungeeignet wären. Drittens, dass der Wert irregulärer Truppen nicht auf der Stoßkraft ihrer Front, sondern auf ihrer weiten Tiefenausdehnung beruhe. Beim Arabischen Krieg war das Geografische die feste Gegebenheit, die türkische Armee das veränderlich Hinzutretende. Unser Ziel war, die materiell schwächste Stelle des Feindes ausfindig zu machen und auf diese allein einen ständigen Druck auszuüben, bis mit der Zeit die gesamte feindliche Linie zusammenbrach. Unsere ausgiebigsten Hilfskräfte, die Beduinen, auf die sich unsere Kriegführung einstellen musste, waren an planmäßige Operationen nicht gewöhnt, waren dafür aber überlegen an Beweglichkeit, Ausdauer, Selbstvertrauen, Landeskenntnis und besonnenem Mut. Bei ihnen bedeutete Trennung Stärke. Wir mussten daher unsere Front bis zur äußersten Möglichkeit ausdehnen, um den Türken die denkbar längste Verteidigungslinie aufzuzwingen, denn das bedeutete für sie, dem Kräfteverbrauch nach, die kostspieligste Art der Kriegführung. Medina brauchten wir gar nicht zu nehmen. Die türkischen Truppen dort waren unschädlich. In ägyptischer Gefangenschaft würden sie nur Nahrung und Bewachung gekostet haben. Uns konnte es nur recht sein, wenn der Türke in Medina, ebenso wie an anderen entfernten Punkten, in möglichst großer Stärke stehen blieb. Am vorteilhaftesten war es für uns, wenn er seine Eisenbahn gerade noch in Betrieb erhalten konnte, aber eben nur gerade noch, mit einem Maximum an Kräfteverbrauch und Schwierigkeiten. Die Ernährungsfrage musste ihn an die Eisenbahnen fesseln, aber er mochte ruhig die Hedschasbahn, die Transjordanbahn und die Bahnen in Palästina und Syrien für die Dauer des Krieges behalten, solange er uns dafür nur die restlichen 999.000stel Arabiens überließ. Wenn er schon jetzt die besetzten Strecken räumte, in dem Bestreben, sich auf ein kleines Gebiet zu konzentrieren, das er mit seinen Kräften wirklich zu beherrschen vermochte, so konnte das seine Zuversicht nur wieder beleben und unsere Unternehmungen gegen ihn auf ein Mindestmaß beschränken. Es stand jedoch zu erwarten, dass seine eigene Torheit unser Verbündeter sein werde und dass er tatsächlich oder vermeintlich so viel wie möglich von seinen alten Provinzen halten würde. Sein Glaube an seinen imperialistischen Herrschaftsanspruch würde ihn festbannen an seine jetzige unsinnige Stellung. Nur Flanken und keine Front. Ich kritisierte dann im Einzelnen den bisherigen Plan. Die Besetzung eines mittleren Stückes der Eisenbahnlinie würde übermäßig viel Kräfte beanspruchen, denn eine derartige Stellung wäre von allen Seiten bedroht. Die Vermengung ägyptischer Abteilungen mit arabischen Stämmen bedeutete eine moralische Schwächung. Bei Anwesenheit einer aktiven Truppe würden die Beduinen beiseite stehen und, froh, von entscheidender Mitarbeit befreit zu sein, den anderen zuschauen. Gegenseitige Eifersüchteleien aus der Untätigkeit erwachsend würden die Folge sein. Außerdem sei das Land der Billi sehr wasserarm und die Versorgung einer großen Truppenmacht auf einer so langen Verbindungslinie würde technische Schwierigkeiten machen. Doch weder meine allgemeinen Bedenken noch meine Einwände im Einzelnen fielen groß ins Gewicht. Der Plan war gemacht und die Vorbereitungen im Gange. Ein jeder war zu beschäftigt mit seiner Aufgabe, um mir Gelegenheit zu geben, meine Ansicht zur Geltung zu bringen. Man hörte mich an, das war alles, und machte mir das bedingte Zugeständnis, dass meine Gegenoffensive vielleicht eine wirksame Ablenkung bedeuten könne. Ich hatte nämlich mit Auda Abu Taji den Plan zu einem Marsch nach den Frühlingsweideplätzen der Howeitat in der syrischen Wüste ausgearbeitet. Dort konnten wir aus den Howeitat eine bewegliche Kamelreitertruppe zusammenstellen und mit ihr Akaba von Osten her, ohne Geschütze oder Maschinengewehre, überfallen. Die Ostseite von Akaba war ungedeckt und als Linie des geringsten Widerstandes für uns am günstigsten. Dieser Marsch dorthin bedeutete eine Umgehungsbewegung sehr gewagter Art, denn es galt, eine 600 Meilen lange Wüstenstrecke zu durchqueren, um die Schützengrabenlinie zu nehmen, die im Bereich unserer Schiffsgeschütze lag. Aber es blieb keine andere Wahl. Auda war des Glaubens, dass mit Dynamit und Geld kein Ding unmöglich sei und dass die kleineren Stämme rings um Akaba zu uns übergehen würden. Auch Faisal, der mit ihnen schon in Verbindung stand, war überzeugt, dass sie uns helfen würden, wenn wir nur erst einen Teilerfolg bei Ma'an zu verzeichnen hätten, um dann mit starken Kräften gegen den Hafen vorzurücken. Indes wir noch überlegten, hatte unsere Flotte die Angriffe auf Akaba eröffnet, und die von ihr gefangenen Türken gaben uns so wertvolle Auskünfte, dass ich mich entschloss, sofort aufzubrechen. Am 9. Mai 1917 waren alle Vorbereitungen beendet, und im Glanz der Nachmittagssonne verließen wir das Zelt Faisals. Er rief uns von der Höhe herab gute Wünsche nach, während wir davonritten. Scherif Nasir von Medina hatte die Leitung, ein Führer, wie man ihn sich nicht besser denken kann, und in seiner strahlenden Heiterkeit ein wahrer Segen für uns bei so gewagter Unternehmung. Unser erster kurzer Tagemarsch endete beim Fort Sebeil, landeinwärts von Wedge, wo die ägyptischen Pilger sich mit Wasser versorgen. Wir lagerten bei dem großen, backsteinernen Wasserbehälter im Schatten der Palmen oder der Vorumwallung und behoben die Mängel, die sich beim ersten Marsch herausgestellt hatten. Auda und seine Sippe waren mit uns, ebenso Nesib el-Bekri, der weltkluge Damaszener, der bei den Dorfsassen Syriens in Faisals Sinne wirken sollte. Er besaß Verstand und Haltung und zudem die Erfahrung einer früheren erfolgreichen Wüstenreise. Seine heitere Ausdauer bei allen Zufällen und Schwierigkeiten, höchst selten bei Syriern, machte ihn zu einem Gefährten so recht nach unserem Sinn, ebenso wie seine politischen Fähigkeiten, seine Gewandtheit, seine großmütig überzeugende Beredsamkeit und sein Patriotismus, der immer wieder die Oberhand gewann über die eingeborene Neigung zu Winkelzügen. Zum Begleiter hatte er sich Seki, einen syrischen Offizier, gewählt. Als Bedeckung hatten wir 35 Agail unter Ibn Gaitir, einem Mann, gleichsam eingemauert in seine Wesensart, ablehnend, unzugänglich, selbstherrlich. Faisal hatte uns einen Beutel von 20.000 Pfund in Gold mitgegeben, alles, was er aufbringen konnte und mehr, als wir erbeten hatten, um damit die neu angeworbenen zu besolden und im Eifer der Howay-Tat den nötigen Nachdruck zu geben. Zu den drei Agail meiner persönlichen Begleitung, Mukheimer, Merjan, Ali, war jetzt noch Mohammed gekommen, ein pausbäckiger, williger Bauernbursche aus einem Dorf im Hauran und ferner der gelbwangige Ghazim, ein aufgegriffener Flüchtling aus Ma'an, der zu den Howay-Tat in die Wüste entwichen war, nachdem er in einem Streit um Viehsteuer einen türkischen Beamten niedergeschlagen hatte. Vergehen gegen Steuereintreiber erschienen uns sehr sympathisch. Und Ghazim erhielt dadurch einen Nimbus von Verwegenheit, die er aber in Wirklichkeit gar nicht besaß. Nach Dunkelwerden wurde aufgeladen und wir zogen weiter. Nasir, unser Führer, kannte dieses Land fast so gut wie sein eigenes. Während wir durch die sternklare Mondnacht ritten, verweilten seine Gedanken sehnsüchtig bei seiner Heimat. Er erzählte mir von seinem steingepflasterten Haus mit den tiefgelegenen Hallen und dem hochgewölbten Dach, das die Sommerhitze fernhielt, von seinen Gärten mit jederlei Sorte von Obstbäumen und schattigen Pfaden, auf denen man geschützt vor der Sonne wandeln konnte. Er erzählte mir von dem Wasserrad über dem Brunnen mit den darauf geknüpften ledernen Schöpfeimern, von Ochsen gezogen, die im Kreise auf einem Pfad hartgetretener Erde gingen, und wie dann das Wasser vom Behälter in die steinernen Rinnen längs der Wege floss oder den Springbrunnen speiste bei dem großen, weinumrankten Wasserbecken, gefasst in blankem Zement, in dessen grüne Tiefe er und seines Bruders Familie zu tauchen pflegte um die Mittagszeit. Bei all seiner gewöhnlichen Heiterkeit war Nasir doch nicht frei von gelegentlicher Schwermut, und in dieser Nacht machte er sich Gedanken darüber, warum er, ein Emir von Medina, reich, mächtig und wohlbehalten in seinem Gartenpalast, alles das aufgegeben hatte, um der schwache Führer verzweifelter Abenteurer in der Wüste zu werden. Seit 2 Jahren war er ein Geächteter, sich stets herumschlagend hinter der Front von Faisals Heer, auserwählt für jedes tolle Wagnis, Wegbahner für jeden Schritt vorwärts. Und indessen hausten die Türken in seinem Palast, verwüsteten seine Obstbäume, fällten seine Palmen. Selbst der Brunnen, so sagte er, der seit 600 Jahren erklungen war vom Knarren der Ochsenräder, war verstummt. Der Garten, von der Hitze ausgedörrt, war wüst und öde geworden, wie die kahlen Hügel, über die wir ritten. Endlich öffnete sich vor uns ein steiler Abstieg zum Grunde eines sandigen, mit Gestrüpp bewachsenen Tales, beiderseits eingeschlossen von Abstürzen und Zinnen aus Sandstein, die, je tiefer wir stiegen, desto höher wuchsen und sich hart gegen den Morgenhimmel absetzten. Wir schlängelten uns immer weiter den Schlund hinab, bis wir, nach einer halben Stunde um eine jähe Ecke biegend, den Wadi Jizil betraten, eine tiefe Schlucht, etwa 200 Yard breit. Das Lager schlugen wir auf einer unkrautbewachsenen Sandbank auf, an einer Biegung des Tales, wo der verengte Strom ein hohles Becken ausgewaschen hatte, in dem sich ein Rückstand der letzten Winterflut staute. Wir sandten einen Boten nach einem Oleanderdickicht, aus dem man die weißen Spitzen von Scharafs Zelten leuchten sah. Scharaf selbst wurde erst am nächsten Tag erwartet, und so verbrachten wir zwei Nächte in diesem seltsam farbigen, vom Echo widerhallenden Tal. Das Brackwasser des Tümpels war trinkbar für die Kamele, und zu Mittag badeten wir darin. Dann wurde gegessen und ausgiebig geschlafen. Später wanderten wir in die nahen Seitentäler und sahen mit Entzücken die prachtvollen Färbungen. Querstreifen in Rosa, Braun, Gelb und Purpurn, die in den mannigfachsten, feinsten Schattierungen über das Grundrot der Felsen liefen. Nachmittags ruhte ich bei einer Schaffege aus Sandsteinblöcken. Die Sonne schien, die Luft war mild und rein und der Wind tupfte und zupfte an dem bröckeligen Mauerrand mir zu Häupten. Das Tal atmete Frieden und selbst der Wind schien ruhevoll mit seinem eintönigen Gesäusel. Ich hatte träumend die Augen geschlossen, als eine jugendliche Stimme mich aufblicken ließ. Ich sah einen mir unbekannten Egeil mir zu Füßen kauern, offenbar in großer Bekümmernis. Er nannte sich Daud und bat flehentlich um einen Beistand. Sein Freund Faraj habe bei einem übermütigen Streich ihr gemeinsames Zelt verbrannt und Saad, der Hauptmann von Scharafs Al-Gail-Abteilung, habe seinem Freund zur Strafe Prügel zudiktiert. Wenn ich ein Wort für ihn einlegte, würde ihm die Strafe erlassen werden. Zufällig kam Saad, der mich besuchen wollte, gerade dazu. Ich stellte ihm die Sache vor, während Daud, uns beobachtend, abseits saß, den Mund vor Erwartung halb geöffnet, die Lider über großen, schwarzen Augen zusammengekniffen und die klaren Brauen gerunzelt in ängstlicher Spannung. Seine etwas nach innen stehenden Pupillen gaben ihm den Ausdruck lauernder Sprungbereitschaft. Saads Antwort war wenig tröstlich. Mit dem Paar wäre immer etwas los. Und zuletzt wären ihre Streiche so toll geworden, dass der gestrenge Scharaf befohlen hatte, ein Exempel zu statuieren. Er könnte nichts weiter tun, aber mir zu gefallen wollte er anordnen, dass Daud sich mit seinem Freund in die verhängte Strafe teilen dürfte. Daud sprang auf vor Glück, küsste meine und Saads Hand und rannte talaufwärts davon, während Saad mir lachend allerlei Geschichten von diesem berühmten Paar erzählte. Sie waren ein Musterbeispiel orientalischer Knabenliebe, die eine unvermeidliche Folge der strengen Absonderung der Frau ist. Derartige Freundschaften führten oft zu männlicher Liebe von einer Kraft und Tiefe, von der sich unsere einseitig auf das Erotische eingestellte Anschauung keinen Begriff machen kann. Im Stande der Unschuld waren diese Freundschaften von einer unbefangenen Leidenschaftlichkeit. Trat das Geschlechtliche hinzu, so verwandelten sie sich in eine rein sinnliche Beziehung des Gebens und Nehmens gleich einer Ehe. Am nächsten Tag war Scharaf noch nicht zurück. Vormittags saß ich mit Auda zusammen und wir sprachen über den bevorstehenden Marsch, während Nasir mit Daumen und Zeigefinger brennende Streichhölzer von der Schachtel über sein Zelt zu uns herüberschnippte. Während wir uns solcher Gestalt vergnügten, kamen zwei gebeugte Gestalten, Schmerz in den Augen, aber ein verzerrtes Lächeln auf den Lippen angehumpelt und grüßten. Es waren Daud, der Hitzige, und sein geliebter Faraj, ein schöner, feingliedriger, mädchenhafter Jüngling mit unschuldigem, glattem Gesicht und verschwimmendem Blick. Sie erklärten beide, dass sie mir zu Diensten ständen. Ich brauchte niemanden und lehnte unter dem Vorwand ab, dass sie nach den Prügeln ja doch nicht reiten könnten. Sie wandten ein, sie würden auf ungesattelten Tieren reiten. Ich sagte, ich wäre ein bedürfnisloser Mensch und liebte keine Dienerschaft um mich her. Dowd wandte sich ab, verletzt und zornig. Farage jedoch machte geltend, dass wir doch Leute brauchten. Und sie würden bei mir bleiben ohne jedes Entgelt. Während der männlichere Dowd schmollend abseits stand, wandte sich Farage an Nasir und kniete flehend vor ihm nieder, wobei alles Weibische seines Wesens so recht zum Vorschein kam. Am Ende nahm ich auf Nasirs Rat die beiden zu mir, hauptsächlich um ihres jugendlich unschuldigen Aussehens willen. Am Morgen des dritten Tages kehrte Scharaf zurück. Er hatte an der Eisenbahnlinie Gefangene gemacht, außerdem Geleise und eine Unterführung in die Luft gesprengt. Ferner brachte er die Nachricht, dass sich im Wadi Dira auf unserem Wege Süßwassertümpel vom jüngsten Regenguss her angesammelt hätten. Das verkürzte die wasserlose Strecke nach Fedr um 50 Meilen. Am nächsten Tag verließen wir Abu Raga. Auda führte uns durch ein ihm tributpflichtiges Tal, das sich bald zur Ebene von Scheck weitete. Dann öffnete sich der Weg und wir kamen von neuem über vulkanischen Boden. Er war mit kleinen, narbigen Kratern bedeckt, oft zwei oder drei dicht beisammen, von denen hochgeschichtete Basaltmoränen wie Straßenschotter hinabliefen. Zwischen den Kratern lag der Basalt in kleinen, tetraederförmigen Stücken mit abgeschabten und gerundeten Ecken, Stein an Stein gefügt, wie Mosaik auf einem Untergrund von gelbem Lehm. Schließlich wies Auda auf einen etwa 50 Fuß hohen Wall aus großen, gewundenen Blöcken, aufgetürmt und ineinander geschoben, wie sie bei der Abkühlung erstarrt waren. Es war die Grenze der Lava, und als wir sie erreicht hatten, öffnete sich vor uns ein welliges Tal, der Wadi Ais mit goldgelbem Sand und dünnem Strauchwerk, auch grünen Rasenflächen hier und da und einzelnen, sehr kleinen Wasserlöchern, die aber nach den Regenfällen vor 3 Wochen schon von anderen vor uns ausgeschöpft waren. Hier lagerten wir, und die abgeladenen Kamele wurden bis Sonnenuntergang auf die Grasflächen getrieben, wo sie zum ersten Mal seit Abu Raga ausgiebig weiden konnten. Bei Morgengrauen wurde gesattelt, und wir ritten die kurze Strecke bis Dira, jenen Wasserstellen, von denen Scharaf uns berichtet hatte. Dort rasteten wir bis zum Nachmittag, denn wir waren nun schon sehr nahe der Eisenbahn und mussten uns für die lange Strecke nach Fedr satt trinken und unsere wenigen Wasserschläuche füllen. Während des Halts kam Auda, um zuzuschauen, wie Farage und Dowd meine Kamelstute mit Fett einrieben, um das unerträgliche Jucken der Räude zu mildern, die vor kurzem an ihrem Kopf ausgebrochen war. Die dürren Weiden der Billy und der verseuchte Boden des Lagers in Wedge hatten verheerend auf die Tiere gewirkt. In Faisals Stall war nicht eins seiner Tiere gesund geblieben, und die Kamele unserer kleinen Schar wurden von Tag zu Tag schwächer. Nasir war sehr in Sorge, dass bei dem bevorstehenden Gewaltmarsch viele unserer Tiere zusammenbrechen und die Reiter hilflos in der Wüste zurückbleiben würden. Wir besaßen kein Mittel gegen Räude und konnten trotz aller Not nur wenig tun. Immerhin kräftigte das Reiben und Einfetten mein Kamel, und die Prozedur wurde wiederholt, so oft Farage oder Dowd irgendwie Fett auftreiben konnten. Ich war mit diesen beiden Burschen sehr zufrieden. Sie waren tüchtig und flink, immer guter Laune, vortreffliche Reiter und zu jeder Arbeit willig. Um 3:45 brachen wir auf und ritten den Wadi Dira hinab, zwischen steilen hohen Rücken aus Flugsand, aus denen bisweilen die Kuppe eines schroffen, roten Felsgrates ragte. Nach einer Weile kroch ich mit 2 oder 3 anderen, dem Haupttrupp weit voraus, auf allen Vieren einen Sandgipfel hinauf, um gegen die Eisenbahn hin Ausschau zu halten. Die Luft war kaum zu atmen, und die Anstrengung ging fast über unsere Kraft, aber unsere Mühe wurde sogleich belohnt. Denn da lag die Bahnlinie vor uns in aller Stille und Verlassenheit. Wir würden sie also unbelästigt überqueren können. Unsere Lastkamele wurden über die Bahnlinie und noch ein Stück darüber hinaus in das jenseitige Gelände geführt, wo sie hinter Sanddünen und den Felsklüften Deckung fanden. Inzwischen hatten die Agei Schießbaumwolle und Sprengpatronen an die Schienen gelegt, soweit es in der Eile geschehen konnte, begannen dann die Zündschnüre der Reihe nach in Brand zu setzen, und bald ertönte das Tal vom Gekrach der Explosion. Auda hatte bis dahin Dynamit nicht gekannt. Und in kindlicher Freude über das Neue fühlte er sich angeregt, den Ruhm dieser gewaltigen Macht in einem Stehgreif-Hymnus zu besingen. Wir durchschnitten 3 Telegrafenleitungen und befestigten die losen Enden der Drähte an den Sätteln von 6 Reitkamelen der Hoetat. Die verblüfften Tiere zogen an und schleppten die wachsende Last der klirrenden, ineinander verwickelten Drähte und der umgebrochenen, nachschleifenden Stangen weit in das östliche Tal hinein. Zuletzt konnten sie nicht weiter. Wir schnitten sie los und ritten, vergnügt über das gelungene Werk, in der sinkenden Dämmerung der Karawane nach. Am nächsten Morgen brachte uns Auda schon vor 4 Uhr auf die Beine. Wir stiegen bergan, bis wir zuletzt an den Rand einer Hochebene gelangten. Von hier aus öffnete sich ein unbegrenzter Blick nach Osten zu, wo sich die Ebene abwärts senkte und sich mit sanften Abdachungen in eine scheinbar unendliche Ferne von fahlblauem Dunst verlor. Eben stieg die Sonne auf. Ihr Licht flutete waagerecht über die weite Ebene und zauberte, jede kaum merkbare Erhöhung mit langen Schatten hervorhebend, das ganze wechselvolle Spiel einer reich bewegten Bodengestaltung über die Fläche hin. Doch nur für Augenblicke. Denn während wir noch hinsahen, schrumpften die Schatten gen Osten ein, verweilten noch wie ein letzter zitternder Hauch an den fernen Hügeln und schwanden dann wie auf einen Schlag. Voller Morgen war angebrochen. Die Lichtströme der Sonne, erbarmungslos uns wandernde Kreaturen voll ins Gesicht treffend, ergossen sich gleichförmig über jeglichen Stein der Wüste. Die Fedjr-Beduinen, die Bewohner dieser Ebene, nennen sie El-Haul, um ihrer trostlosen Öde willen. Und den ganzen Tag über trafen wir auf kein Zeichen des Lebens. Keine Gazellenfährte, keine Eidechse, kein Rattenloch, nicht einmal einen Vogel. Wir fühlten uns winzig klein in dieser Grenzenlosigkeit, und unser Vorwärtshasten durch solche Unermesslichkeit war fast wie ein Stillstand, gleichsam wie ein fruchtloses Auf der Stelle treten. Kein Laut war zu vernehmen, außer dem hohlen Echo der polternden Steinplatten unterm Tritt der Kamele und dem harten Rascheln des Sandes, der vor dem heißen Wind langsam nach Westen zu über den rindenartig verwitterten Sandstein hinkroch. Es war ein wahrhaft erstickender Wind von Hochofenglut, wie man ihn in Ägypten unter dem Namen Khamsin kennt. Als die Sonne höher stieg, nahm er noch zu und füllte sich mit dem Staub der Nefut, jener gewaltigen Sandwüste Nordarabiens, die, obwohl nicht weit von uns entfernt, im Dunst unsichtbar blieb. Gegen Mittag schwoll er zu einem Sturm an von solcher Trockenheit, dass unsere ausgedörrten Lippen aufsprangen und die Haut im Gesicht zerriss, während die Augenlider, körnig von Sand, gleichsam einzuschrumpfen und die in die Höhlen gesunkenen Augen bloßzulegen schienen. Die Araber wickelten sich die Kopftücher fest über die Nasen und zogen sie von oben herunter über die Augen wie ein flappendes Visier mit schmalem Seeschlitz. So ackerten wir uns den ganzen Tag über weiter. Selbst wenn es der Wind nicht schon unmöglich gemacht hätte, durften wir uns keine weitere Rast im Schatten der ausgespannten Tücher gönnen, falls wir ohne Schädigung von Mann und Tier El-Fedjr erreichen wollten. Und nichts veranlasste uns, die Augen zu öffnen oder einen Gedanken zu denken, bis der Abend still, schwarz und sternenklar über uns herabsank. Als wir endlich Halt machten, hatten wir fast 50 Meilen zurückgelegt. Am nächsten Tage brachen wir vor Morgengrauen auf und erreichten gegen Mittag den Brunnen, der unser Ziel war. Er war etwa 30 Fuß tief, mit Steinen ausgemauert und schien sehr alt. Das Wasser war leicht salzig, schmeckte aber nicht schlecht, wenn man es frisch trank, nur in den Schläuchen wurde es rasch faulig. Das Tal hatten im Vorjahr Regengüsse überflutet, so dass einige trockene und dürftige Weideplätze vorhanden waren, auf die wir unsere Kamele trieben, damit sie bis dunkel werden fleißig grasen konnten. Dann wurden sie nochmals getränkt und unter einem Hang, etwa eine halbe Meile vom Wasser entfernt, für die Nacht angebunden. So blieb der Brunnen frei, falls ein oder das andere Streifkorps ihn im Dunkeln benutzen wollte. Doch unsere Posten hörten nichts. Der folgende Tag war, so endlos lang uns die Zeit auch schon erschien, erst der 14. seit unserem Aufbruch von Wedge. Und die aufgehende Sonne fand uns bereits wieder auf dem Marsch, über Flächen von Kalkstein und Sand, in Richtung auf einen vorspringenden Winkel der großen Nefut, jenes berühmten Sandsteingürtels, der den Djebel Shammar von der syrischen Wüste trennt. Von bekannten Reisenden hatten ihn Palgrave, die beiden Blunts und Gertrude Bell durchkreuzt, und ich bat Auda, ein wenig abzubiegen und ihren Spuren folgend in diese Zone einzudringen, aber er entgegnete brummend, dass man den Nefut nur notgedrungen auf Raubzügen betrete und dass der Sohn seines Vaters auf einem wankenden, ausgezehrten Kamel keine Raubzüge mache. Unsere Sache sei, Arfaja Leben zu erreichen. So zogen wir denn brav in gleicher Richtung weiter über eintönigen, glitzernden Sand und über jene noch weit schlimmeren Strecken, Gian genannt, aus blankpoliertem Schlamm, so weiß und glatt, fast wie Schreibpapier, und oft über Quadratmeilen ausgedehnt. Sie warfen das Sonnenlicht mit einer glasharten Gewalt in unsere Gesichter zurück, so dass es nicht nur von oben mit einem wahren Pfeilregen von Strahlen uns beschoss, sondern auch von unten gespiegelt durch unsere widerstandsunfähigen Augenlider drang. Es war kein gleichmäßiger Druck, sondern ein auf- und abwogender Schmerz, manchmal zu einer Höhe gesteigert, dass man fast ohnmächtig wurde, um dann wieder für einen Augenblick sich kühl zu lindern, wenn etwas wie ein Trugschatten gleich einem Flor sich über die Netzhaut zog. Das gab uns dann jedes Mal eine kurze Atempause, um neue Leidenskraft zu sammeln, wie wenn ein Ertrinkender für Augenblicke zur Oberfläche auftaucht. Wir redeten kaum noch miteinander. Aber gegen 6 Uhr machten wir erleichtert Halt und buken frisches Brot zur Abendmahlzeit. Nach Dunkelwerden kochen wir noch 3 Stunden weiter, bis wir die Höhe eines Sandrückens erreichten. Und hier sanken wir dankerfüllt in Schlaf, nach einem furchtbaren Tag voll Glutwind, Staubstürmen und Triebsand, der uns in die entzündeten Gesichter biss und zeitweise bei stärkeren Windstößen jede Aussicht auf den Weg verhüllte und unsere klagenden Kamele hin und her trieb. Auda jedoch war besorgt wegen morgen, denn er sagte sich, dass ein nochmaliger heißer Gegenwind uns auch noch einen 3. Tag in der Wüste aufhalten würde, und dafür hatten wir kein Wasser mehr. So weckte er uns noch während der Nacht, und ehe der Tag anbrach, erreichten wir die Ebene von Biseta, was eine scherzende Anspielung ist auf ihre ungeheure Ausdehnung und Flachheit. Der feine Schotter aus sonnengebräunten Kieseln, der die Oberfläche bedeckte, war von einem wohltuenden Dunkel für unsere triefenden Augen. Doch war der Weg heiß und hart für unsere Kamele, von denen einige wundgelaufen waren und lahmten. Die aus den sandigen Ebenen der arabischen Küste stammenden Kamele haben weiche Wülste unter den Hufen. Werden nun solche Tiere ohne langsame Gewöhnung zu andauernden Märschen im Innern über Kieselgrund oder anderen hitzehaltenden Boden benutzt, so brennen die Sohlen durch und die Blasen springen schließlich auf, wobei das rohe Fleisch oft in einer Breite von 2 Zoll und mehr zutage tritt. In solchem Zustand können sie wie sonst über weichen Sand gehen. Wenn aber der Fuß zufällig auf einen Kiesel tritt, so stolpern sie und zucken zusammen, als wären sie auf Feuer getreten. Und auf langen Märschen brechen sie schließlich ganz zusammen, falls sie nicht besonders zäh sind. Daher ritten wir sehr vorsichtig und suchten mit Sorgfalt die weichsten Stellen des Weges, Auda und ich voran. Plötzlich fegten ein paar Staubwolken mit dem Winde vor uns vorüber. Auda sagte, es wären Strauße. Und bald kam ein Mann angelaufen mit 2 großen, elfenbeinfarbenen Eiern. Wir bestimmten diese gütige Gabe der Biseta zu unserem Frühstück und suchten nach Brennmaterial, fanden aber in 20 Minuten kaum eine Handvoll Gras. Die Öde der Wüste machte uns einen Strich durch die Rechnung. Die Lastkamele zogen vorüber und mein Blick fiel zufällig auf eine Ladung Schießbaumwolle. Eine Packung wurde geöffnet und der Inhalt vorsichtig in das Feuer gebröckelt, das wir auf einem Stein unter den Eiern angezündet hatten, bis das Gericht als gar erklärt wurde. Nasir und Nezib waren, höchst interessiert, abgestiegen, um ihren Spott an uns auszulassen. Auda zog seinen silberbeschlagenen Dolch und schlug dem ersten Ei die Spitze ab. Ein pestilenzialischer Gestank verbreitete sich, und wir entwichen schleunigst nach einer geruchfreien Stelle, wobei wir das zweite heiße Ei mit sanften Fußtritten vor uns herrollten. Nachdem es geöffnet war, erwies es sich als leidlich frisch und hart wie Stein. Wir bohrten seinen Inhalt mit dem Dolch auf Kieselplatten, die uns als Teller dienten, und verzehrten die Stücke. Sogar Nasir, der nie vorher in seinem Leben so tief gesunken war, Straußeneier zu essen, ließ sich überzeugen und nahm seinen Anteil. Das allgemeine Urteil lautete: zäh und hart, aber für die Biseta immerhin ganz gut. Saal entdeckte eine Oryx-Antilope, beschlich sie und brachte das Tier zur Strecke. Die besseren Stücke wurden auf die Lastkamele verstaut für die nächste Rast. Dann ging der Marsch weiter. Später sahen die stets hungrigen Hoetat noch weitere Oryx in der Ferne und pirschten die Tiere an, die törichterweise eine kurze Strecke davonliefen, dann wieder hielten, nach den Näherkommenden äugten, um wiederum ein Stückchen davon zu galoppieren. Aber da war es schon zu spät. In der blendenden Luftspiegelung verrieten ihre weißleuchtenden Bäuche jede ihrer Bewegungen. Ich war zu müde und überdies zu wenig Jäger, um selbst wegen des seltensten Wildes der Erde vom Wege abzuweichen. Daher ritt ich der Karawane nach, die ich mit dem weit ausholenden Trab meines Kamels rasch einholte. Am Schluss der Kolonne marschierten meine Diener zu Fuß. Sie fürchteten, ihre Tiere würden, falls sich der Wind noch verstärkte, bis zum Abend zusammenbrechen, und führten sie daher an der Hand, in der Hoffnung, sie auf diese Weise durchzubringen. Ich erging mich in Betrachtung des Gegensatzes zwischen Mohammed, dem derben, schwerfälligen Bauern, und den geschmeidigen Agail, Faraj und Daud, die nur so dahintanzten, barfüßig und mit den feinen Gliedern einer Vollblutrasse. Nur Ghazim fehlte. Sie vermuteten ihn bei den Hoetat, denn sein mürrisches Wesen störte ihre fröhliche Gemeinschaft und er hielt sich lieber zu den Beduinen, die besser zu seiner Art passten. Da niemand mehr hinter uns war, ritt ich nach vorn, um nach seinem Kamel zu suchen, und fand es schließlich, reiterlos, von einem Hoetat geführt. Satteltaschen, Büchse, Proviant, alles war da, nur er selbst war nirgends zu sehen. Allmählich wurde uns klar, dass der Unglückselige sich verloren haben musste. Eine sehr böse Sache, denn bei dem Dunst und der Blendung durch das grelle Licht konnte die Karawane auf höchstens 2 Meilen gesichtet werden, und auf dem stahlharten Boden hinterließ sie keinerlei Spuren. Zu Fuß konnte er uns nie wieder einholen. Ohne ein Wort zu sagen, ließ ich mein widerstrebendes Kamel kehrt machen und zwang das unwillig brummende und nach seinen Freunden stöhnende Tier an der langen Kolonne von Menschen und Lastkamelen vorbei in die Leere der Wüste hinaus. Meine Stimmung war wenig heroisch. Ich war wütend über meine Diener, über mich selbst und meine ganze Beduinenspielerei und am wütendsten über Ghazim, diesen zahnlückigen, mürrischen Burschen, zänkisch und schlecht gelaunt auf allen Märschen, argwöhnisch und roh. Einen Mann, dessen Anwerbung ich längst bereute und den ich bei nächster günstiger Gelegenheit wieder loszuwerden mir vorgenommen hatte. Es erschien mir geradezu unsinnig, dass ich mich und alles, was ich für das arabische Unternehmen bedeutete, um eines einzigen, noch dazu so wertlosen Menschen aufs Spiel setzen sollte. Mein Kamel schien, nach seinem brummigen Knurren zu urteilen, Ähnliches zu empfinden, aber das war wohl nur der übliche Kamelprotest gegen schlechte Behandlung. Nach 1 bis 2 Meilen ging es schon besser und es bewegte sich weniger widerspenstig vorwärts, wenn auch immer noch langsam. Ich hatte unsere Marschrichtung alltäglich mit meinem Ölkompass festgestellt und hoffte mit seiner Hilfe bis zu unserem letzten Rastplatz, 17 Meilen entfernt, zurückzufinden. Ich war etwa 1,5 Stunden ziemlich mühelos geritten, denn dank dem Rückenwind konnte ich den Schorf von den entzündeten Augen wischen und fast ohne Schmerz um mich blicken. Da bemerkte ich vor mir etwas wie eine Gestalt oder auch einen großen Busch, jedenfalls etwas Dunkles. Die vibrierende Luftspiegelung machte es unmöglich, Größe oder Entfernung zu erkennen, aber der Gegenstand schien sich etwas östlich von meiner Straße zu bewegen. So ritt ich auf gut Glück darauf zu, und in wenigen Minuten erkannte ich, dass es Ghazim war. Als ich ihn anrief, stand er verwirrt still, und beim Näherkommen sah ich, dass er fast erblindet und nicht mehr recht bei Sinnen war. Er stand da, die Arme nach mir ausgestreckt und den schwarzen Mund lallend aufgesperrt. Ich gab ihm Wasser, unser letztes, das die Agale in meinen Schlauch gefüllt hatten, und in der Gier zu trinken, verschüttete er den größten Teil sinnlos über Gesicht und Brust. Danach hörte er mit dem Lallen auf und begann seinen Jammer herauszuwürgen. Ich setzte ihn vor mich quer über die Kruppe meines Kamels, ließ es hochgehen und ritt los. Bei der Rückkehr schien das Tier wesentlich erleichtert und ging ohne Antrieb vorwärts. Trotz des doppelten Gewichtes begann es tüchtig auszugreifen, ja, bisweilen sogar senkte es den Kopf und ging streckenweise in jenem freien und angenehm wiegenden Trab, den geübte Reiter den besten Tieren in der Jugend beibringen. Dieser Beweis noch aufgesparter Kraft machte mir große Freude, ebenso wie der Umstand, dass ich nur so wenig Zeit bei der Suche verloren hatte. Gasim jammerte fortwährend über die Schrecken und Qualen des Durstes. Ich befahl ihm zu schweigen, aber er fuhr fort und saß auch nicht mehr fest, so dass er schließlich bei jedem Tritt auf die Kruppe des Kamels mit einem Ruck aufbumste, was, ebenso wie sein Geschrei, das Tier zu immer größerer Eile anspornte. Es war gefährlich, denn auf diese Weise konnten wir das Tier zu Schanden reiten. Ich befahl ihm nochmals, still zu sein. Und als er nur noch lauter jammerte, zog ich ihm ein paar über und schwor, ich würde ihn einfach abwerfen, wenn er noch einen Ton von sich gäbe. Diese Drohung, der meine sichtliche Wut den nötigen Nachdruck gab, wirkte. Von da ab klammerte er sich grimmig fest und ließ keinen Laut mehr hören. Nach kaum 4 Meilen gewahrte ich vor mir wiederum etwas Dunkelschattenhaftes, das in der Luftspiegelung auf- und abtanzte, dann sich in 3 Teile spaltete und größer wurde. Ich überlegte, ob es vielleicht Feinde wären, als einen Augenblick später der Dunstvorhang mit traumhafter Plötzlichkeit verflog und ich Auda erkannte, der mit 2 von Nasis Leuten zurückgeritten war, um mich zu suchen. Ich schrie ihnen Hohn und Spott entgegen, dass sie einen Kameraden hilflos in der Wüste zurückgelassen hätten. Auda zerrte an seinem Bart und meinte grollend, wäre er zur Stelle gewesen, ich würde nicht umgekehrt sein. Gasim wurde unter Beschimpfungen auf den bequemeren Sattel eines anderen Reiters gepackt und wir schunkelten davon. Nach 1 Stunde trafen wir Nasir und Nesib im Nachtrab der Karawane. Nesib machte mir Vorwürfe, weil ich einer Grille wegen mein und Audas Leben in Gefahr gebracht hatte. Nach seiner Meinung hatte ich bestimmt damit gerechnet, dass sie mich suchen kommen würden. Nasir war empört über eine so unedelmütige Auffassung, und Auda nahm gern die Gelegenheit wahr, um einem Städter wie Nesib den Unterschied zwischen Stamm und Stadt deutlich unter die Nase zu reiben, den Unterschied zwischen der gemeinschaftlichen Verantwortung und Brüderlichkeit in der Wüste und der Abgeschlossenheit des Einzelnen, des Kampfes aller gegen alle im Gedränge der Stadt. Über diesem kleinen Zwischenfall waren 4 Stunden vergangen und der Tag schien nicht mehr so lang. Doch hatte die Hitze noch zugenommen. Und der Sandsturm schlug uns ins Gesicht, so dass wir die Luft sehen und hören konnten, wie sie, dick wie Rauch, um unsere Kamele pfiff. Der Boden war flach und eben, bis wir gegen 5 Uhr niedrige Erhebungen vor uns sahen und uns bald danach in leidlicher Windstille inmitten von Sandhügeln fanden, spärlich mit Tamarisken bewachsen. Es war der Kasem, zum Sirhan gehörig. Büsche und Dünen brachen den Wind, die Sonne ging unter und im Westen stieg ein milder, rötlicher Abend herauf. So notierte ich in mein Tagebuch: Der Sirhan ist herrlich. Am nächsten Morgen ritten wir einige Hänge hinab, dann über einen hohen Rücken und noch einen, jeder 3 Meilen vom anderen entfernt. Um 8 Uhr hielten wir beim Brunnen von Arfadja, genannt der süß duftende Busch, und in der Tat roch es köstlich ringsum. Der ungefasste Brunnen hatte eine Tiefe von etwa 18 Fuß. Sein Wasser war dick wie Sahne, von starkem Geruch und salzigem Geschmack. Wir fanden es köstlich. Und da es genug Grünfutter gab für die Kamele, beschlossen wir, einen Tag hier zu bleiben. Am Morgen machten wir einen flotten Marsch von 5 Stunden, nach der gestrigen Ruhepause waren unsere Kamele sehr munter und erreichten eine Oasenniederung mit verkrüppelten Palmen, einzelnen Tamariskenbüschen und reichlichem Wasser, etwa 7 Fuß tief und süßer als das von Arfadja. Doch erwies es sich beim Gebrauch ebenfalls als echtes Sirhan-Wasser. Frisch getrunken war es noch erträglich, nahm aber keine Seife an, und nach zweitägiger Aufbewahrung im geschlossenen Gefäß entwickelte es einen fauligen Geruch und penetranten Geschmack, der in Kaffee, Tee oder Brot jedes Aroma verdarb. Wir waren in der Tat dieses Wadi Sirhan herzlich überdrüssig. Trotzdem Nesib und Seki bereits großartige Pläne entwarfen für Anpflanzungen im Sirhan und sonstige Verbesserungen durch die arabische Regierung, sobald sie erst einmal errichtet wäre. Ein Reiter kam den Hang herab, gerade auf uns zu. Allgemeine Spannung einen Augenblick, dann riefen ihm die Howetat willkommen zu. Er war einer ihrer Hirten, und Begrüßungen wurden ausgetauscht in jener ruhigen, gemessenen Weise, wie es sich für die Wüste geziemt, wo Lärm und Hast als unerzogen, wenn nicht gar als städtisch gilt. Er berichtete uns, dass die Howetat ein Stück voraus zwischen Isawiya und Nebk lagerten und schon ungeduldig auf Nachrichten von uns warteten. Bei ihnen stände alles gut. Auda vernahm das mit Freuden und drängte voller Eifer zum Aufbruch. In scharfem, einstündigem Ritt erreichten wir Isawiya und die Zelte des Ali Abu Fitna, des Haupts eines zu Auda gehörigen Clans. Der alte Ali, mit Triefaugen, rotem, ungekämmtem Haar und sehr langer Nase, aus der es ständig in den Struwwelbart tropfte, begrüßte uns sehr herzlich und wünschte durchaus, dass wir in seinen Zelten kampierten. Wir entschuldigten uns damit, dass wir unserer zu viele wären, und schlugen das Lager bei einigen Dornbüschen auf, während Ali und die übrigen Familienvorstände nach ungefährer Abschätzung unserer Anzahl für den Abend Festlichkeiten vorbereiteten, jeder Zeltgruppe eine kleine Schar Besucher zuteilend. Die Bereitung des Mahls dauerte Stunden, und erst nach Dunkelwerden wurden wir gerufen. Ich rüttelte mich wach, stolperte hinüber, aß, ging wieder zu den lagernden Kamelen zurück und schlief weiter. Unser Marsch war glücklich beendet. Wir hatten die Howetat gefunden. Unsere Leute waren in vorzüglicher Verfassung, unser Geld und Sprengmaterial noch fast unberührt. So kamen wir am nächsten Morgen in froher Stimmung zu einem feierlichen Kriegsrat zusammen. Man war einstimmig der Ansicht, dass man zunächst dem Nuri Shah Lan, mit dessen Zustimmung wir im Sirhan waren, ein Geschenk von 6000 Pfund überreichen sollte. Wir wünschten von ihm die Erlaubnis zu erlangen, in seinem Gebiet zu bleiben, bis wir die nötigen Kampftruppen angeworben und organisiert hatten. Und später, wenn wir den Vormarsch antraten, sollte er sich der Familien, Zelte und Herden der Ausgehobenen annehmen. Dies waren wichtige Dinge. Und es wurde bestimmt, dass Auda selbst als Abgesandter zu Nuri reiten sollte, da beide befreundet waren. Während der Zeit wollten wir mit Ali Abu Fitna zusammenbleiben und langsam gegen Norden in das Gebiet von Nebk vorrücken, wo Auda an alle Abu Taji Befehl schicken würde, sich zu sammeln. Er selbst konnte von Nuri zurück sein, bevor sie noch vollzählig vereinigt waren. Also wurde es beschlossen und 6 Beutel Geld in Audas Satteltaschen verstaut, worauf er abritt. Darauf machten die Häuptlinge der Fitena ihre Aufwartung und erklärten, es würde ihnen eine hohe Ehre sein, 2-mal am Tage, morgens und bei Sonnenuntergang, Festlichkeiten für uns zu veranstalten, solange wir bei ihnen blieben, und sie hielten, was sie versprachen. Die Gastfreundschaft der Howetat, nicht zufrieden mit der nach formellem Gesetz der Wüste üblichen 3-tägigen Abspeisung, war unbegrenzt und leider auch recht lästig und ließ uns keinerlei anständigen Vorwand, uns all dem zu entziehen, was nun einmal nach dem Begriff eines Nomaden zum wahren Wohlleben gehört. Jede Familie lud uns der Reihe nach zu Gast und war tief beleidigt, wenn etwa Saal, der Festordner, eine Familie außer der Reihe bevorzugte. Bei der Ankunft stürzten sich zunächst einmal sämtliche Hunde auf uns und wurden von den Zuschauern fortgejagt, deren sich stets eine erkleckliche Anzahl vor dem auserwählten Zelt versammelt hatte. Dann schritten wir unter den gespannten Seilen nach dem für Gäste bestimmten offenen Teil des Zeltes, der für diese Gelegenheit beträchtlich erweitert und reich mit Wandteppichen zum Schutz gegen die Sonne behängt war. Der Gastgeber erschien, murmelte schüchtern einige Begrüßungsworte und verschwand wieder. Die dunkelroten Stammesteppiche, ziemlich billiges Zeug aus Beirut waren längs des Trennungsvorhanges an der Rückwand und den beiden freihängenden Seitenwänden für uns bereitgelegt, so dass wir uns im Hufeisen um einen freien, staubigen Platz niederließen, insgesamt etwa 50 an der Zahl. Der Wirt erschien wieder und blieb am Zeltpfahl stehen. Dann folgte gewöhnlich eine Verlegenheitspause, über die unsere Gastfreunde uns hinweghalfen durch Vorzeigen des Hausfalken auf seiner Stange. Er musste möglichst von der Gattung des Seefalken und an der Küste des Roten Meeres jung eingefangen sein, oder ihres Haushahns, der als Wächter benutzt wird, oder Windhunds. Einmal wurde ein Steinbock hereingezerrt, um bewundert zu werden, ein andermal eine Oryx-Antilope. Waren diese Unterhaltungen erschöpft, so wurde ein kleines Gespräch mit einigem Erfolg eingeleitet, um uns von den häuslichen Geräuschen und dem eifrigen Küchengemurmel abzulenken, das mitsamt einem kräftigen Fettgeruch und schwadenwürzigen Fleischdampfes durch den Spalt des rückwärtigen Vorhanges drang. Wiederum Schweigen. Und dann trat der Wirt oder sein Abgesandter zu uns und fragte flüsternd: »Schwarz oder weiß?« Was bedeutete, ob wir Kaffee oder Tee wollten. Nasir antwortete regelmäßig: »Schwarz«, worauf der Sklave mit der lang geschnäbelten Kaffeekanne in der einen und einem Satz von 3 oder 4 klirrenden Steinguttässchen in der anderen Hand herangewinkt wurde. Er goss wenige Tropfen Kaffee in die oberste Schale und reichte sie Nasir, dann die zweite mir und die dritte Nesib. Dann wartete er, während wir die Schälchen in unseren Händen drehten und sie sorgfältig und in geziemender Würdigung des Gebotenen bis auf den letzten Tropfen ausschlürften. Endlich indessen drängten sich 2 Männer durch die erschauernde Menge und trugen schwankend eine mit Reis und Fleisch gefüllte flache Wanne aus verzinntem Kupferblech, 5 Fuß im Durchmesser. Der ganze Stamm besaß nur ein Essgefäß in dieser Größe, und rings um den Rand lief eine Inschrift in der blühenden Sprache Arabiens: »Zur Ehre Gottes des Allmächtigen und in der Hoffnung auf Gnade, wenn das Ende naht, das Eigentum seines demütig flehenden Auda Abu Taji.« Sie wurde jedes Mal von dem Gastgeber, der uns zu bewirten an der Reihe war, ausgeborgt, und da mein unruhiger Geist mich oft früh erwachen ließ, so sah ich von meinem Zelt aus im ersten Licht des Morgens den gewaltigen Trog durch das Lager wandern und wusste dann, wenn ich mir die Richtung merkte, wo wir am kommenden Tag zu speisen hatten. Jetzt war die Wanne randvoll. Ringsherum lief ein Wall von Reis, 1 Fuß breit und 6 Zoll hoch. In der Mitte waren Hammelkeulen und Rippenstücke hoch bis zum Umfallen aufgehäuft. Man brauchte stets 2 bis 3 Opfer, um eine Fleischpyramide von der Mächtigkeit aufzurichten, wie es die Ehre des Hauses vorschrieb. Das Mittelstück bildeten die aufgerichteten Hammelköpfe, gestützt auf ihre abgeschlagenen Halsstümpfe, so dass die langen Ohren, braun wie altes Laub, über den Reisdamm hinausschlappten. Die Kiefer standen gähnend offen und zeigten den dunklen Schlund der Kehle, mit der noch rosigen, auf die Backzähne aufgeklebten Zunge, während die langen, ragenden Vorderzähne gleichsam die Pyramide krönten und weißlich hervorbleckten zwischen den stoppelbesetzten Nasenlöchern und den schwärzlichen, wie zu einem Lachen verzogenen Lippen. Die heiß dampfende Ladung wurde vor uns in die Mitte des Raums niedergesetzt, und dann erschien eine Prozession von Dienern niederen Grades mit kleinen Kesseln und Kupfertöpfen. Mit stark zerbeulten Emaischalen schöpften sie nun daraus das ganze Gekröse und die äußeren Teile des Hammels in die große Schüssel. Stücke der gelblichen Eingeweide, Teile vom weißen Fettschwanz, bräunliche Hammelfüße, allerlei Fleisch und noch haarige Hautstücke, alles in einer Butter- und Fettbrühe schwimmend. Die Gäste verfolgten aufmerksam das Werk und ließen ein befriedigtes Murmeln vernehmen, wenn ein besonders saftiger Bissen herausplumpste. Die Fettbrühe war siedend heiß, und manchmal ließ einer den Schöpfer fallen und steckte, nicht eben ungern, die verbrannten Finger zur Abkühlung in den Mund. Aber sie hielten wacker Stand und schöpften, bis die Kelle auf dem Boden des Gefäßes klapperte. Zuletzt fischten sie mit einer Geste des Triumphs die ganze Leber aus der Tiefe des Fleischsaftes heraus und krönten damit die gähnenden Kinnbacken der Hammelköpfe. Dann hoben je 2 Mann einen der kleinen Kessel, kippten ihn um und ließen das flüssige Fett über das Fleisch spritzen, bis der Krater angefüllt war und die Reiskörner am Rand in der steigenden Flut schwammen. Und auch dann gossen sie immer noch weiter, bis die Wanne unter unseren überraschten Rufen der Bewunderung überlief und eine kleine Pfütze im Staub gerann. Das war der Schlusseffekt der Herrlichkeit, und nun forderte uns der Wirt auf, zum Essen zu kommen. Wie es die Sitte verlangte, stellten wir uns zunächst taub. Endlich hörten wir die Einladung, blickten uns höchst überrascht an, und jeder drängte seine Nachbarn, den Anfang zu machen. Schließlich erhob sich Nasir mit gemessener Zurückhaltung, wir anderen folgten hinter ihm drein, ließen uns vor der Platte auf ein Knie nieder und schoben und drängten uns zusammen, bis alle 22 auf dem knappen Raum rund um den Trog Platz hatten. Dann wurde der rechte Ärmel bis zum Ellenbogen zurückgeschlagen, und dem Beispiel Nasirs folgend tauchten wir mit einem leisen »Im Namen Gottes, des Gnädigen und Allgütigen« die Finger in die Speise. Das erste Eintauchen war, für mich wenigstens, immer gefährlich, da meine noch nicht daran gewöhnten Finger sich an dem heißen Fett leicht verbrühten. So nahm ich mir erst vorsichtig ein abseitiges und schon etwas abgekühltes Fleischstückchen und hantierte damit herum, bis die Aushöhlungen der Nachbarn meinen Reisabschnitt freigelegt hatten. Man pflegte mit den Fingern, doch ohne die Handfläche zu beschmutzen, hübsche Kügelchen aus Reis, Fett, Leber und Fleisch zu drehen und unter leichtem Druck zusammenzukneten, worauf sie mit einer schnappenden Bewegung zwischen Daumen und gekrümmtem Zeigefinger in den Mund geschossen wurden. Mit dem richtigen Trick und bei richtiger Herstellung kamen die Kügelchen säuberlich aus den Fingern. Wenn aber überflüssiges Fett und schlecht hineingepappte Stückchen an den Fingern kleben blieben, mussten diese sorgfältig abgeleckt werden, damit es bei dem nächsten Versuch besser glitschte. Unser Wirt stand bei der Runde und ermunterte unseren Appetit durch freundliche Zurufe. Mit Volldampf wurde zerrissen, zerbrochen, gedreht und gestopft, ohne dass ein Wort gesprochen wurde, denn Unterhaltung hätte eine Herabwürdigung des Mahles bedeutet. Doch geziemte es sich, dankbar zu lächeln, wenn ein Freund einem ein besonders auserwähltes Stück darbot, oder etwa Mohammed el-Deylan mit würdiger Miene mir einen riesigen, fleischlosen Knochen samt einem Segensspruch herüberreichte. In diesem Falle pflegte ich die Ehrengabe mit einem besonders scheußlichen Stück Eingeweide zu erwidern, eine Narretei, die den Howe-Tat einen Mordsspaß machte, die jedoch der korrekte und aristokratische Nasir mit Missbilligung ansah. Mit der Zeit waren Einzelne annähernd gesättigt und begannen nur noch spielerisch herumzustochern. Dabei schielten sie seitwärts nach den übrigen, bis auch diese ihr Tempo verlangsamten und schließlich aufhörten. War man fertig, so stützte man den Ellenbogen aufs Knie und ließ die Hand vom Knöchel abwärts über die Schüssel herunterhängen, damit sie abtropfte, während Fett, Butter und einzelne Reiskörner zu einer fettigen weißen Kruste erkalteten, die die Finger zusammenklebte. Als alle fertig waren, räusperte sich Nase vernehmlich und mit einem allgemeinen »Gott vergelte dir's, o Gastfreund«, erhoben wir uns eilig und gruppierten uns draußen unter den Zeltstricken, während sich die nächsten 20 Gäste an die Schüssel setzten. Die Feineren unter uns gingen an die Rückwand des Zeltes, wo über den äußeren Pfählen eine Klappe des Dachtuchs als Abschlussvorhang herabhing, und an diesem Familienhandtuch, dessen raues Ziegenhaargewebe vom vielen Gebrauch glatt und geschmeidig geworden war, wischte man sich die dicksten Fettpatzen von den Händen. Dann gingen wir wieder hinein und ließen uns seufzend und einigermaßen beschwerlich auf unsere Sitze nieder. Sklaven, sie hatten sich den ihnen zustehenden Teil, die Hammelköpfe, schon beiseite gelegt, gingen mit einer hölzernen Schale und einer Kaffeetasse als Schöpfer die Reihe herum und gossen Wasser über unsere Finger, die wir gleichzeitig mit dem Seifenstück des Stammes abrieben.